Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich nicht, ich bin der andere. Der andere Gregor. Ich bin Etienne. Hallo, wie geht es? Ich darf euch begrüßen zum Plauschangriff. So, wie heißt du, gegenübersitzender Mensch? Ja, moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe von Game One Plauschangriff. Ich bin der Gregor. Das stimmt doch gar nicht. Nachdem Wolf so herzlich übergeben Gregor. Hat... Der Gregor Wolf herzlich übergeben hat, ist meine erste Ausgabe vom Plauschangriff. Ich bin der Chris. Yay, hier, hier wird gerade trockener Applaus eingespielt. Sehr gut, danke. Ja, danke. Gern. Ich dachte, du heißt Matthias. Nee, Markus. Markus, meine ich. Oh, ja. Dann habe ich dem Falschen Weihnachtsgeschenke geschickt, anscheinend. Der falsche dicke Junge aus der Redaktion. Die Praktikanten jetzt auch beim Plauschangriff. Ja, aber gut, du hättest ja eh keine gestickte Unterwäsche mit dem Namen Matthias haben wollen, oder? Ha, genau. Oder es war doch. Wollt ihr meine lange Unterhose sehen? Nein. Nee. Okay, worum geht's heute? Weiter im Programm. Wir haben uns hier nochmal zusammengefunden, ein letztes Mal im Jahr 2010. Danke für diese Geste, Wolf, mit dem Mikro. Was ist los? Ich halte es nur ein bisschen bequem im Schoß. Sehe ich kein Problem. Okay, ja, aber es wäre schön, wenn du es mit den Händen halten würdest. Wollt ihr was Langes in meiner Unterhose sehen? Hm? Zeig also dein Schlüsselband. Wir haben uns hier ein letztes Mal zusammengefunden im Jahr 2010, weil wer sich im letzten Jahr daran erinnern kann, wir hatten im Fernsehen so eine kleine... eine kleine Talkrunde gemacht über die besten Spiele 2009, damals, und haben es dieses Jahr nicht mehr ganz geschafft, das in der Sendung unterzubringen, aber das fand ich damals eigentlich ganz nett, dass wir nochmal das Jahr haben Revue passieren lassen, geschaut, was hat's gegeben, was war toll, was war beschissen. Das habe ich gesagt, whatever, machen wir nochmal einen schönen Podcast drüber. Haben wir ja die Gelegenheit, haben wir ja die Zeit. Und da sind wir nun. Und da sind wir nun, hochmotiviert und erfreut und begeistert. Und ich habe mir gedacht, damit wir einmal das Jahr vernünftig Revue passieren lassen können, machen wir nicht die klassische, sag mal du, was war dein Lieblingsspiel oder was war dieses Lieblingsspiel, sondern ich habe mich mal hingesetzt und jetzt können wir aufhören, also. Oder? Limbo, nein, ich werde es hier nicht aussprechen, das muss vielleicht piepen. Ich habe mir die Mühe gemacht und Sachen rausgesucht und niedergeschrieben. Und die sind zwar, so dankbar. Ja, toll, ne? Diese Mühe, die du dir gemacht hast. Ja, bei Amazon geguckt, Release-Liste. 4 Spiele rausgesucht. Nein, bei vgreleases.net, glaube ich. Die hat, die hat das schön aufgereiht. Ich habe rausgeschrieben, interessante Sachen, die jeweils in den jeweiligen Monaten erschienen sind von 2010. Und was wir jetzt machen werden, werden wir Monat für Monat mal durchgehen und kurz gucken, wie die denn so gewesen sind. Weil, ich meine, jeder kennt es von uns als irgendwie mit Spielen bezogene Arbeitsmenschen, es heißt ja immer, das Spielejahr war das Beste bisher. Ne? Wie oft haben wir den Satz gehört? Und das sagst du eigentlich ja effektiv jedes Jahr, oder nicht? Nö, eigentlich nicht so. Nee? Nee. Dieses Jahr fand ich in der Tat ziemlich gut. Wir reden ja noch gleich über ein paar Spiele, aber ich glaube, das Jahr davor war jetzt irgendwie nicht so der Knaller. Oder bilde ich mir das noch? Also ich höre es immer relativ undifferenziert aus vielen Quellen. Oh, dieses Jahr, da gibt es ja so viele geile Spiele, du weißt ja nicht, wo vorne und hinten ist und so weiter. Aber niemand macht sich ja effektiv mal die Mühe, sich mal hinzusetzen und zu gucken, hat das auch gestimmt? Ne? Und du hast dich nicht davon blenden lassen, dass Call of Duty Schieß mich tot 4 rausgekommen ist in dem Monat zusammen mit Mass Effect 17. Also deshalb glaube ich, dass das, wenn wir die Monate jetzt hier einmal kurz durchgehen und einmal kurz besprechen, dass es doch durchaus sinnvoll sein wird und wir einen guten Überblick bekommen. War das ein gutes Spiel 2010 oder war es keins? Euer Gefühl, bevor wir anfangen, 2010, hast du ja, Wolf, gesagt, dein Gefühl, das war ein gutes Jahr, oder? Ich fand das gut. Es gab wirklich eine Menge cooler Spiele, an denen ich mich erfreut habe. Und also mir war dieses Jahr nicht langweilig. Unter anderem zum Beispiel Saw, ja, exakt. War mir nicht langweilig. Von daher blicke ich frohen Mutes in die Zukunft und fand dieses Jahr eigentlich ganz ordentlich. Also es kann ja nur bergab gehen oder so. Möglicherweise geht es jetzt auch rapide bergab, ja. Also das Christian, ja, okay. Wie sah es bei dir aus? Bei mir war es ähnlich, vor allem die Indie-Entwicklung war halt grandios. Die Indien-Entwicklung. Ja, die Indien-Entwicklung. Die Indie-Entwicklung. Reden wir jetzt über Indien? Ja, das ist doch Politik-Podcast. Natürlich, oder? Ja. Gandhi. Ja, klar. Also Gandhi, die Indien-Entwicklung war nicht schlecht. Nee, die Indie-Games haben mich in diesem Jahr besonders fasziniert. Aber werden wir noch drüber reden? Ja, genau. Du hast ja immer einen guten Blick darauf, was außerhalb des normalen Konsolentellerrands abläuft, was ja, glaube ich, in diesem Jahr auch wirklich schwer im Kommen war, was Indie, Downloadable-Games, iPhone-Games zum Beispiel dann angeht. iPhone, Steam, Indie-Steam-Games gibt es ja auch. Dann Humble Indie Bundle, alles mögliche. Zum Beispiel, also geschenkt ist noch zu teuer vom Thema her aus. Genau. Und da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden. Also in diesem Jahr auf jeden Fall große AAA-Titel, ja. Mhm. Und die Indie-Games waren auch gut dabei. Also dieses Jahr auf jeden Fall so seit 3-4 Jahren so das beste Jahr. Mhm. Aber was ich mich frage, wie waren eigentlich die Indie-Games? Ja. Gut, dass du es zur Sprache bringst, Gregor. Ah nee, das war Gregor. Vielleicht kommen wir noch zu. Ich bin Gregor. Weil, no? Ja, habe ich komplett vergessen. Gut, dann lass uns doch mal anschauen. Ihr habt hier vorliegen frisch ausgedruckte Listen. Lass uns mit dem Januar gleich anfangen. Boah, die sehen aber aufwendig aus. Ja, so gut. Ja. Die haben unterschiedliche Schriftgrößen. Schweiß ne? seines Angesichts auf Drucken gedrückt. Ja. Respekt, ey. Es war groß, aber im Games of 2K. Und dafür bekommst du Geld? Nein. Ja, ja, wenn ich denn Geld bekommen würde. Dafür auch nicht sonderlich viel, von daher hast du schon. Sagen wir mal, ich bekomme das, was ich verdiene, nämlich gar nichts. Ich sag ja. Sehr gut. Im Januar sind wir eingestiegen, natürlich, wie jedes Jahr in den Monaten davor gab es das große Spielegewitter und der Januar ist dann ausgeklungen mit einer Handvoll Spielen, die jetzt nicht so die große Masse dargestellt haben, aber ich glaube, wir da eigentlich schon eine ganz gute Auswahl gehabt haben. Im Januar sind unter anderem erschienen sowas wie Darksiders, Bayonetta, Dark Void, Tatsunoko vs. Capcom und Mass Effect 2. Also echte Perlen quasi mit Mass Effect. Ja, also eine Handvoll Sachen auf jeden Fall. Ich würde für mich persönlich auch sagen, Mass Effect 2 ist das Spiel, was ich als mein Lieblingsspiel des Jahres bezeichnen würde. Und das hast du ja schon relativ früh bekommen. Als großer Mass Effect-Fan, sehr gefreut, dass es endlich erschienen ist, nach langer, langer Wartezeit. Inklusive, dass ich meinen alten Charakter übernehmen konnte aus dem ersten Teil. Und eins der Spiele, wo ich mich dann wirklich am Wochenende hingesetzt habe und ordentlich durchgeballert habe mit den 40, 50 Stunden, die es gedauert hat. Echt, das dauert 50 Stunden? Naja, du kannst das ja auch noch spielen. Oh, mir wird schon wieder schlecht. Du kannst es natürlich auch jetzt... Die Gregor-Art zu spielen. Das ist wie bei Mass Effect 1. Mass Effect 1 kannst du auch in 12 Stunden durchspielen, wenn du willst, oder in 60. Oder? Wenn du dann alle Sidequests und alles dann machen kannst. Hängt auch sehr viel davon ab, wie viele Dialoge man sich komplett gibt. Also ich habe zum Beispiel auch oft dann einfach, obwohl die super sind, die Dialoge in den Mass Effect-Spielen und so, mit Sprachausgabe und Komplexität und so, ich habe teilweise auch wirklich geskippt. Weil wenn du dann irgendeinen Außerirdischen triffst und er erzählt dir erstmal 20 Minuten von der Mine, in der seine Eltern gestorben sind und bla, dann kannst du auch gleich wegtrinken, Quest annehmen und dahin gehen. Also es das hängt ist emotionale cool story, Charakterentwicklung. Bro. Ja, es fängt, klar, es gibt ja dann auch Sachen, die muss man sich anhören, die will man sich anhören, dann gibt es auch Sachen, die klickst du weg. Es gibt halt dann auch, also ich glaube auch, dass man Mass Effect kann man sehr in die Länge ziehen, wenn man selber will. Es hängt einfach auch wirklich davon ab, wie tief man in dieses Universum eintauchen will und aber es war für mich auch sicherlich eines der Highlights des Jahres. Ich bin auch großer Mass Effect-Fan und ich kann es nur empfehlen. Wolf zockt es auf jeden Fall mal. Aber warst du nicht auch von ein paar Sachen in Mass Effect 2 enttäuscht? Ich kann mich erinnern, als wir so eine Vorabversion bekommen haben, da meintest du, so ein paar Sachen waren irgendwie im ersten geiler. Ja, also generell fand ich, wurde das ganze Menüsystem mit den Rüstungen und so, was die da geändert haben, das hat mir im ersten Teil besser gefallen und auch mit den Waffen, dass du im Prinzip keine Waffen mehr findest oder so und das ist unendlich Munition, also nicht unendlich Munition, sondern dass die Gegner jetzt überall die Munition droppen und so, das hat mir alles fand ich motivierender im ersten Teil, der war für meinen Geschmack noch ein bisschen, was Equipment und so angeht, ein bisschen komplexer, das haben die halt alles so ein bisschen einsteigerfreundlicher gemacht. Ja, die haben es sehr gestreamlined, alles sozusagen. Also viele hatten sich ja beschwert, dass das Equipment-System im ersten Teil sehr komplex war. Das war es auch. Also es war nicht wirklich durchschaubar. Du musstest schon sehr viel Zeit im Menü verbringen, wenn du deine Charaktere vernünftig haben wolltest. Ja, jetzt musst du im Prinzip gar nichts mehr machen. Du musst es effektiv gar nichts mehr machen. Du kannst das aufleveln, alles komplett dem Computer überlassen. Es ist wie eine Art, es hat mehr was von Third-Person-Shooter mit richtigen Leveln, die man abgeht. Das ist so eine kleine Rollenspielstruktur, aber es ist mehr ein Third-Person-Shooter. Es ist eigentlich ein Third-Person-Shooter mit einer sehr ausgefeilten Story und Quests und so. Und mir war das vielleicht noch ein bisschen zu wenig Freiheit, was Character Development angeht. Aber nichtsdestotrotz war das einfach vom Universum her ist das halt einfach geil. Es macht einfach Spaß, in dieses Universum abzutauchen und diese Story und diese Charaktere und so, das ist einfach das große Ding in Mass Effect 2. So vom Spielerischen her, finde ich, ist es jetzt nicht überragend, aber so, es ist halt dieser Mix, dass du halt eine epische Story hast und eine Riesenwelt oder zumindest das glaubst, dass du eine Riesenwelt hast und zum Beispiel auch dieses Upscannen der Planeten, das fand ich am Anfang lustig, aber irgendwie nach 10 Stunden hat mich es einfach nur noch genervt. Ich muss dazu auch sagen, ich habe es auf dem PC gespielt und das war dann irgendwann so ein bisschen nervenaufreibend. Ja, weil das haben die auch gemerkt. Die haben mehrere Patches rausgebracht, ja. Dass das Scannen der Planeten, was eben so ja, typisch Spielzeitstreckung ist, damit du dann das bestmögliche Ende bekommst, dass du dann richtig, was ich, hunderte von Planeten nach Mineralien abscannst, dass du die gegen Sachen eintauschen kannst. Das ist schneller geworden mit Patches und es wurde ja auch, es kommt ein paar Wochen raus, die PS3-Version nach über einem Jahr, die schon diese Patches und Downloadable Content beinhalten wird. Plus, es läuft auf der Mass Effect 3 Engine auf der PS3. Oh, okay. Die haben also, Mass Effect 3 wurde ja angekündigt, zuletzt offiziell bei den Video Game Awards in den USA und die Sachen, die dafür technisch schon mitgenommen wurden in der PS3-Version, die jetzt kommt, wird da schon alles mal drin sein. Ich glaube, wenn jemand das jetzt noch spielen will, PS3-Version ist vielleicht am empfehlenswertesten, wer es noch nicht hat. Ja, die anderen Versionen sind halt super günstig. Also jetzt gerade das ist der Unterschied. So. Das kriegst du auch für einen Zehner mittlerweile fast schon. Ja, ja, also 15 Euro habe ich jetzt irgendwie gesehen. Das ist super geil. Sag mal, ich finde auch ein bisschen, natürlich klar, sie ist nicht die allerbeste, die Sprachausgabe, die deutsche. Ich habe es auf Deutsch gespielt, wie den ersten Teil auch. Es ist eben sehr typisch Star Trek TV Synchro-Qualität. Ja, also vor allen Dingen kennst du jede Synchronstimme mittlerweile schon, weil in Deutschland habe ich das Gefühl, gibt es 10 Leute, die für Computerspiele angesprochen werden. Ey, du hast doch schon das Spiel gemacht, hast du nicht Bock bei dem? Und weil es da halt mittlerweile schon so ein Connection-Netzwerk gibt von den Leuten, die das in Deutschland synchronisieren, das heißt, du hast in jedem deutschen Rollenspiel oder in jedem deutschen Spiel, wo es Sprachausgabe gibt, hast du im Prinzip einen Pool an Leuten und es sind immer die gleichen. Und ich kann die wirklich nicht mehr hören. Das ist... In jedem Dragon Age Teil findest du die Mass Effect Leute, in jedem Mass Effect Teil findest du die Fallout Leute und so weiter. Also ich zock's lieber auf Englisch. Das ist da wahrscheinlich auch ähnlich, aber ein größerer Pool, sodass es einem nicht auffällt. Es ist natürlich besser auf Englisch, aber mir hat's nicht so viel ausgemacht, muss ich sagen. Die waren kompetent, die Sachen, und man kann sich's echt für ein paar Euro auf jeden Fall geben. Andere Geschichten, die es im Januar gegeben hat, ich glaube, das Spiel, was hier am ehesten gespielt wurde, wäre Bayonetta gewesen. Yeah. Bayonetta war geil. Du hast es ja schön im TV nochmal ausgeführt, glaube ich, und mit wirklich, das ist die absurdeste Scheiße, die man je gesehen hat. Also ich kann wirklich Bayonetta nur zum einen Leuten empfehlen, die so ein bisschen auf dieses God of War Spielprinzip stehen, also immer mehr Kombos lernen und damit immer größere Gegner vernichten, so extrem stylisch mit Zeitlupensequenzen. Also wer sowas mag, der soll auf jeden Fall sich Bayonetta angucken. Und vor allem sollten auch Leute Bayonetta spielen, die vielleicht so ähnlich alte Säcke sind wie wir und vielleicht schon in den 90ern gespielt haben, zu den guten alten 16-Bit-Zeiten. Weil Bayonetta dieses Gefühl von den Spielen damals wieder aufleben lässt. So abgefahrene, komplett irreale, wahnwitzige Japano-Scheiße. Also ein Gegner ist krasser als der davor und dann kommt noch ein härterer Endboss und es wird noch abgedrehter und auf einmal läufst du an der Wand lang und dann verwandelt sich der Endboss nochmal und viertes Mal und fünftes Mal. Ich glaube, allein der große Endfight bei Bayonetta irgendwie besteht aus 5-6 Phasen und es dauert fast eine Stunde. Also jedes Mal, wenn du denkst, okay, das war es jetzt wirklich, ich habe den Boss jetzt besiegt, dann hat er halt auch auf einmal noch so eine Phase. Und also man kämpft am Ende im Weltraum. Es ist wirklich, ich kann das wirklich Leuten nur empfehlen, die sich mal wieder komplett wegblasen lassen wollen. Also wenn man vielleicht ein bisschen zu oft das Gefühl hatte, so, es wirkt irgendwie immer alles gleich, so, das ist immer alles auf den Massenmarkt zugeschnitten, keiner traut sich mehr so richtig was, man benutzt immer dieselben Formeln, immer dieselben Geschichten, immer dieselben Helden. Da kommt echt Bayonetta und tritt allmal so richtig in den Arsch. Die scheißen halt darauf, ob das irgendjemand versteht, was das alles soll. Das ist ein einziger Rausch aus Farben und Klängen und halt Bayonetta selbst, diese super, super sexy Hexe, wie sie mit ihrem Arsch da rumwackelt, das ist so dermaßen over the top von allem, dass man es eigentlich erlebt haben muss. Also ich kann Bayonetta nur, das gibt es doch bestimmt mittlerweile auch also für so einen schmalen Euro, mittlerweile auch für einen schmalen Taler, wie man ich so schön sagt. Also wer es noch nicht gespielt haben sollte, ich verspreche euch hier jetzt offiziell, sowas habt ihr noch nicht gespielt. Wer behauptet, dass er nicht am Ende völlig weggeblasen war und sich echt gefragt hat, was hier eigentlich gerade abgeht, der lügt. Man ist davon einfach weggeblasen. Ja. Sowas hat es noch nicht gegeben. Präferabel übrigens da die Xbox 360-Version auf jeden Fall. Ja, ich habe die PS3-Version zu Hause. Die wurde eher mittelmäßig übersetzt. Also Xbox-Version hast du konstant 60 Frames, was, glaube ich, viel von dem Appeal des Spiels ausmacht, dass alles einfach so super flüssig und gut ausschaut. Natürlich, das muss schnell laufen. Und wenn es auf der PS3 ruckelt und es teilweise auch dadurch schwer auszumachen, finde ich, weil Bayonetta ist so ein Spiel, da bist du eben vollgeknallt mit Farben, mit Explosionen, mit Zeug, was du nicht definieren kannst. Und wenn da die Grafik nicht ganz mitspielt, da weiß ich gar nicht, was dort alles stattfindet. Ja, eben. Also es sollte schon so flüssig laufen, wie es auch gemeint ist, dass man spielt. Nämlich extrem schnell, extrem flüssig, so mit einer Combo an die andere gereiht und am Ende explodiert alles in Farben. Ach, herrlich. Ja. Ich mag Bayonetta, ich bin verliebt. Sehr schön, sehr schön. Ja, der Januar hatte schon mal einen ganz netten Start ins Jahr gehabt, mit einer Handvoll Highlights eben. Also sowas wie Darksiders, das würde ich jetzt nicht als großes Highlight bezeichnen. Das aber, war, um mal ganz kurz einzuhören, Darksiders ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Wurde von vielen übersehen. Ich kann aber wirklich sagen, ich habe mich, ich wollte gerade sagen, durchgequält, aber es klingt so negativ. Es stimmt gar nicht. Es ist nur größer, als man am Anfang denkt. Also es dauert schon so seine 15, 16 Stunden, bis man durch ist. Ja, es ist so ein schöner Mix aus Sachen. Also viele sagen ja gerne God of War und Zelda gemischt. Ja, das trifft aber auch ganz gut. Und ja, hat eben das Spielgefühl. Ich höre nicht so, während du Bounty Chaos. Ja, Entschuldigung, ich meinte nur Worst of Both, weil ich fand, also ich habe das auch gezockt, weil ich halt gelesen habe, God of War meets Zelda. Aber, also sorry, das Dungeon-Design ist ja wohl nicht annähernd mit Zelda vergleichbar. Und ansonsten ist es halt Button-Mashing. Halt zum tausendsten Mal das gleiche Spielprinzip. Ich kann es auch ehrlich gesagt, ich kann dieses God-of-War-Spielprinzip wirklich nicht mehr sehen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich mit Bayonetta spiele. Ich habe es eine Stunde oder so, habe ich es angezockt. Will dem Spiel gar nicht irgendwie seine Qualitäten absprechen. Nur ich persönlich habe mich so satt gesehen an dieser Form von Spiel. Weil egal, ob es Castlevania ist, ob es Darksiders ist, ob es Bayonetta ist, ob es God of War ist, ob es Devil May Cry ist, ob es Dante's Inferno. Dante's Inferno ist. Kommen wir gleich. Das ist so. Also, sorry, das ist mir einfach spielerisch. Das ist wie damals zur N64-Zeit oder PlayStation-Zeit, als nur 3D-Jump'n'Runs rauskommen. Die sind alle die gut, alle Scheiße, ja. Alle Ratchet and Clank, Spyro, wie sie alle heißen. Sie haben alle ihren Charme. Aber ich persönlich zock dann die Referenz. Und dann habe ich aber irgendwie auch nicht mehr so das Bedürfnis, ein ähnliches Spielprinzip nochmal mit anderen Charakteren zu spielen. Aber das ist wirklich auch nur eine ganz, ganz subjektive Sache, weil man kann genauso gut argumentieren, dass ich Fallout 3 zocke und jetzt New Vegas, könnte ich mit der Argumentation sicherlich nicht. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, wenn man sich die anderen Spiele des Jahres anguckt, es hat sich alles am Anfang des Jahres ein bisschen zusammengerottet, was so God of War-mäßige Spiele angeht. Und später hinaus ist es ein bisschen weniger gekommen. Vielleicht war so die Spitze des Trends, die dann dort sich massiert hat am Anfang des Jahres. Und vielleicht sehen wir nächstes Jahr ein bisschen weniger God of War-Styling-Spiele. Das ist auch eine zeitliche Sache. Also ich habe echt so viele Filme, Serien, Spiele, die ich zocken will oder gucken will, und dann zocke ich God of War, aber dann brauche ich nicht unbedingt noch ein Spiel, das so ähnlich ist. Dann zocke ich lieber was anderes, oder ich bleibe ja auch oft bei so Multiplayer-Sachen sehr lange hängen und ja, egal. Auf jeden Fall, das ist halt Darkseid, das ist eigentlich nicht schlecht. Also mir hat das auch, ich habe das, ich weiß nicht, 10 Stunden oder so gespielt oder nicht ganz. Und ich fand das auch schon ganz nett von dem Universum. Ich fand es grafisch nicht so geil. Nö, das schon. Aber dafür hatte man auch mehr Freiräume als bei anderen vergleichbaren Spielen. Also konntest du ja schon nicht relativ frei bewegen. Aber ja, wie gesagt, also da gab es dann am Anfang direkt einen Gegner, der dann wieder den halben Bildschirm eingenommen hat. Du musstest Sachen auf den werfen. Da habe ich gesagt, okay, das habe ich schon 15 Mal gemacht oder noch mehr. Also dann, ja, gut, dann lieber wirklich was wie Bayonetta, wo es wirklich komplett auch mal in eine andere Richtung geht. Aber gut. Aber von wegen habe ich schon 15 Mal gemacht, stört Zelda-Spieler ja auch nicht. Die machen ja auch nicht zum Beispiel. Haben. Ja, okay, ja, mich auch, deswegen spiele ich kein Zelda mehr. Hört ihr mal den Zelda-Podcast, der vor diesem online gegangen ist, da haben wir uns ausgekotzt drüber. Ja, ich meine, so diese typischen Sachen, ey, mach 4 Fackeln an, dann geht das Tor auf. So. Ja, genau. Also das persönlich, das kotzt mich auch, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will auch bei Zelda nicht mehr sehen, hier kommt dein Schild, hier kommt dein Bumerang, hier kommt deine Steinschleuder. Ich fange mit dem Schwert und dem Schild an. Ja, klar, wenn man sowas noch nicht gezockt hat, ist es geil, aber für mich als jemand, der sich auch beruflich mit diesen Spielen beschäftigt, suche ich mir dann halt wirklich die Perlen raus, sowas wie Heavy Rain oder sowas anders einfach ist. Was mich Klar, Darksiders ist jetzt wirklich nicht der absolute Top-Titel des Jahr gewesen. Es war, wie gesagt, so ein kleiner Geheimtipp. Wenn einem das Spielprinzip so ein bisschen gefällt, kann ich echt nur empfehlen, sich das zumindest mal für ein verlängertes Wochenende auszuleihen und mal gucken, ob einen das so fesselt, dass man dann irgendwie 15 Stunden investiert. Und ich kann sagen, ich werde es nicht spoilen, aber das Ende fand ich richtig geil. Das war eines der besten Enden in diesem Jahr. Da hatte ich wirklich Gänsehaut am Ende. Ja. Da dachte ich, Alter, geil, ey, ich freue mich auf den zweiten Teil, das wird cool. Ich glaube, eine Fortsetzung ist angekündigt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich echt ein bisschen heiß drauf. Von daher auch, wenn ihr mal irgendwie vorbeigeht irgendwo und Darksiders liegt da für 15 Euro rum, könnt ihr nicht so viel mit falsch machen, passt schon. Gut. Auf jeden Fall, also bei Darksiders fand ich, war es halt das Problem, dass die, dass das Spiel an einigen Stellen einfach gestreckt wurde. So, hätte es auf 6 Stunden gehauen, wäre das echt richtig, richtig gut gewesen. So hast du einfach deine 6 Stunden nochmal dabei, die so, ja, es plätschert ein bisschen vor sich hin. Typisches Backtracking. Und kriegst dann am Ende des Dungeons ein Item und musst ganz wieder an Anfang des Dungeons zurück, weil da eine Tür ist, die du am Anfang nicht aufmachst. Aber so solche Geschichten. Ich mag den Style halt. Es ist halt ultra hart, aber in dieser Comic-Grafik. Aber nicht so plump, so ein bisschen plump gewaltgeil. Ja, eben. Also den Style mag ich. Das gefällt mir ganz gut und ich freue mich auch auf alles, was dann noch irgendwie aus dem Universum kommt. Ja. Und das Ende, wie Wolf schon sagte, ist, sollte man zumindest, wenn man sich das Spiel nicht kauft, mal bei YouTube irgendwie mal. Ja, gut, da kann man, also dann bedeutet einem das Ende war vermutlich nicht so viel, wenn man das Spiel vorher nicht gespielt hat. Aber prinzipiell, wir wollen jetzt auch gar nicht groß über Darksiders noch weiter reden, aber war schon ein ganz nettes Ding. Februar. Ja. Lass uns in Richtung Februar dann hingehen. Februar habe ich mich ja aufgeschrieben. Februar war dominiert von lang erwarteten Spielen plus ein wenig Japanokram hinten aus. Da haben wir schon einige Sachen bekommen im Februar, wo wir echt wirklich drauf gewartet haben. Unter anderem Dante's Inferno, Bioshock 2, Heavy Rain, Silent Hill Shattered Memories, wo ich mich drauf gefreut hatte. So, und jetzt kommt wieder, man merkt, das ist eine Gregor-Liste, denn was steht sonst auf der Liste? Lies mal vor, Gregor, was sind die nächsten drei Plätze? Ace Attorney Investigations, mein Highlight im Februar, White Knight Chronicles, meine Enttäuschung im Februar, plus Sonic und Sega All-Stars Racing. Ich sag ja, das ist eine Gregor-Liste. Ja. Die guckt auch schon völlig, hä? Darf ich kurz Sonic und Sega All-Star Racing ansprechen? Bitte. Ich bin ja großer Mario Kart-Fan. Mhm. Und ich hab das sind wieder alle. Ja, also wer kein Mario Kart Fan ist, ist eigentlich auch kein Spieler irgendwie. Und Sonic und Sega All-Star Racing habe ich mich echt drauf gefreut. Ja? Aber es ist so die Großmutter-Version von Mario Kart. Also du kannst nur gewinnen in diesem Spiel. So egal wie scheiße du fährst, ja, die Computerspieler fahren genauso scheiße und stoppen auch gerne mal vom Ziel. Ja. Dann sagen, ach, hier, fahr vorbei, ja, okay, danke schön. Ich hab den Bericht damals für Game One TV gemacht, im TV. Wir erinnern uns alle an den, An den epischen Sonic All-Stars-Bericht. Perücken weiß ich noch. Ja, es war auf jeden Fall kein Spaß, so, weil mich das Spiel echt genervt. Also die Multiplayer-Modi kannst du im Prinzip fast, also diese Battle-Modi kannst du alle in die Tonne kloppen. Ist auch keine Online-Vergleich. Und die Strecken sind einfach teilweise unfassbar langweilig. Das sind so gestreckte Kurven, die so sich so langsam so beugen, so riesenbreite Strecken. Und da geht zwar grafisch im Hintergrund viel ab, aber so rein vom Spielerischen her zu keiner Zeit mit Mario Kart vergleichbar. Und die ganzen Typen, die Items, es ist alles irgendwie halbgar. Und ich kann das voll, also nicht nachvollziehen, warum das Spiel so gute Wertungen teilweise gekriegt hat. Alles? Echt? Ja, es hat so alles so 70er, 80er Wertung hat schon gekriegt. Ganz durchwachsen. Ja, ich fand auch, also ich habe es auch ein bisschen gespielt und also natürlich bin ich auch Mario Kart-Fan, wie wir alle, aber selbst bei Mario Kart, da vermisse ich manchmal dieses Gefühl der Geschwindigkeit irgendwie. Ich weiß, dass bei Mario Kart jetzt nicht um Highspeed geht, wie bei Burnout oder so, aber manchmal, weiß nicht, man wird mit so einer Kanone durch die Luft geschossen und das wirkt mir mittlerweile einfach zu lahm. Das kann man geiler inszenieren. So. Ich spüre das einfach nicht, was da jetzt gerade voll krass abgehen soll. Wipeout. Und bei Sonic and Sega All-Star Racing habe ich noch weniger gespürt. Also das war wirklich, das war nahezu Stillstand. Völlig egal, wie ich da mit wem, wie schnell rumgerast bin, das wirkte halt echt wie so von Kaugummi durchzogen alles. Das war genug für Sega und Sonic All-Stars Racing. Ich fand aber, das ist natürlich eh nur ein kleiner Titel verglichen mit den anderen großen Sachen, die im Februar gekommen sind. Ich wollte noch was fragen. Was denn? Gibt es eigentlich Alternativen für Xbox 360 und PlayStation 3 zu Mario Kart für Wii? Also gibt es da Alternativen? Blöde. Ich verstehe die Frage nicht. Ganz, du meinst die. Ach, eigentlich habe ich auch gesagt. Auf der Xbox und PS3 andere Alternativen. Im Kiddy-Look. Im Kiddy-Look nicht wirklich. Nee. Ne? Also Sony hat ja auch. Obwohl, du könntest Mod Nation Racers wahrscheinlich nennen auf der PS3, aber das ist ja mehr so ein Streckenbau-Simulator. Also ist egal, All-Star Racing kommt in das beste Kiddy-Look-Rennspiel. Ja, also der Einäugige unter den Blinden, effektiv. Okay. Das aber ich glaube, echt mehr müssen wir dazu. Der eine unter den Sonics. Und zu Blur kommen wir ja noch, ne? Das war ultimativ. Ja, ja. Andere Sachen im Februar, natürlich wesentlich größere Geschichten. Ich denke, die zwei, die ich mit Spannung wirklich erwartet habe, Dante's Inferno und Heavy Rain. Dante's Inferno haben wir vorhin ein bisschen kurz ausgeführt. Hat man viel Erwartungen reingesteckt. Dead Space Team, so wie ich das mitbekommen habe, ich habe es jetzt nicht zu lange gespielt, mein Bruder hat es durchgezockt. Ich habe ein bisschen dabei zugeschaut in den späteren Leveln. God of War, nochmal anders. No? Ja, God of War quasi in der Hölle. Also natürlich, dass das Spielprinzip wirklich 1:1 von God of War übernommen ist. Also wirklich. Eine absolute 1:1 Kopie. Das finde ich jetzt nicht mal mehr so schlimm, aber mich hat enttäuscht, dass sie irgendwie nicht so viel Liebe ins Detail gesteckt haben. Also kleines Beispiel, am Anfang die erste Dämonentür, die man aufmacht, der rammt man dann halt so die Sichel rein und reißt dann so die Sichel nach oben und damit fetzt die Tür auf und sie schreit dann auch noch. Und das macht man aber irgendwie 50 Mal im Spiel. Immer dieselbe Animation, immer dieselbe Tür. Und das sind solche Geschichten, da fehlt dann so ein bisschen was zum absoluten Klassiker. Also ich fand es ganz gut, es war angemessen brutal. Es hatte nackte Brüste in Zwischensequenzen. Freue ich mich auch immer, wenn sowas vorkommt. Yeah, wow. Ja, so. Und die waren sogar recht gut. Ja, also, ne, ja. Also jetzt als er schlägt dir die Brüste ja direkt in der ersten Videosequenz ins Gesicht, damit du sagst, guck mal, was wir machen können. Aber waren die denn echt? Wie? Die waren gerendert, Ede. Achso. Das waren keine Filmsequenzen, es war gerendert. Ich wollte wissen, ob die Brüste echt waren. Die waren absolut echt. Das aber war das war ja auch der Aufreger in den USA. Ja, nicht in Gewalt oder so. Stimmt, vielleicht waren die Brüste ja gemotion captured. Man weiß es ja nicht, ne? Ja. Weil sie mit den ganzen Punkten und allem gewackelt. Und sehr lustig, woran ich auch immer gerne denke bei Dennis Inferno. Ich wollte es durchspielen und man kann ja im Spiel, man muss so Seelen befreien und die Seelen kann man dann wiederum in so Power-Ups investieren. Mhm. Und man kann sich aussuchen, ob man quasi einen guten Weg beschreitet und quasi so weißmagische Power-Ups freischaltet oder, boah, jetzt habe ich auch mal ein eigenes Mikro gespuckt, Entschuldigung. Aha. Oder den bösen Weg, indem man halt so böse Moves freischaltet. Und natürlich habe ich nur die bösen genommen, weil es auch viel geilere Moves sind. Hab dann aber beim Endboss bei Lucifer, der letzte Kampf, da brauchst du halt so eine weißmagische Waffe. Und ich habe mein Kreuz, was man die ganze Zeit schießen kann, nicht aufgepowert. Ich dachte nicht, dass ich es brauche. Mhm. Und jetzt stehe ich beim letzten Boss und ich kann den nicht besiegen. Ich dachte, ich hätte nicht, also vielleicht habe ich irgendwie was falsch gemacht, aber ich glaube, ich muss das nochmal von vorne anfangen. Ich kann dir sagen, und das richtige Power. Spaß dir. Das, ja, was aber danach ey, ich kommt, bin beim letzten Boss, jetzt will ich das Scheißding auch nochmal durchspielen. Ich glaube, ich mache es. Für Gamerscore vor allem. Ey, du kleine Gamerscore-Hure, wirklich, ohne ja, Scheiß. Ja, total. Aber Dante's Inferno, ich mochte zum Beispiel halt, wie die Hölle umgesetzt wurde. Auch mit den Seelen in den Steinen und so. Ja, aber auch das war langweilig. Ich weiß, am Anfang bist du noch über so einen See aus Blut gewartet und zwei Level später war es exakt derselbe See, nur das Blut war gelb und dann war es dann halt Eiter. Und nochmal zwei Level später war es halt weiß. Ja, ich sag halt ja nicht darüber, dass es sich wiederholt, sondern einfach nur, hey, für den Anfang war es ganz cool umgesetzt. Ja, also man ist am Anfang, steht man da ab und zu und denkt sich, hey, das ist ganz cool. Ja. Dass du es halt im Nachhinein öfter siehst, ist dann ja eine andere Sache. Ja, vielleicht haben die auch nicht erwartet, dass es irgendjemand wirklich durchspielt. Ja, die dachten, länger als eine Stunde spielst du. Ja, die ersten vier Level machen wir ganz cool und danach recyceln wir eigentlich alles. Ja, den Rest packen wir mit DLC oder sowas rein, den Spielspaß. Also nicht so der ganz große Kracher. Den kriegt man auch, aber mittlerweile, glaube ich, ziemlich nachgeschmissen. Also wer es unbedingt spielen will, wer noch ein God of War braucht für 10 Euro, sollte doch zugreifen. Natürlich wesentlich spannender, wesentlich interessant. Ich glaube, das hat, obwohl hier in der Redaktion hat es sehr großen Anklang gefunden, aber natürlich auch entsprechend, wie man es erwarten konnte bei einem David Cage-Spiel, dass da auch negative Stimmen dann auch sehr stark dann sind. Heavy Rain. Ja, supergeil. Heavy Rain ist, ja, du hast schon gesagt, ist schon ein geiles Ding. Oh. Eddie. Ja, finde ich absolut. Also Heavy Rain ist ja nicht nur, weil mir die Story und die Grafik und alles gefallen hat, sondern weil es einfach auch mal wieder was erfrischend anderes war. Und wie ich ja schon gesagt habe, das gibt es mir eigentlich zu wenig. Und ich freue mich dann, auch wenn es nicht perfekt war und sicherlich spielerisch jetzt nicht bahnbrechend war, ich sag mal eine abgedatete Version von Quicktime-Events, wenn man so will, aber ich fand, das war mal ein neuer Ansatz, auch für erwachsenere Leute, für Core-Gamer, sag ich mal, es war eine spannende Story irgendwie, das war ein richtig, wie ein guter Thriller und hat auch genügend Freiräume gehabt, also man hatte auch wirklich immer das Gefühl, fuck, jetzt habe ich Scheiße gebaut und ich habe auch das ein oder andere Mal neu geladen, weil ich einfach wissen wollte, was passiert, wenn ich so mache und es hat ein gutes Gefühl von Freiheit vermittelt eigentlich, so dass man auch sehr intensiv in dieser Story drin war, dass ich dann irgendwie am Ende doch relativ schnell geahnt habe, wer es ist oder so, wer der Böse ist, das will ich dem Spiel jetzt auch nicht vorwerfen, weil das ist Quatsch, ich finde, es hat was Einmaliges gemacht und ich würde mir mehr solche Sachen wünschen und ich sehe da ein Riesenpotenzial auch für die Zukunft und mir hat das einfach echt auch Spaß gemacht. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, 10 Stunden und nicht mal. Es müsste so viel um den Dreh dann ungefähr sein. 8-9 Stunden, und ich habe die auch wirklich, da habe ich mich drauf gefreut, das zu zocken und dann war es durch. Ich bin aber auch nicht der Typ gewesen, der das jetzt nochmal gezockt hat und jetzt machst du es mal so und jetzt schneidest du dir mal nicht den Piep ab oder so. Habe ich nicht gemacht. Also ich habe es einmal genommen und das war dann meine Story in Heavy Rain. Und, du musst es auch sehen, dadurch, dass es so auf Konsequenzen aufgebaut ist, was ja wenige Spiele dann so haben, dass du dich wirklich darauf einlässt. Ich glaube, am besten funktioniert es, wenn du wirklich dir dann auch sagst, ich lade jetzt nicht neu, sondern ich nehme das jetzt mit. Genau, du musst dich da identifizieren mit der Situation. Genau, und dann ist es dann auch wirklich für jeden, der spielt, kriegt ein eigenes Spielerlebnis dann daraus. Ne? Das ist dann nicht nur, also so wie du dich dann in dem Moment verhältst und wirklich dann auch akzeptierst, dass du es gemacht hast, hast du ein eigenständiges Spiel und musst nicht unbedingt dann sagen, okay, ich muss jeden möglichen Weg dann unbedingt gucken, was ist der beste Weg, wie kriege ich das, das und das und das. Und das ist es, das, was, glaube ich, Heavy Rain nochmal speziell besonders macht. Also als Adventure-Fan war ich echt, ich würde jetzt nicht sagen überrascht oder positiv überrascht, weil das war so ziemlich das, was ich erwartet habe, nachdem ich Fahrenheit gespielt habe. Ein schönes Grafik-Adventure mit einer Story, die du in dem Format auf Konsolen speziell eigentlich nicht hast. Technisch wirklich schön umgesetzt, also Gesichtsanimation, alles drum und dran. Du hast echt gut aussehende Sachen dort gehabt und du hast die Stimmung auch richtig gut auffangen können. Und so ein Ding, wo ich dann sagen würde, wenn L.A. Noire schon dieses Jahr nicht rauskommt, dann kann ich mich darauf richtig freuen. Also L.A. Noire wird dann das, was Heavy Rain 2010 war, dann 2011 sein. Erwarte ich jetzt mal. Ich finde halt bei Heavy Rain auch so geil, dass das irgendwie ein Spiel ist, das ja irgendwie auch für Erwachsene ist und was du auch mal jemandem zeigen kannst, der mit Videospielen nichts am Hut hast. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dem ein Spiel zu zeigen, dann kannst du dem wirklich mal zeigen, hier, guck dir das mal an, sowas sind Videospiele 2010 eben auch. Weißt du, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ob ich ihm jetzt Devil May Cry, Dante's Inferno oder God of War zeige, wird einer, der nicht spielt, für den ist das, ja okay, hüpfen, springen und ballern. Aber bei Heavy Rain sieht er direkt, okay, das ist ja mal was ganz anderes. Das ist ja irgendwie, das spricht eine ganz andere Zielgruppe an, das geht einen ganz anderen Weg. Und das finde ich einfach, das alleine sollte schon unterstützt werden, dass das Spiel nicht perfekt ist und dass da sicherlich auch noch mehr rauszuholen ist aus diesem ganzen Genre, ist ja klar. Ja, aber ich denke auch, also ich bei mir war es auch so, während des Spielens, ich fand das alles so unfassbar spannend. Ich war da so mittendrin. Und also klar, es sind nur in Anführungszeichen Quicktime-Events, aber dadurch, dass die Bedienung so einfach ist, kannst du, wie du schon gesagt hast, Eddie, das Pad eigentlich mehr oder minder jedem in die Hand drücken, mit nach ein bisschen Eingewöhnungszeit. Also Dreieck drücken, ich glaube, das kriegt man so nach einer halben Stunde hin, ja, selbst wenn man noch nie vorher ein PlayStation-Pad genau, was viele Leute eben dabei nicht bedenken, ist, dass das Gameplay nicht der zentrale Punkt ist von Heavy Rain. Es geht nicht darum, dort ein spielerisch, gameplay-mäßiges spielerisches Erlebnis zu haben, sondern das Spiel selber wird eben durch die Entscheidung, durch die Story, durch die Konsequenzen getragen und wie jemand dann damit umgeht. Genau, und das ist auch das Geile dann, man kann zum Beispiel mal das Spiel seine Freundin spielen lassen und zugucken, wie die es spielt, ohne irgendwie groß was zu sagen, einfach nur beobachten und studieren, wie eine andere Person an die Sachen rangeht, finde ich schon total interessant, weil manche kriegen an den Stellen dann Panik oder machen das auf keinen Fall. Also zum Beispiel diese Szene, wo man sich den abschneiden muss in diesem Raum oder soll oder kann, wie auch immer. Das ist ganz interessant zu sehen, wer da wie rangeht an die Sache und so. Und das finde ich, das ist fast schon eine kleine Psychostudie, das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch echt nur empfehlen, wenn ihr es durchhaben solltet und ihr habt irgendjemanden in eurem Umkreis, der auch mal Bock drauf hat, setzt euch einfach mal daneben und guckt zu. Das ist fast genauso spannend, als wenn man es selbst spielt, weil es hat ja auch, wie viel, 24 verschiedene Enden oder so? Auf jeden Fall jede Menge. Und ich habe jetzt mein eigenes gesehen, das war irgendwie das zweitbeste. Und dann habe ich aber noch andere gesehen, das war fast wie Requiem for a Dream. Das war mit das härteste Ende, was ich in einem Videospiel gesehen habe. Also, ich werde nicht sagen, wer, aber nur so viel. Also, der Mörder war nicht gefasst, ein Charakter war tot, ein zweiter Selbstmord begangen und der dritte wurde wahnsinnig. So hörte halt Heavy Rain bei mir auf. Also, das ist echt. Lustig, wenn man gespielt hat, weiß man genau, wer was ist. Ja, exakt. Ich will es nicht sagen, aber genau, wer es gespielt hat, wird sich das denken können. Und also, ich fand Heavy Rain, das hat mich absolut mitgerissen, emotional. Ich war da voll drin. Ich saß wirklich schweißgebadet irgendwie auf meinem Sofa mit dem Pad in der Hand und war total in der Story drin, dass sie am Ende jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht hat. Also, wenn man mal auf ein paar Sachen achtet, das hat schon Logiklöcher und das passt jetzt nicht tausendprozentig zusammen, aber ey, während man das spielt, da denkt man einfach nicht dran. Das ist so ein Kick, dieses ganze Ding. Und mir ist, einer lustige Sache, ist mir aufgefallen, hatte ich ähnlich wie bei Shadow of the Colossus, nämlich, dass ich mich echt früh gefragt habe, so, was mache ich hier eigentlich so? Das war nämlich ganz am Anfang, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, das ist ganz am Anfang. Da bist du mit deinen kleinen Kindern, du spielst Ethan Mars, den Architekten, bist mit deinen kleinen Kindern im Garten und die Kinder wollen mit dir hier so einen Schwertkampf machen, mit so einem Holzschwert. Und natürlich geht dann die Sequenz los und die wird auch angezeigt, was du drücken musst, um auszuweichen. Und natürlich habe ich die ganze Zeit die Knöpfe gedrückt, die mir angezeigt wurden. Also hat meine Figur jeden Schlag von seinem Sohn abgewehrt und ihm selbst immer einen mitgegeben. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe meinen Sohn gewinnen lassen. Ja, siehst du, genau. Und ich habe es nicht gemacht. Und genau das ist mir dann aufgefallen. So, Alter, warum will ich jetzt hier eigentlich gewinnen? Ich spiele mit meinem kleinen Sohn. Natürlich lasse ich den gewinnen. Aber das ist echt krass, wie konditioniert man als Videospieler ist, das zu tun, was einem gesagt wird. Da ist ein X, also drückst du ein X. Ja. Du fragst dich, warum. Und das hat Heavy Rain bei mir ausgelöst, dass ich mich echt gefragt habe, so, okay, also soll ich das wirklich tun? Was ist mein Gewinn? Oder nur, weil es mir so ein blödes Zeichen sagt. Gibt es da nicht auch eine Szene, wo du der Frau helfen kannst, die Einkaufstüten auszuräumen oder kannst es auch lassen? Ja, genau. Also das sind so kleine Entscheidungen, ob man überhaupt auf die Idee kommt, zu fragen oder nicht. Ja, genau. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, ob das vielleicht irgendwie schon wichtig ist, dann kann ich sagen, hat Heavy Rain seinen Zweck total erfüllt. Also wenn man sich über diese kleinen Banalitäten schon als Spieler Gedanken macht, die einem in anderen Spielen völlig scheißegal sind. Wenn irgendeine Figur im Hintergrund, deine Frau packt den Kühlschrank aus, hilfst sie oder nicht. Also ist doch völlig wurscht, du rennst einfach durch. Aber bei Heavy Rain, die fragt dich, willst du mir helfen? Und muss ich halt echt für solche Kleinigkeiten ja, entscheiden. Genau, diese absolute Liebe zum Detail, die da ja. mitkommt, wo du dann auch unterschiedlich, wie du es gesagt hast, von den üblichen Gamer-Konzepten mit so schnell zu, möglich wie drücken oder so immer auf Gewinn gehen, wo einfach das nicht das Richtige ist, was du dann gerne machen wollen willst. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, eines der wichtigsten Spiele. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, hat es sich das verkauft schon? Ne, es hat sich, es hat sich einigermaßen gut verkauft, auf jeden Fall wesentlich besser als Fahrenheit. Und es gab ja noch ein bisschen downloadable Content, glaube ich, danach. Es gab noch den Tierpräparator und gab's. Genau, die andere Episode wurde gecancelt, weil sie die Version mit Move nochmal neu aufgelegt haben. Die ja, soweit Simon mir das erzählt hat, der Move-Support soll ja ziemlich scheiße sein. Ich weiß auch nicht, ob der so gut funktioniert. Also ich muss es nicht mit Move spielen. Mit dem Controller funktioniert es auch gut genug. Auch, wenn er PS3 hat, also ey, auf jeden Fall. Muss man sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und gucken, ob das eigene Bier man ist. Man sollte da echt eine Meinung zu haben. Ja. Im Februar sonst noch gewesen, ich glaube, so lange müssen wir jetzt nicht über Bioshock 2 reden. Sequel. nettes Sequel, nicht von den Originalleuten, kann man mitnehmen, Bioshock 2. Viel besser als der erste Teil. Ich fand den ersten ziemlich schlapp. Ich bin einer ganz wenigen, ich fand den ersten tot langweilig. Am Ende bin ich fast eingeschlafen. Ich war so froh, dass dieser Kram endlich vorbei war. Und Bioshock 2 hat wieder die Schraube ordentlich angezogen. Also das fand ich richtig cool. Hat mir gut gefallen. Sah gut aus. Also Bioshock 2 habe ich auch lieber durchgespielt als Teil 1. Auf jeden Fall, Muss ich sagen, so Teil 1 war so, ja, okay, ich kann verstehen, dass Leute voll drauf abfahren, aber es ist einfach nicht meine Welt, in die ich abtauchen will. Also ich fand's total... Abtauchen. Ja, das war der Gag daran. Danke. Man kriegst doch der witzige Eddie. Muss ja langsam der abfahren. Witzige Eddie. So. Noch einer. Alter, müssen wir den Disclaimer irgendwo reintun. Hier anderen, ist dein Witz. Ja. Und Bioshock 2 auf jeden Fall ganz nett, aber das Neue wird, glaube ich, ein bisschen geiler, weil da sagt mir das auch ein bisschen mehr zu mit dieser Luftstadt und all dem. Ja, aber also das Flair in Bioshock 1 und natürlich dann auch in 2, das war schon echt ganz geil. Und gerade in Bioshock 2, so wenn du diesen Schrei gehört hast und du wusstest, jetzt greift so eine Big Sister an, du wusstest aber nicht, woher die kommt auf einmal ins Bild gesprungen und versohlt dir so dermaßen den Arsch. Ja. Ey, da geht dir schon echt gut die Düse, also atmosphärisch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und vom Gameplay her ist es halt, also das hat mich bei Bioshock 1 schon ein bisschen gestört, es ist nicht so revolutionär neu, wie die immer tun. Das ist halt, also in anderen Spielen bist du halt Magier und kannst irgendwie Eisstrahlen schießen und in Bioshock sind es irgendwie so diese komischen Implantate, wie heißt denn noch Adam? Dieses Zeug, was du dir da... Ja, Adam, glaube ich, heißt es. Adam. Nee, Adam ist doch die das Zeug, was du aufsammelst, oder? Eve ist das Zeug, was... Wie auch immer, auf jeden Fall in Bioshock, irgendwie, man spritzt sich da irgendwas und ist dann in der Lage, Feuerbälle und so weiter zu schießen und das verkaufen die einem als unglaubliche Innovation. Da steht halt, du kannst zum Beispiel Blitze schießen und vor dir steht ein Gegner in einer Wasserlache. So, wie komme ich denn jetzt durch diese Situation? Also, die haben immer so getan, als wäre das was revolutionär Neues, irgendwie Entscheidungsfreiheit. Plasmide. Plasmide, genau, Plasmide heißen sie. Ja, genau, deswegen fand ich Bioshock 1 ziemlich lahm und krass overhyped. Aber Bioshock 2 hat mich dann ziemlich zufriedengestellt. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Eine große Enttäuschung für mich gewesen, White Knight Chronicles. Hat doch hier keiner gespielt, so nächstes. Ja. Doch, Ede hat's gespielt. Echt? Aber auch nur 3 Stunden, bis ich gemerkt habe, dass das Kampfsystem einfach ultra Schrott ist und keinen Bock mehr hat. Es war echt schade, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe. Level 5, einer meiner Lieblingsentwickler, Dragon Quest 8, rausgebracht und Dark Cloud und alle Geschichten, die ich gerne mag. Und White Knight Chronicles ist ein möchtegern offline, online, halb MMO mit nicht funktionierendem Kampfsystem. Also je für PS3. Für PS3 exklusiv. Also das braucht man sich wirklich nicht angucken. Silent Hill Shattered Memories, ein nettes Remake vom allerersten Silent Hill. Hast du es dir mal angucken können, Wolf? Ich habe mal drauf geguckt, muss aber zugeben, ich habe es nicht gespielt. Weil auch meine Wii gerade verliehen ist. Mhm. Und aber ich muss auch echt sagen, irgendwie mich reizt das gar nicht so sehr. Nee, es ist ein bisschen so gewesen, also bei Heavy Rain hat man ja viel versprochen, was die mit dem Konzept machen wollen. Da sind Sachen, die viele aufgegangen sind. Silent Hill Shattered Memories hat man gesagt, dass es so ein psychologisches Profil wird von dir erstellt, während du spielst und kleine Details ändern sich und was so weiter. Das ist eigentlich eine saugeile Idee. Es ist eine gute Sache. Sie äußert sich sehr marginal, finde ich, innerhalb des Spiels. Was eigentlich total scheiße ist. Weil du bekommst nicht wirklich mit, dass da haben Leute jetzt, was weiß ich, Du malst irgendeinen Zettel hin bei einem Psychologen, wo du ein Auto gelb malst und dann siehst du innerhalb des Spiels, dass dieses Auto, was du fährst, auch gelb ist. Das ist so der Grad des Einflusses, den du dort nehmen kannst. Und aber echt, die Idee an sich finde ich echt ganz geil. Die Idee ist ganz gut. War das nicht das Spiel, wo du nur wegrennen kannst? Du kannst nicht wirklich kämpfen in dem Spiel. Es gibt, ist schon gestorben, ja, ohne Scheiß. Es gibt eigentlich nur Fluchtsequenzen die ganze Zeit, die vor allem durch die schlechte Steuerung auch ein bisschen nicht besonders schön sind. Soll ich mich mal outen? Ach, Eddie, komm. Ja, du hast es noch nie gespielt. Spruch kommt. Ich habe noch keinen einzigen Silent Hill Teil gespielt. Teil 1 ist das gruseligste Spiel ever. Ja, aber auch nur, weil man kein, nicht sieht vor lauter Nebel. Nee, es ist wirklich... Es ist schon heftig. Ich würde gerne das Silent Hill 1 in einer besseren Grafik spielen. Genau, als richtiges das wäre nicht ganz so ein 1.5 mit 2. Aber ich kann das jetzt nicht mehr spielen. Die PS1-Version sieht so scheiße aus. Ja, muss man leider sagen. Also mittlerweile kriegt man da irgendwie echt Augenkatar. Und immer noch, haben wir eh schon tausendmal gesagt, wenn du kein Silent Hill gespielt hast, spielen willst, ich gebe dir Teil 2 und gut ist. Ja. Ja, aber da, den habe ich mal so ein bisschen gespielt, da ist auch alles voll mit Nebel und Viechern, die auf der Straße rumlaufen. Das gehört dazu. So, wenn man es nicht gespielt hat, dann... nennt man Survival Horror. Also wenn man diese ganze Welt nicht kennt, dann ist das schon echt ein Abturner. Aber wenn man da mal eintaucht, dann passt das alles schon ziemlich gut. Ich habe irgendwann mal dem Simon, glaube ich, oder so ganz früher beim Silent Hill 2 zocken noch zu Giga-Zeiten zugeguckt. Und ich fand das zu unheimlich. Ja, aber darum geht es. Das ist das gruseligste Spiel ever. Also ich war Simon ist ja unheimlich auch an sich, also muss man sagen. Wann kam Teil 1, Gregor? Du weißt es doch. Teil 1 99. Da war ich 13. Sein, ja. Und, was, ernsthaft? Ja. Nee, 13,5 war ich da. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, was soll ich denn jetzt sagen? Ist ganz schlimm. Oh, ich war 45. Nein, ich war 13,5. Ich war 45. Ich brauche einen neuen Nieren- und Blasen. Für mich war das damals echt so der ultimative Horror. Ja klar, du hast ja auch Pokémon gespielt. Pokémon! Silent Hill! Hast Glück, dass der Tisch hier so breit ist, sonst soll ich rüberkommen. Nee, und das Spiel einfach mit das Schlimme ist ja, das, was du nicht siehst, ist eigentlich das, was dir Angst macht. Und da siehst du halt nie was. Deswegen hast du die ganze Zeit Angst konstant. Ja, aber wenn man dann was sieht, ist es wirklich auch genauso schlimm, wie du es die ganze Zeit befürchtet hast. Es ist fast noch schlimmer. So. Ja, eigentlich ist es sogar wirklich dann noch schlimmer. Du kommst in den Raum rein. Ja. Habt ihr den Film mal gesehen? Ja, und der ist eine der besten Videospielverfilmungen überhaupt. Finde ich auch. Ja? Ja. Ja, der hat so seine Fehler. Muss man das gespielt haben, um den zu gucken? Nee, du hast den Film noch nicht gesehen? Nein, musst du nicht gespielt haben. Ich gebe dir die Blu-ray, wenn du den nicht hast. Schau es dir auf Blu-ray an. Also der ist schon echt geil, aber natürlich... Weil so technisch ist er richtig gut. Als Fan der Serie hast du noch so ein paar Schmack, also wenn Pyramid Head da auftritt, so wenn du aus dem Spiel kennst... Ich kenne ja Pyramid Head. Ja, aber du hast ja den zweiten Teil nicht durchgespielt, der hat ja eine gewisse Funktion auch innerhalb dieser ganzen Story. Ich kenne auch einen Typen, ich kenne immer so einzelne Szenen, man kommt ja nicht drum rum, in dem Beruf irgendwie dauernd was von Silent Hill. Ich kenne auch irgendwie einen, der so eine schwere Axt dauernd hinter sich herzieht und... Okay, jetzt hat er sich quasi voll geoutet. Das ist voll... Das fand ich auch eine wirklich geile, scary Idee, auch für Horrorfilme oder so, wenn du... Ist das nicht sogar aus Texas Chainsaw Massacre? Das war doch schon ein Clock Tower, so dass ich die ganze Zeit so mit der riesigen Schere oder was immer. Ja, ich finde es einfach so geil, wenn die so eine Waffe so schleift. Aber er meint doch Pyramid Head. Egal. Ja, aber ey, lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Silent Hill Podcast hatten wir schon mal. Genau. Sind wir denn immer noch bei Februar eigentlich? Nee, wir kommen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht da draußen. Wir kommen jetzt nämlich zum März. Ich habe um 4 einen Friseurtermin. Ey, wir schneiden hier die Haare ein. Wird doch Zeit. Ich hole kurz eine Schere. Ja, ich kann dir meinen Friseur empfehlen. März. Komplett drüber und so weiter. Also im März, der März wurde dominiert von hauptsächlich Sequels plus eine Handvoll Neuheiten, die gekommen sind. Viele Sequels, die dort gewesen sind, damit wir das einem große Mal aus dem Weg rausbekommen. Ich glaube, kommen die zwei? Nee, das große meine ich, nicht das Standard-Sequel. Final Fantasy 13! Ach so. Wow, da kamen ja echt krass viele gute Spiele. Da kamen krass viele gute Sachen dann, also gute und auch viele, wo du gedacht hast, dass sie gut sein könnten. Final Fantasy 13, damit wir das einmal kurz haben wir ja eh schon drüber diskutiert im letzten Rollenspiel-Podcast, relativ ausführlich drüber. Ist so ein Spiel, das ist nicht das, was man erwartet hat. Es ist die Enttäuschung des Jahres, sag's ruhig. Ja, schön, dass es endlich mal jemand sagt. Finde ich nicht. Also ganz ehrlich. Wenn du ein Rollenspiel, Japaner-Rollenspiel erwartet hast, dann ja. Ich hab mich richtig gefreut auf Final Fantasy 13. Ich wollte endlich wieder nach, Lost Odyssey, wollte ich endlich wieder Gas geben und mich richtig in einem Rollenspiel verlieren. Und dann kommt dieses Drecksspiel und ist so eine Scheiße für irgendwelche Pokémon-Pisser mit so dummen Scheiß-Klischeebehaften, wo ich schon gehört habe, Lucy, Phil C, Schnibbeli, ey. Ach, hör mir auf, dann diese Tunnel, diese Schlauch-Dungeons, dann das Kampfsystem, es ist einfach, alles ist an diesem Spiel missraten. Mm. Und dann höre ich... Da hat es jetzt Schmorzes. Nein, also nach 50 Stunden aber geil. Genau, nach 43 Stunden kannst du dich aber frei bewegen. Yay! Also nee, sorry, für ein Final Fantasy Teil, ich war so enttäuscht, das ist für mich der Untergang des Final Fantasy Universums, die sind für mich gestorben. Du hast den 12er nie gespielt? Ich habe den 12er angespielt, ja, aber das ist doch, das ist ja nur mal eine Bestätigung, dass sie das Ruder nicht rumreißen, sondern sich tiefer in die Scheiße bewegen. Und auch ganz ehrlich, in einem Zeitalter, wo die West-RPGs immer mehr an Macht gewinnen, ist es wirklich eine Phase. Ich habe in Fallout eine ganze Welt, die ich frei erkunden kann, wo ich machen kann, was ich will. Und dann kommt hier so ein Zeichentrickfilm. Wenn ich einen animierten Film sehen will, dann leihe ich mir einen aus. Da brauche ich aber nicht 30 Stunden irgendwelche dummen... Ach, Final Fantasy 13 war dreckig. Ja, also, nachdem die Tirade einmal dann aus... Hat jemand von euch das überhaupt mal gespielt? Selbstverständlich nicht. Ich würde eher... Ach so. Ja, mein Gesicht in den Deckenventilator hatten, als Final Fantasy zu spielen. Ich hab's gespielt, fand's nett. Also ich fand's jetzt nicht scheiße, es hat mich nett unterhalten, ich hab's aber nicht durchgespielt. Ich hab, das hat, glaube ich, keiner. Niemand. Ich glaube, ich habe 15 Stunden gespielt. Das spricht ja eindeutig für das Spiel. Ja. 15 Stunden gespielt und dann habe ich gesagt, ist nicht so gut wie Final Fantasy 7, dann höre ich auf. Die heftige Reaktion von Ede ist sehr, sehr nachvollziehbar, weil wenn du da mit einer Erwartungshaltung drangegangen bist, du kriegst jetzt das hochmodernisierte Japano-Rollenspiel, das ist es absolut nicht geworden. Ja, aber mit welcher Erwartung geht man denn an Final Fantasy dran als das? Ja, aber wenn du wirklich dich nur von deiner Erwartung dann quasi das Spiel nur daran bewertest, dann ist diese Reaktion auch durchaus verständlich. Wenn du das Spiel wenn du akzeptierst, dass es kein Japaner-Rollenspiel im klassischen Sinne ist. Sondern ein Anime. Es ist ein animierter Film. Ja. Ne? Du hast nicht wirklich klassische Rollenspielsachen, die du dort machst. Es ist sehr, sehr dominiert von Story. Ich fand, die Story an sich hat gut funktioniert. Ich habe die Charaktere dort gemacht. Die waren sehr, sehr japanisch, aber die sind wirklich nett charakterisiert worden. Wie weit hast du denn gespielt? Also 43 Stunden. Schon 15 Stunden. Schon oder 15 so. Stunden. Also schon genug, um die Charaktere kennenzulernen. Mhm. Und hast diese kleine Mädchen und der Junge da? Ich finde den kleinen Jungen, das ist der beste Charakter im Spiel. Wie sich die Augen verfinstern. Ja, und das Kampfsystem ist sehr, sehr gut, finde ich. Aber wenn du nicht wirklich auf das Kampfsystem abfährst, kannst du auch nicht... Ihr müsst ja mal Eddys Blick sehen, das Kampfsystem, in dem du im Prinzip gar nichts mehr selber machst, sondern einfach nur einstellst, der macht das, der macht das, der macht das, und dann lehnst du dich zurück und die machen's. Das ist Teil 12. Nein, Teil 13 ist genauso, du musst nur einwählen, du gibst jedem der Spieler eine Aufgabe im Prinzip und dann macht der es von alleine. Und das Krasse an dem, das Anspruchsvolle ist, dass du die Augen dass du die Aufgabe wechselst. Haha, jetzt war er Angreifer, jetzt mache ich aus ihm einen Heiler. Das ist alles. Hallo, hast du mal World of Warcraft gespielt? Hast du mal gesehen, wie komplex Kämpfe heutzutage sein können? Hör mir doch auf. Ja, du hast das Spiel nicht mal ansatzweise kapiert, Ede. Doch, aber ich hab's kapiert. Ich weiß nur, dass du absolut nicht objektiv da rangehen kannst. Also, objektiv in welcher Hinsicht? Objektiv, dass sobald diese Optik schon zu sehen ist, hat das Spiel bei dir schon 70%, egal was es bietet. Nicht wirklich. Also als Japaner-Rollenspiel, finde ich, ist es kein gutes Spiel. Als was auch immer es im Endeffekt geworden ist. Ne? Und speziell das, du merkst auch, warum diese lange Phase am Anfang dort sein soll. Das hat schon seine Gründe. Ob du dich darauf einlässt oder nicht, das davon hängt ab, ob du überhaupt Spaß damit hast. Ne? Und hat man nicht. Ja. So. Haben wir diesen Mist jetzt mal abgehakt? Aber Square Enix hat ja auch schon mit Last Remnant enttäuscht. Auf dieser Liste, ja, aber das ist ja auch von anderen Entwicklern, aber hier, auf der Liste ist ein Spiel, das tatsächlich besser ist. Ja. Und zwar Resonance of Fate. Und das ist nämlich sogar ein richtig gutes JRPG. Kam das auch im selben Monat? Ist zwar auch scheiße komplex und kompliziert. Das kam auch im März? Das kam auch im März. Und da brauchst du richtig, da war ich 2,5 Stunden im Tutorial, um das Kampfsystem zu raffen und hab's immer noch nicht gerafft. Aber ein Zeichen eines guten Spiels, ne? Naja, gut, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Wie lange braucht man, um Street Fighter 2 einigermaßen zu können? Brauchst du auch eine Weile. 5 Minuten. Ja, wenn man's kann. Der Rest ist sich dann reinarbeiten. Dann geh mal mit 5 Minuten geh mal online zocken und guck, wie viel Spaß du hast. Gegen Pepper, der es 8 Millionen Jahre lang gezockt hat. Aber nein, du kannst Street Fighter nach 5 Minuten kapieren. Wie tief es dann ist. Ja, kapieren kannst du Resonance of Fate auch nach 5 Minuten. Nicht wirklich. Oder hast du nach 5 Minuten diese ganze Abseitsfalle und der Typ muss zwischen den anderen dazwischen herlaufen und springen. Reden wir jetzt davon, du willst mir auch nicht erzählen, dass du nach 5 Minuten weißt, wie du einen Dash hast oder was weiß ich. Darum geht es ja nicht. Doch, du hast gerade die Analogie gebracht, dass man Street Fighter, was ein ultrakomplexes Kampfsystem hat, in 5 Minuten Street Fighter hat kein ultrakomplexes Kampfsystem, Street Fighter hat ein tiefes Kampfsystem. Ich kann das nach 5 Minuten kapieren und kann mich dann in die Details reinarbeiten. Ja? Bei Resonance of Fate kann ich nach 5 Minuten, weiß ich nicht mal, wo vorne und hinten ist. Da brauche ich meine 2-3 Stunden, bis ich überhaupt kapiert habe, wie überhaupt es ansatzweise funktionieren kann. Ich glaube, Eddie geht gleich. Ja, ich glaube, das ist jetzt... Verfinstert. Wie so oft ist auch das eine Geschmacksfrage. Also ich kann irgendwie beide Punkte verstehen. So, wenn das Kampfsystem nach 10 Minuten langweilig ist, ist es ein Negativpunkt. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Bock hätte, mich 3 Stunden hinzusetzen, nur um das Kampfsystem zu raffen. Ja, ich sag ja auch, das ist auf jeden Fall der Kritikpunkt an dem Spiel, dass das eine Hürde ist, die man nehmen muss. Aber wenn man sie nimmt, Dann die Story ist, finde ich, eigentlich ganz geil. Die gesamte Welt ist geil. Und es ist halt einfach mal innovativ, wie du die Waffen upgraden kannst und schrauben kannst und wie du die Oberwelt langsam freischalten musst und so. Da sind sehr, sehr viele richtig krass motivierende Elemente. Und auch das Kampfsystem wird einem ja Stück für Stück näher gebracht durch das Tutorial. Und dass es halt ein bisschen komplexer ist, okay, aber dafür kannst du dann auch später geile Sachen machen, indem du mit, weiß ich, mit einem Salto über die Gegner schießt, die abballerst und von links und rechts kommen Sachen und du kannst richtig krass die Gegner auseinandernehmen, so wie du es dir vorstellst. Und da ist es einfach meilenweit dem Final Fantasy Kampfsystem überlegen, meiner Meinung nach. Aber gut. Aber gut. Inszenatorisch ist es auf jeden Fall was Besonderes eben mit dieser John Woo-Ästhetik, die du sonst nirgendwo dann hast in dem Vergleich. Das ist eigentlich echt schade. Die hätten es irgendwie einfacher machen müssen oder leichter oder irgendwie so, dass man das im Laufe des Spiels besser lernt, weil das ist eigentlich echt ein geiles Spiel, aber die Leute zocken es 5 Minuten und dann merken sie, ich raff gar nichts und dann legen sie es halt zur Seite. Das ist eigentlich echt schade. Aber gut, kann man nichts machen. Selber schuld. Also sowohl von den Entwicklern als auch von den Spielern. Wer hat das nochmal gepublished? War das Sega? Oder? Das ist von Sega. Ist ein Sega-Spiel, wo die eben ja leider einfach ohne viel Vorschusslorbeeren veröffentlicht und guck mal, ob es ankommt oder nicht. Ja, die Entwickler haben ja sogar schon YouTube-Videos gepostet, um das Kampfsystem nochmal neu zu erklären mit den Entwicklern. Hey, es ist gar nicht so schwer, schaut mal hier. Weil sie halt gemerkt haben, dass es der mega Hinderungsgrund ist, dieses Spiel zu spielen. Ja, dann ist es eindeutig ein Designfehler. Ja, ist es auch, aber also es gibt halt sich selbst ein Bein gestellt einfach. Lest euch mal irgendwie Rezensionen durch von dem Spiel, so von Zockern, die das sich damit beschäftigt haben, die schwärmen in höchsten Tönen davon, weil wenn du es erstmal drauf hast, ist es halt geil. Es ist halt ein komplexes Spiel, aber das ist StarCraft auch. Weißt du, und gut, egal. Gut. Ich fand's super. Außerhalb der japanischen Sachen, du hast es vorhin kurz erwähnt, Christian, gab es natürlich auch klassisch erwartete West-Sequels. Battlefield Bad Company 2 ist auch, ja, glaube ich, lange erwartet und auch sehr gut angekommen. Unfassbar gut angekommen sogar. Also die Verkaufszahlen sprechen halt dafür. Ich meine, Battlefield Bad Company 2 ist so das ultimative, also Eddie, verbessere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ist so das ultimative Team-Taktik, Team Play Online Gemetzel für Ego-Shooter-Fans. Und die Karten sind geil. Also über den Singleplayer-Modus brauchen wir, glaube ich, nicht reden, weil der war. Ich habe ihn 2 Stunden gespielt. So im ersten Teil war er richtig cool, weil viel schwarzer Humor, die Charaktere waren geil, schön überzeichnet. Und im zweiten Teil war einfach, sie haben ähnlich wie bei einer anderen Serie, die wir jetzt nicht erwähnen können, haben sie einfach den ganzen Humor rausgenommen. Irgendwie haben es auf Serious Business getrimmt und das hat auch keinen Spaß mehr gemacht, einfach. So, da gibt es einfach mit Call of Duty coolere Spiele für einen Singleplayer. Aber Multiplayer, ich hab's so hart generdet, dass ich mir wirklich eine Woche freigenommen habe dafür, nur Multiplayer zu zocken. Und jetzt kommt ja auch Vietnam irgendwie Ende des Jahres, was auch wieder ganz, ganz großes Tennis werden wird, Wolf. Ja, gar keine Frage. Was ist denn los? Warum sprichst du mich jetzt an? Ja, weil du gelacht hast. Lachst du Battlefield? Ja, darf ich nicht mal fröhlich sein und deinen heiteren Klängen lauschen? Ja, und also Battlefield Bad Company 2 kann ich jedem empfehlen, der auf Online-Multiplayer steht. Stimmt's, Eddie? Ja, absolut. Also ist für mich auch gestern erst wieder gespielt, was schon zeigt, wie lange das Spiel eigentlich sich auch trägt. Ja, ist absolut geil. Ich find's auch viel besser als Modern Warfare 2, weil einfach die taktische Tiefe viel krasser ist und in diesem Squad, es macht, man muss dazu sagen, richtig entfalten tut sich's nur, wenn man in einem Squad spielt mit einem eingespielten Team, weil du schon auch oft auf dem Server mit vielen Idioten zusammenspielst und das kann sehr viel kaputt machen, weil du musst als Team ein Ziel verfolgen, irgendwas entschärfen oder irgendwas einnehmen und wenn dann nicht alle an einem Strang ziehen oder zumindest dein Squad, und das sind dann halt 4 Leute, dann kannst du dich schon aufreiben und denkst dir die ganze Zeit, Gott, was passiert hier gerade? Aber wenn du ein Team hast von 4 Leuten und die richtig aufgeteilt, einer ist Medic, einer ist Engineer, einer ist Sniper und so, dann kannst du richtig geil sagen, okay, der Medic geht mit dem Sturm nach vorne, ich gebe euch Deckung vom Gipfel da oben und das macht richtig Spaß und das gibt es halt bei Modern Warfare nicht. Das ist eher so Arcade-mäßig dagegen, schnelles Abballern, und bei Battlefield Bad Company halt durch die ganzen Fahrzeuge und diese riesen Level und alles, das ist schon richtig geil. Und vor allem die Level, sie hören auch nicht auf. Du hast einen Punkt eingenommen, dann denkst du dir, hey, jetzt ist das Ende, beim ersten Mal zumindest, denkst du dir, hey, jetzt haben wir gewonnen und schon lichtet sich ein neues Stück der Karte. Und dann denkst du, okay, noch ein Du Punkt kannst ja auch einnehmen. Alles zerballern, das ist einfach so geil. Da sind 3 Leute, die haben sich im Haus verschanzt und dann sagst du deinem Sniper mit dem Xbox Live Mikro, ey, da sind 3 im Gebäude, schick mir mal eine Airstrike aufs Dach. 5 Sekunden später fliegt die Airstrike aufs Dach und 3 Kills. Ja. Und das, da geht einem einfach einer ab, dass du solche taktischen Möglichkeiten hast, auch durch das Markieren. Du kannst ja bei Battlefield oder musst und solltest eigentlich die Spieler markieren. Das heißt, du siehst einen Spieler und drückst die Select-Taste und dann hat er ein kleines ein orangenes Dreieck über dem Kopf und dann sehen alle in deinem Team sehen dieses Dreieck. Auch wenn er hinter einer Wand ist oder so, sehen die, da ist ein Gegner. Und dadurch kannst du halt auch richtig taktisch vorgehen und den Leuten sagen, okay, da sind drei Leute und dann kommt von irgendwo ein Düsenjäger an oder ein Hubschrauber und ballert die ab. Und wenn du es nicht machst, läufst du vielleicht irgendwo in eine Gasse rein, wo drei Gegner sind und dich abballern. Ja. Und das sind so kleine Details, die du wirst vor allem auch dafür belohnt. Also wenn du die Gegner markierst, kriegst auch Punkte dafür, klar. Wirst du dafür belohnt als Teamplayer. Und das ist halt das Ding. Es ist so auf Teamplay ausgelegt, dass du ohne Teamplay, wenn dein Team, wie du schon gesagt hast, nicht zusammen spielt, dann verlierst du die Runde eh. So, da geht es nicht darum, was der Einzelne kann, sondern einfach so, wie gut ist das Team, wie gut sind die aufeinander abgestimmt, wie ist auch die Klassenaufteilung einfach. Ja. Also ein Medic ist da genauso viel wert wie einer, der ein dickes MG irgendwie oder ein, der Medic hat das MG. Ja, ich wollte gerade sagen, der irgendwie ein Scharfschützengewehr benutzt. Also für mich auch eines der besten Spiele, glaube ich, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm, kann man so sagen. Und auch einer der Shooter, der sich auf jeden Fall noch einige Zeit lang halten wird. Wir haben im Februar über Dante's Inferno schon in Ausführlichkeit... Über Dantes Pferd haben wir ausführlich gequatscht und dann kam das Griechenpferd dann nochmal dazu im März. Der große Abschluss God of War 3. Eigentlich muss man da gar nicht so viel nee, nicht zu wirklich. Sagen, ne? God of War 3 war God of War auf der PS3. Es hat halt echt wieder voll Story reingehauen. Story aus, fertig, gut genau, aus. Und die Story ziemlich nett abgerundet, obwohl ich sagen muss, das war so ein Geballer an Effekten und epischen Szenen, dass ich die Hälfte ja schon wieder vergessen habe. Also ich weiß nicht, vielleicht irgendwie bin ich auch einfach zu alt mittlerweile, aber ich muss das, glaube ich, nochmal spielen. Ich habe die Hälfte einfach echt komplett vergessen. Also wenn Wolf was vergisst, dann mache ich mir Sorgen. Ja, wirklich, das war so viel. Das war eine Abfolge. Das war so ein bisschen wie, das darf ich nicht sagen, der Vergleich, das bringt so ein falsches Bild. Ich meine nur, es war eine sehr krasse Abfolge von noch einer härteren Szene und dann wird es noch epischer und kommt noch ein Fight, nicht so schlimm wie bei Bayonetta, aber die letzte halbe Stunde ist halt quasi echt nur noch auf die Fresse und das war so viel, dass ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Die ersten 20 Minuten in God of War sind ultimativ. Also die Besteigung des Olymps mit dem Kampf gegen Poseidon. Ich saß wirklich mit offenem Mund da und war ja, das war schon echt krass. Und so, okay, das können sie jetzt nicht bringen. Und dann drückst du halt die beiden Sticks rein und quetscht ihm die Augen aus. Ja diese Prügelszene in Ego-Sicht, das war schon echt hart. Die Prügelszene in Ego-Sicht oder das Ende in Ego-Sicht, wo du einfach auch nur draufschlägst. So, es hat gar keinen spielerischen Nutzen eigentlich, aber du schlägst die ganze Zeit drauf. Das war und denkst, schon echt derbe. Wenn es... Ja, es ist einfach. Wenn ich jetzt dran denke, würde ich auch nur so. Ja, es war echt richtig gut. Also, und das Lustige war, dass ja dann quasi kurz danach ist ja im Kino hier Clash of the Titans gekommen, Eddie. Wir waren ja zusammen in der Pressvorführung. Und wir waren beide so bitterlich enttäuscht, weil wir dachten, okay, wenn es auch nur so ein bisschen an diesem God of War-Feeling kratzt, dann wird es richtig geil. Dann wird es ein epischer, guter alter Abenteuerfilm, der keine Gefangenen macht. Und das war wirklich. Also ich habe mich auch fast, ich war natürlich über den Film sehr enttäuscht, aber ich habe mich auch gefreut, weil ich dachte, okay, ist es wirklich soweit? Ein fucking PS3-Spiel ist geiler als so ein 200-Millionen-Dollar-Film, den ich mir jetzt im Kino man könnte auch sagen, ist Final Fantasy 13 der Kino-Blockbuster. Wie edel. Die Blicke zwischen euch, ey. Entweder ihr kratzt euch noch die Augen aus oder ihr landet heute noch im Bett miteinander. Oder beides. Vielleicht die Reihenfolge zeitgleich. Ist nicht ganz unwichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss man eigentlich nicht so viel. Frisch geschnittenem Haar. Also wer eine PS3 hat, glaube ich, der kommt um God of War 3 einfach nicht herum. Das auf muss keinen Fall. Also wenn er alt genug ist. Wenn er alt genug ist, natürlich. Ansonsten lassen wir die Finger davon. Ja. Aber ansonsten gehört das ins Regal. So. Aber der März ist ja sowieso jetzt, kann man sagen, was die Spiele-Highlights angeht, richtig, richtig krass. Also mit Battlefield Bad Company 2 für Mehrspielerfreunde, quasi God of War für Singleplayer. Enthusiasten ist es halt auf jeden Fall ein dicker Monat gewesen. Und zwischendurch nette Geschichten, Just Cause 2 war okay. Also die 13 für Gregor. Ja, Command & Conquer 4 war scheiße. War sehr strange. Ich muss sagen, Just gewesen. Cause 2 war mir fast zu groß. Es war mir auch zu groß. Das war also wirklich jetzt, du warst aber früher. Nur fast. Jetzt freut er sich wieder. Wie er guckt. Ja, wenn ich vor Just Cause 2 nicht gesagt hätte, wäre es noch besser. Aber lass mal durchgehen, Eddie. Ja. Ey, guck, wie süß er guckt, wie er sich freut. Hat er auch mal irgendwas. Nee, Just Cause 2 hat Spaß gemacht, weil man ein neues Setting so im Dschungel da rumballern und sich per Greifarm da an irgendwelche Flugzeuge hängen, wieder abspringen, auf einem anderen Auto landen, weiterfahren, alles schon cool. Aber es war irgendwann, ich habe die Map aufgemacht und die, weiß nicht, die ist, glaube ich, so groß wie Kanada. Du fühlst dich irgendwann bei diesen ganzen Open-World-Sachen einfach erschlagen von dem, was dann da. Und auf der Map sind noch 1000 Punkte, wo du hier noch was sammeln kannst und da eine Minimission, hier kannst du jemanden treffen. Da gibt es doch auch einen Song für das Spiel, ne? I just cause to say I love you. Was hat man noch im März? Ja, Metro 2033. Metro 20 war sagen. Ja, bitte. War ganz schön schlecht. Also ich hab zuerst die Bücher gelesen und war, also 2033, 2034 und war dann überrascht, dass dazu halt auch ein Spiel kommt und das heißt überrascht, ich war erfreut und es war für mich, es ist ja quasi Stalker, lineare Stalker irgendwie ein bisschen und das war wirklich gut. Also, Stalker in gut, meinst du? Ja, und ohne Abstürze. Stalker ohne Bugs und in linear und in gut. Ohne Bugs? Ohne die Bugs, die Stalker hatte. Ja, gut. Aber man konnte zu Ende spielen ohne... Ja, es hatte wirklich viele eigene Bugs. Und Metro 2033 hat echt Spaß gemacht. Ja, ich muss auch sagen, also schönes Gegnerdesign, schönes Leveldesign und war vor allem, auch wenn man die Bücher gelesen hat, vielleicht davor oder danach dann mit den Büchern nochmal das Ganze erlebt, ist es wirklich eine geschlossene, schöne Welt, in die man das da stimmt. eintaucht. Also Flair war sehr geil, das war teilweise wirklich unheimlich, also wo du das erste Mal diesen Geisterzug hast, an dir vorbeifahren, gehst du durch den Tunnel, es ist dunkel, du hörst nur so tropfendes Wasser, du weißt eh nicht, ob dich gleich was angreift und dann sieht man aus der Dunkelheit quasi ja so die Lichter von so einem... Ah, Eddie macht gerade das Wassergeräusch. Atmos genau auf. So. Und auf einmal kommt dann aus dem Nichts, so hörst du so ein ratterndes Geräusch und kommt so ein bisschen wie bei Ghostbusters 2 so ein Geisterzug angefahren. Und du siehst quasi nur so die Schatten des Zuges über die Wand bleiben. Das war schon geil. Und vor allem, mir hat auch gefallen am Metro, es war eigentlich von der Thematik her so ein Ego-Shooter, ne? Aus Ego-Sicht, so ballern, die Bösen greifen da so die Tunnel an und sowas. Ja. Aber anders als bei vielen anderen Spielen haben die es wirklich durchgezogen, dass du eigentlich kaum schießen darfst, weil allein die Munition so wertvoll ist. Also das behaupten irgendwie immer alle Spiele, man muss mit der Munition haushalten und es ist jetzt kein reiner Run-and-Gun-Shooter, aber im Prinzip... Dann ist es ein Call of Duty. Ja, genau. Im Prinzip machst du ja doch nichts anderes. Aber bei Metro ist es wirklich so, dass du dir jedes Mal sehr gut überlegst, ob du jetzt schießt oder nicht. Oder weil, wegrennst. Oder, genau, also oder wegrennst. Irgendwie. Also Metro 2033... Das war ganz gut, das fand ich auch. Das Gute daran, dass wir jetzt erst über den Januar reden, also chronologisch oder dann Februar, März wie jetzt, ist, dass natürlich auch Metro 2033 jetzt mega billig schon zu haben ist. Ja, das stimmt. Also, echt? Also kann man auch nochmal zugreifen. Das kriegst du halt für die Xbox schon für einen Zehner ab und zu. Und für 10 Euro sollte man das auf keinen Fall liegen lassen. Also 10 Euro, ich habe... Ich glaube, du könntest dich für einen schmalen Taler wirklich gut eindecken. Jetzt, ja, das stimmt. Die Feiertage oder Freizeit, man kann sich da schon ein ganz gutes Paket zusammenstellen jetzt. Also ich glaube, was hast du gebraucht? 8 Stunden hat man gebraucht? Ja, also es gab eine Stelle, da habe ich extrem lang gehangen, da war ich ganz kurz davor aufzuhören, deswegen hat sich die Spielzeit erhöht, aber so, ja, so 8-9 Stunden. Ja. Irgendwie sowas, ja. Also das sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Und vor allem jetzt auch, weil ich glaube, Metro 2034 kommt jetzt auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mit Buch, allem drum und dran. Lesen plus Zocken ist immer ganz geil. Hat Spaß gemacht. Ja. Das war es im März, genau, oder? Der März, groß und Fragile aufwendig. Fragile Dreams? Ich weiß nicht mal, was das ist, Gregor. Ja, schaut euch das Bad Shit Insanity Japaner-Gedöns an, dann wisst ihr, was es ist. Insanity. Ja, das war einer der letzten TV-Beiträge, die ich für Game Wonder noch gemacht habe. Mit dem sprechenden Radio und allem drum und dran und Woody als komischen Host. Der April ist eigentlich von nur wirklich einem großen Spiel dominiert. Splinter Cell Conviction. War auch ja lange, lange erwartet und auch endlich dann rausgekommen im April. Ich bin kein besonders großer Splinter Cell-Fan, muss ich sagen. Bei mir liegt das zu Hause, wartet drauf, gespielt zu werden, wenn ich die Zeit dazu finde, aber war nichts, was also ich jetzt sofort auspucken. Ja, wahrscheinlich nie. Also ich glaube, da hast du aber auch ein bisschen gelogen, oder? Jetzt von einem großen Spiel dominiert. Ich meine, Super Street Fighter 4 ist... Naja, aber das habe ich schon letztes Jahr gespielt, als es Street Fighter 4 hieß. Jetzt mit vier neuen Charakteren. Na gut, für jemanden, der es nach 5 Minuten auch schon kann. Ja, eben. Ja, das war gut. Dash, Dash, Punch. Ja. Und, dich ziehe ich ab. Also Splinter Cell Conviction, ich hab's lange Zeit auch im Multiplayer-Modus gezockt mit Kumpels. Der Style ist halt extrem cool. Mhm. Ansonsten ist es halt ein Splinter Cell. Ich meine so, oder es ist eher gesagt, es ist ein Splinter Cell Lite. Ein Splinter Cell Lite, ja. Also ich fand es ganz geil. Das Problem ist, es hat keine Linkshänder-Unterstützung. Das heißt, ich hatte dann relativ schnell, nach einer halben Stunde oder so, tierische Schwierigkeiten, mich zu verteidigen, weil ich kann einfach mit dem rechten Daumen kann ich nicht zielen. Und wurde dann einfach von links und rechts einfach immer bei den wirklich Anfangsszenen schon, kommen 2 Leute, einer von rechts, einer links, und ich ziel rechts an dem vorbei und links an dem vorbei und werde von beiden abgeknallt. Und das machst du 5 Mal und dann sagst du halt, okay, dann zeig ich halt eins, was kannst ich auch nicht mal lernen, warum zockst du nicht auf der Xbox? Ja, hab ich ja. Ach so. Aber das Problem ist, es ist ähnlich wie bei Gears of War, nur wenn ich das kurz einwerfen darf, Du kannst auch die, ich habe ja sogar ein Linkshänder-Pad, wo ich die Sticks ausgetauscht habe. Aber das sind so Spiele, wo du halt mit dem linken Stick die Richtung angibst und mit dem rechten Knopf dann irgendwie in Deckung gehst. Also wie bei Gears of War, wo er dann hinter irgendwas in Deckung rutscht. Und wenn du die Sticks ausgetauscht hast, müsstest du quasi mit dem rechten Daumen die Richtung angeben und gleichzeitig aber auch mit dem rechten Daumen die Taste drücken, damit er diesen Move macht, diesen Versteck-Move. Mhm. Und das geht halt nicht, weil du kannst nur entweder in die Richtung drücken oder den Knopf drücken. Boah, mit rechts. Das ist natürlich schlecht. Deshalb hartes Leben, oder? Ja, deshalb habe ich zum Beispiel noch nie Gears of War gezockt. Sehr schade. Und deswegen ja, und deshalb, das wir nicht erwähnen. Genau, nee, deshalb können wir auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Das, ist das ja indizierte gut. Gears of War darf man doch erwähnen. Genau, erwähnen darf man es. Wir dürfen nur nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ja, ja, machen siehst wir du, ist ja alles kein Problem. Ist ja alles gut. Ja, Splinter Cell Conviction, aber ich kenne genug Leute, die haben wirklich lang drauf gewartet und sich auch sehr darüber gefreut. Mein Bier ist es nicht ganz gewesen. Du hast gerade noch hier erwähnt, Christian, natürlich Super Street Fighter 4. Klar, ja. Ne? Ist natürlich ein nettes Spiel. Update, einfach. Es ist einem richtig, richtig guten, vielleicht sogar zu dem besten Konsolenkampfspiel derzeit. Mhm. Also es ist das, was er auch momentan gespielt hat. Mein Bruder ist ganz, ganz Fanat in das Zeug, spielt online mit Arcade-Stick, den er sich extra geholt hat und allem drum und dran. Ich hätte eher gedacht, dass sowas wahrscheinlich nochmal als Download-Content kommt, die Handvoll neuer Charaktere und Gameplay-Updates, die dann dabei sind. Aber es war auch ja nicht mal ein ganz Vollpreisspiel. Ich glaube 30 oder 40 Euro. Es hat glaube ich, 34 Euro gekostet. Ja, und das kann man ja machen, wenn man sich wirklich dann auf das Online-Zeug speziell auffährt. Schon. Also wir haben halt eigene Turniere damals in der Redaktion, in der ich zuvor gearbeitet habe, veranstaltet. Immer und immer wieder quasi Woche für Woche irgendwie neuen Champion gekürt mit Pokalen und da war Street Fighter einfach das Spiel. So. Ansonsten im April für Indie-Fans ist Beat Hazard erschienen. Oh ja. Und da sind Wolf absolut ganz, ganz große Anhänger. Das ist Anhänger. So geil. Es ist quasi, um das den Leuten kurz zu erklären, ihr habt ein Raumschiff. Ja, ihr seht das Raumschiff von oben und denkt an Asteroids. Ihr habt ein kleines Raumschiff in der Mitte, was ihr nur mit dem linken Stick steuert. Genau, und mit dem rechten Stick schießt ihr. Und je nachdem, welche Mucke läuft, habt ihr dann natürlich andere Lichteffekte, andere Effekte und auch stärkere Schüsse. Je nachdem, ob ihr jetzt, ihr müsst Power-Ups aufsammeln, die Musik lauter machen. Seid ihr sicher, dass das nicht Res ist? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Da bin ich mir auch sicher. Ich habe Res ungefähr 8 Milliarden Mal durchgespielt. Ja, aber es ist auch kein Battlefield Bad Company 2, das beste Multiplayer-Spiel ever. Und Beat Hazard, das Besondere ist, dass du deine eigene Musik einfügen kannst in das Spiel. Mhm. Du kannst also, wenn du auf der Xbox zockst oder auf dem PC, deinen MP3-Ordner quasi durchsuchen und Highscores erspielen für deine MP3s. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Also, es ändert sich je nachdem, wie der Beat dann des Liedes genau, ist und also so weiter. Also, wenn du keinen Beat hörst zum Beispiel, kannst du auch nicht schießen. Also wenn das Lied ruhiger wird an der Stelle und der ganze Screen ist voll mit Gegnern, musst du ausweichen. Du musst darauf warten, dass wieder ein Beat einsetzt. Du kannst halt im Rhythmus des Beats schießen und dann blinken sehr halt gut. auch die Gegner. Genau, und wenn das Lied dann so richtig so am Ende, so voll in der letzten Frage geht, Finale, also ich mache gerne Combi-Cry zum Beispiel dazu rein, das ist halt das Allergeilste, dass der Screen nur voll mit Farben und Explosionen und Sound und ey, ich kann es nur empfehlen, Beat Hazard ist so echt. Was ist denn das für PS3? Ne, es gibt es im Xbox Indie Game Netzwerk für 240 Punkte. Drei ganze Euro. Also ich würde 30 Euro dafür zahlen für das Ding. Das lohnt sich wirklich. Richtig gut. Und es gibt es bei Steam, ich glaube, für $4.99 oder €4.99. Und es eignet sich vor allem für Hip-Hop und Metal. Vor allem mit vielen Breaks ist es super gut, weil du aus der Position des Angreifers, wenn der Beat da ist, dann hört der Beat auf, wie Wolf sagte, und du bist auf einmal einfach der Gejagte. Du musst dich verteidigen, ohne schießen zu können. Du musst quasi nur wegrennen irgendwie. Also in wegfliegen in einem Raum, der aber endlich ist. Und, ja, ein Bildschirm halt. Du kannst dich nur innerhalb von einem Bildschirm bewegen. Und was ich da schon geflucht habe, und es hat einen geilen Koop-Modus. Also es hat einfach alles, was ein Spiel haben muss für 240 Punkte, Microsoft-Punkte. Absolut. Hey, downloaden auf jeden Fall und die eigene Mucke zocken. Ich meine, was kann geiler sein, als ein Spiel zu zocken, wo die eigene Lieblingsmucke läuft? Das ist super, wenn man dann alle Power-Ups hat und die Musik ist so laut, wie es nur geht und dann zündest du nochmal eine Smartbomb und alles ist voll mit Klang und Licht. Alles ist voll und du spielst es im Dunkeln. Du kriegst sowieso schon fast einen epileptischen Anfall. Mit Kopfhörern auf. Genau, und deine Bassbox dröhnt und dann kommt auf einmal dieser Break und du denkst so, scheiße, jetzt 4 Sekunden. Ich kenn meinen Lieblingssong, 4 Sekunden kann ich mich nicht wehren. Ich muss irgendwie weg. Und dann fängt der Beat wieder an. Und jeder, der sich nicht runterlädt, ist ein Weichei. Ja, also ein sehr empfehlenswertes Indie-Game. Bevor wir den April verlassen, zwei Sachen, die ich gerne reinschmeißen würde. Tschüss, April! Noch nicht, nein, weil da waren zwei meiner Lieblingsspiele des Jahres, Nier für PS3 und Xbox und Sakura Wars, was außer mir sowieso keiner spielen will und gespielt hat. Sakura Wars, wer meine Meinung hören will, Bad Shit and Sandy Japaner-Gedöns ist hier auch nochmal verlinkt. Ein schöner Mix aus Strategierollenspiel und Dating-Simulation. Yay! Yay! Also, dieses peinlich berührte Schweigen jetzt. Ja, also einfach, ja, die, schön, dass man Kopfschütteln nicht aufnehmen kann, oder? Sehr schön. Sakura Wars aber für Nintendo Wii gewesen und für PS2 in den USA, wer auf sowas abfährt, auf jeden Fall einer meiner Lieblingstitel des Jahres, Nier. Sakura Wars. Das hast du auch gespielt, Ede. Ja, ich habe es allerdings nicht durchgespielt, aber ich habe es ein bisschen gezockt und was mir daran gut gefallen hat, ist, dass es so ein ja fast schon oldschooliges Feeling hat. Also ist auch ein ja, Action-Adventure, würde ich es nennen, so mit RPG-Elementen und einem heftigen Action-Einschlag, also Kampfeinschlag. Und ich fand das sympathisch einfach. Die Story war sehr erwachsen, im Gegensatz zu anderen Spielen. Hatte ich das Gefühl, dass da einfach... Ja, ich habe mich da direkt in diese Story reingelegt. Irgendwie ein Vater, der für seine Tochter sorgt und so. Und das war alles irgendwie schon, fand ich, einen ganz schönen Ansatz. Was mir nicht so ganz gefallen hat, ist teilweise so ein bisschen, aber vielleicht kommt das noch, dass da so ein paar Rätsel oder so gefehlt haben, so ein paar erfrischende Gameplay-Elemente. Es war schon sehr auf Battlen aus, auf Metzeleien. Und auch dann läufst du sehr durch sehr weitläufige Landschaften, hatte dann auch so typisches Backtracking, wo du einmal in irgendein Dorf läufst, um eine Quest zu machen, dann musst du wieder in die andere Stadt das abgeben, dann wieder dahin mit dem reden, ah ja, habe ich doch jetzt gemacht und so. Das waren so ein paar Elemente, die mich ein bisschen genervt haben. Ich bin auch sehr ungeduldiger Spieler. Aber generell vom Spielerischen her, von der Optik und von der Story fand ich das sehr nett, muss ich sagen. Ja, es ist ein sehr ungewöhnliches Action-Rollenspiel. Kostet, glaube ich, auch nichts mehr. Kostet auch wirklich gar nichts mehr. Ich habe es mir jetzt nochmal zuletzt, weil ich für den Test damals für die Sendung nur eine Preview-Version hatte, mein Save nicht übernehmen konnte, nochmal für die PS3 geholt. Das kriegst du auch für 10 Euro. Ja. Und es ist ein echt schönes, ungewöhnliches Japano-Action-RPG mit vielen schönen Element und einer der besten Soundtracks des Jahres, wer den mal separat sich irgendwie noch dann zulegen kann, ist also echt ein Brett gewesen, was ich mir gerne separat auch hier und da mal anhöre. Das sollte es gewesen sein für Richtung April. Wir gehen, wenn jetzt Trant noch dabei gewesen wäre, müssen wir jetzt noch dabei gewesen wäre, ja, aber sonst, aber, da würden wir wahrscheinlich noch übermorgen dann hier sitzen. Und FIFA World Cup war auch nett, wollte ich nur sagen. Ja, ich habe es für Nils reingeschrieben, aber der ist heute nicht hier. Ja. Monster Hunter nett ist auch mein Nachbar. Auch mit Trant übrigens viel gezockt. Ja. Aber das macht nur bedingt Spaß, weil der Trant einfach so fanatisch ist in diesem Spiel. Legt da ein Pensum vor und dadurch, dass er die Vorgänger auch alle kennt und genau weiß, wie es funktioniert, ist der auch, der ist sehr entnervt, wenn man... Ist auch ungeduldig. Was machst du denn da? Genau. Du haust dann irgendwie so, ja, er sagt so, ja, wir brauchen zwei Hörner vom Säbeltiger. Und dann rennst du da irgendwie los und haust aber den falschen Säbeltiger und dann steht er neben dir und schüttelt nur den Kopf und sagst, das ist doch nicht der Säbeltiger, das sieht man doch. Und du siehst halt als Laie halt überhaupt nicht. Und, ja, ich kann mich erinnern, am nächsten Morgen hat Trant ganz schön gejammert in der Redaktion, als du noch nicht im Raum warst. Mit Eddie kann man nicht spielen, der hält mich nur auf. Ja, der hält mich auf. Ey, wie lange der braucht, um 5 Schimmelpilze zu sammeln. Ich möchte wieder alleine spielen. Aber es macht schon Spaß. Also es ist halt leider ein Spiel, wofür das man eigentlich, nicht berufstätig oder kein soziales Leben, aber es kostet so viel Zeit, es ist eigentlich wie WoW, nur in kleinerem Raum. Und du also es ist wirklich nur Grinden. Die haben alles andere weggelassen, es gibt keine Story, es gibt keine schöne Welt oder so, sondern es geht einfach nur raus, Gegner hauen, Items sammeln, Items bauen. Raus, Gegner hauen, Items sammeln, Items bauen und das den ganzen Tag. Aber es macht Spaß. Also wenn man so sammeln und bauen und so mag, dann ist das schon eines der wirklich besseren Spiele und ich glaube, wir würden das alle viel zocken, wenn es das für eine andere Konsole gäbe. Wenn es das für eine richtige Konsole gäbe und nicht auf. Vielleicht. Ja, wo sie auch vor allem gleich mit und dem Spiel den Classic-Controller dazu tun, ne? Weil du es mit dem normalen Zeug nicht spielen kannst. Ja, vor allen Dingen, es ist ja für Wii-Verhältnisse grafisch nicht schlecht. Man kann dann ungefähr erahnen, wie das aussehen würde. Das wäre wie so ein Shadow of Colossus mit Multiplayer-Modus, sage ich mal. So ein Koop-Modus wäre schon geil. Also ich hoffe, dass da irgendwann mal Monster... Kommt da nicht sogar eins für die Xbox? Ist da nicht was geplant? Es gibt da nicht schon eins in Japan? Es gibt eins in Japan. Für die alte Xbox ist es gewesen. Was das ist schon super angekommen. Ja, es gab auch eine spezielle PC-Version, die jetzt nochmal auf Xbox kommt, aber das bleibt, glaube ich, vorwiegend alles in Japan. Das Monster Hunter Tri, was wir hier bekommen haben, wird, glaube ich, auch auf lange Sicht neben einer Handvoll PSP-Spielen das einzige bleiben. Wenn die an uns kein Geld verdienen wollen, lass das halt in Japan. Selber schuld. gefühlt. Wir würden es so vielleicht alle spielen, aber nö. Kommt der Mai, ne? Jetzt kommen wir zu Mai und dort, glaube ich, haben wir sehr viele unser Highlights gehabt. Mai, wo wir sagen würden, das sind ja mitunter die besten Spiele des Jahres. Ich habe hier aufgesehen, viele Sequels, viele neue Hits, plus eine Handvoll Rennspiele, Split Second und Blur. Für mich das wichtigste Spiel im Mai und ich glaube, für viele andere auch hier, Red Dead Redemption. Das ist klar, ja, absolut. Oder? Ja. Absolut. Ja. Also ja. Wir, ich gucke mal auch kurz auf die Liste, da steht halt noch Alan Wake natürlich drauf, Prince of Persia steht drauf. Mhm. Also 3D.GameHeroes. Hat jemand 3D.GameHeroes gespielt? Ganz kurz. Damit. Das ist quasi eine Hommage an das allererste Zelda. Ne, du musst dir vorstellen, irgendwie Zelda, wo es so eine komplett absurde Story gibt und das Gameplay vom allerersten NES-Zelda so auf mit vielen Gags verbaut und die Grafik in so 3D-Pixelblöcken gemacht. Also du hast pixelige Figuren, das sind aber 3D-Blöcke, mit denen du dann herumläufst. Und das ist ja ein nettes Spiel, was viel auf Nostalgie dann setzt. Hm. Ja, na gut, also, habe ich nicht gespielt. Ja, muss man nicht gespielt haben, aber ey, wenn man es günstig bekommt, dann ist es so ein wirklich nettes Teil. Wieso nicht? Red Dead Redemption haben wir es wirklich sowieso zur Genüge ausgelassen. Ja, also eigentlich, wir können gar nicht anfangen, drüber zu reden, weil wir dann, glaube ich, in 2 Stunden noch da sitzen. Genau. Was ich reinwerfen würde, gerade ist bekannt geworden, Rockstar hat hier Quartalsergebnisse gegeben, das Ding hat sich 8 Millionen Mal verkauft. 8 Millionen? 8 Millionen Alter, Mal verkauft. Finde. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so geht, aber es hat es echt verdient. Ja, ne, absolut. Ist als Open-World-Spiel um einiges besser als mir als die GTA 4 Spiele gefallen. Ey, das Lustige ist, ich habe danach erst, ich hatte so Bock auf Open World und ich habe GTA 4 irgendwie mal 2 Stunden gespielt und dann ewig lang liegen gelassen. Und nachdem ich Red Dead Redemption durch hatte, dachte ich, ey, ich bin jetzt gerade voll so im Flair, machst du mal GTA 4 rein. Und es ist wirklich krass, wie viel schlechter GTA 4 als Red Dead Redemption ist. Also wenn man so ein bisschen von GTA 4 abgefuckt war, wie ich am Ende, so irgendwann wiederholen sich die Missionen. Das ist eigentlich, also es wiederholt sich recht schnell. Sie probieren es zu verstecken, aber du machst halt recht schnell irgendwie immer so dasselbe. Und bei Red Dead Redemption, das ist so eine Entwicklung gewesen. Also dieses ganze Genre, Open World und trotzdem aber von der Story angetrieben. Du merkst ja stark, wie viel Zeit ins Land gegangen ist seit GTA 4, dass die daran entwickelt haben. Also sowas wie The Ballad of Gay Tony, was erst nicht so lang her ist, glaube ich nochmal, also verglichen mit Red Dead Redemption so ein halbes Jahr, 8 Monate vorher. Das hatte schon viele Elemente, die verbessert wurden gegenüber GTA 4, aber das war so ein Quantensprung bei Red Dead Redemption, absolut, was System angeht, was sowieso Story und Charaktere sowieso waren, weil es einfach ein komplett neues Universum war. Also ich habe mich wirklich... Also echt großes Ding. Ja, ich habe mich echt Hals über Kopf verliebt. Ich liebe es noch immer. So ein geiles, wunderschönes, erwachsenes, ernstes und trotzdem aber dabei so leicht zu spielendes Spiel. Ey, und wie viele Gänsehautmomente es gab. Wollen wir jetzt natürlich auch nichts spoilern, aber es gab so... Gregor, du wirst dich daran erinnern, wenn du das erste Mal... Das kann man sagen. Ist ja das kann man sagen. Aber wenn du das erste Mal so nach Mexiko reitest und dazu dieser Song ertönt, dieses Far Away, Alter, ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Das Far ist wirklich Away in America. Nee? Du hast auf deinen Einsatz gewartet, also, oder? Also, Red Dead Redemption, war ich sehr großer Fan. Wieder weinen. Und ich mag zum Beispiel gar keine Open-World-Spiele, so, weil ich mag es halt irgendwie in den Raum zu gehen, ihn irgendwie... klar zu machen. Säuber die Gegner in den nächsten Raum. Mach Raum A fertig, mach Raum B fertig. Und Red Dead Redemption war so das erste Open-World-Spiel, das mich wirklich richtig gefesselt hat. Und es liegt wahrscheinlich an den Charakteren, die wirklich glaubwürdig sind, an der wirklich wunderschönen Grafik, an den Aufgaben, die wirklich auch interessant sind. Also fangen Pferd ein, ist halt cooler als irgendwie lauf, klau ein Auto und fahr mal wieder um die Ecke. Und ja, also auch für Leute, die Open World eigentlich nicht mögen, ist Red Dead Redemption, glaube ich, ganz cool. Und es hat, ich als Achievement-Hure, möchte das nur mal kurz sagen, es hat auch eines der coolsten oder besten Achievements. Weiß, du bist die Einzige hier wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich bin ich die Einzige Achievement-Hure hier. Und, also, trotzdem hast du so wenig. Naja, weil ich eben Battlefield Bad Company und Modern Warfare 2 und Multiplayer-Modus. Welches Achievement meinst du denn? Fang eine Frau, fessel sie, leg sie auf die Gleise und guck dabei zu, wie sie überfahren wird. Ja. Also ich muss zugeben, das habe ich auch gemacht. Ja. Und ich habe es gemacht, ohne dass ich wusste, dass es das Achievement gab. Das ist aber auch schön, es macht auch Spaß. Und dann muss man noch sagen, dass die Animationen also ich mag Tiere zum Beispiel in Videospielen total gern, weil daran siehst du halt, wie gut Animationen im Detail sind. Und die Pferdeanimationen zum Beispiel, also bei einem Two Worlds oder so sind sie halt immer ganz nett. Bei Oblivion waren sie nett. Und bei einem Red Dead Redemption sind sie halt richtig, richtig gut. Mhm. Also die ganzen Muskeln, du kannst mal... Hast du kein Problem gehabt, dann die ganzen Tiere abzuschlachten? Gar nicht, oder? Gar nicht. Also auch als Vegetarier hatte ich... hatte ich kein Problem damit, irgendwie die Tiere zu häuten. Apropos Details, wo du es gerade sagst. Auch so ein Detail, und Red Dead Redemption ist halt nicht nur für sich ein sehr gutes Spiel, sondern es hat auch so wahnsinnig viele kleine Details, die es auch eben, wie wir gesagt haben, viel besser machen als GTA 4. Ist zum Beispiel dieses eine Detail, wenn du jemandem hinterherreiten musst, und das musst du ja öfter mal, also keine Escort-Mission, aber du musst halt irgendwie immer in der Nähe bleiben. Ein Autopilot. Hä? Ein Autopilot. Der Autopilot war ganz Pferd. Von dieser Preis, so, der Pferdepilot. Ja, dass du halt eine Taste drückst und er sich mit dem Auflevel, also genau, angleicht also, von der Geschwindigkeit. Genau, wenn du quasi auf einer Höhe mit dem Pferd deines Nebenmannes bist und der redet auch noch mit dir, also ihr unterhaltet euch über die Pferde hinweg, dass du halt nur den Knopf gedrückt halten musst und er hält immer dasselbe Tempo. Du musst nur noch so ein bisschen mitsteuern. Das ist so ein kleines Detail, aber das hat auch vorher noch niemand gemacht und das macht allein das Reiten von einem Punkt zum anderen so viel entspannter und so viel geiler und du hast wirklich Zeit, dich mal umzugucken über die Prärie, während die miteinander labern. Du kannst dich ein bisschen umschauen. Du hast wirklich echt Muße, dich auf diese Welt einzulassen. Ja. Bei anderen Spielen musst du halt irgendwie immer gucken, du musst dasselbe Tempo halten, darfst nicht zu schnell werden, nicht zu langsam. Der redet, du verstehst aber die Hälfte nicht, weil du 4 Meter weiter hinten bist. Und das macht Red Dead Redemption halt, das haben die wirklich, die haben das Genre genommen und es so poliert, wie es zumindest zum jetzigen Stand kaum besser geht. Also da gibt es garantiert auch ein Sequel. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die das noch so wahnsinnig groß verbessern wollen. Aber ich lasse mal sehen. Die haben ja genug in der Story Ansätze gemacht, um da auf die Story so weit zu finden. Also bevor wir uns dann weiter auch hier verquatschen. Der Download-Content? Bevor ja, der kommt später. Der ist ja auch erst wenig später gekommen. Ach so, den hast du eigentlich. Oh Gott! Alan Wake, nach 5 Jahren Entwicklungszeit, 6 Jahren Entwicklungszeit, ich glaube, wir haben es damals bei Game One zu den meisterwarten Spielen 2007 gepackt in einer Sendung und rausgekommen im Mai 2010. Bei mir liegt es auf dem Weihnachtsstapel. Auf dem Stapel, das legst du ein, wenn du jetzt endlich Zeit hast, nachdem dieser Podcast vorbei ist. Mhm. Soll ja auch nicht so ultra lange jetzt sein für die normale Story, die man dort durchspielt. Aber eine gesunde Länge hat es. Ja, im Umfeld hier habe ich eher positive Stimmen da meist drüber gehört. That's what she said. Sehr gut, Chris. Hey. Okay. Ja, ich habe auch Alan Wake und genau wie Red Dead Redemption, das sind so zwei Spiele, die ich leider noch nicht wirklich weitergezockt habe. Es ist bei mir auch, ich bin auch echt schwierig, was das angeht. Irgendwie, ich kaufe immer direkt alles, was rauskommt und dann zocke ich die ersten 3 Stunden und dann lande ich wieder bei Battlefield und FIFA. Es ist irgendwie, ja, das ist wirklich der Fluch dieser Online-Games. Die halten einen so sofort ab, sobald es auch nur irgendeine Passage in einem Spiel gibt, die milde mal dich vielleicht nicht entzückt oder so oder dir was abverlangt, 3-mal hintereinander verreckt, okay, Zeit für eine Runde FIFA. Ja. So, und deshalb, ich habe Alan Wake, habe ich die ersten 2 Stunden oder so gespielt, bis zur Tankstelle, also noch nicht mal 2 Stunden. Wie lange? 20 Minuten oder so. Ja, das ist, glaube ich, noch innerhalb der ersten Stunde, das war in meinem 1 Stunde mit. Ich weiß nicht, also wenn es nicht drin war in der ersten Stunde, kommt es aber kurz danach, also vielleicht höchstens 1,5 Stunden. Ja, irgendwie so, und ich muss sagen, ich fand diese gesamte Aufmachung, die gesamte Atmosphäre fand ich arschgeil. Das hat auch mich wieder so ein bisschen an Heavy Rain erinnert, so eine richtige Story, wo ich gedacht habe, geil, würde ich mir auch als Film sofort angucken. Und es gab auch richtige Scary-Sequenzen, wo man sich in diese eine Hütte da rettet irgendwie, während das Nichts hinter einem alles auffrisst und so. Das hat schon so Momente, wo man ja so richtig so den kalten Atem im Nacken spürt. Was mir nicht so gefallen hat, sind die Kampfabschnitte, also dass dann von allen Seiten kommen sie irgendwie an und ich bin nur am Drehen und Leuchten und Schießen und da hat mir ein bisschen so das spielerische Element, das war, die Schwierigkeit war eigentlich nicht, weil die Gegner so schlau sind oder so, sondern weil es einfach so hektisch war. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten will ich das Spiel eigentlich auch endlich weiterzocken und ich hoffe, jetzt haben wir ja ein bisschen Urlaub, dass ich jetzt endlich mal dazu komme, auch wieder ein paar Games zu zocken. Also ich kann echt nur sagen, es lohnt sich so. Gerade die erste Stunde, die ist wirklich so ein bisschen zäh und dein Kritikpunkt mit dem Kampfsystem bestimmt auch, das wird auch im Laufe des Spiels nicht besser. Es wird eigentlich eher schlimmer, weil natürlich dann kommen noch mehr Gegner und also irgendwann hat man schon ein bisschen raus. Du ahnst so bei der allerleichtesten Bewegung, drückst sofort auf Ausweichen, dann kommt dieser Zeitlupeneffekt. Mhm. Also man hat es irgendwann schon drin, dann geht das ganz gut. Aber im Prinzip, das ist ja so ein Punkt, den haben auch viele Kritiker immer wieder gebracht, das Kampfsystem, die Rätsel sind auch keine wirklichen Rätsel, du musst halt mal Lampen anmachen oder so. Mhm. Aber eben der Punkt bei Alan Wake ist eindeutig Story und die Atmosphäre. Also es ist wirklich so viel geiler Mix aus, so von diesen Cliffhangern her, es erinnert an Lost, so, weißt du, jede Episode endet dann mit so einem Bam, mit so einem richtigen Knaller und du willst auf jeden Fall direkt weiterspielen. Das Flair ist ein bisschen Twin Peaks, so von, stimmt, von David Lynch damals die Serie, also wirklich so das Beste aus diesen Welten und das Hauptspiel hat auch ziemlich geil aufgehört, werde ich natürlich auch nicht sagen was, aber das war auch so ein stilvoller Cliffhanger, jetzt nicht so sau plump irgendwie, kauft euch die nächste Episode, sondern irgendwie ist es vorbei, aber du weißt, dass es noch nicht mal annähernd vorbei. Also die haben es wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Also ich bin mittlerweile ein sehr, sehr großer Alan Wake-Fan geworden. Ich habe mir auch die fette Special Edition dann bestellt. Und, also Alan Wake, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eines der besten Spiele in diesem Jahr war, aber zumindest eins, was mich am meisten echt so berührt hat. Es war interessant zu sehen, ob es das hier von Wolle. Ja, Times Magazine hat. Also so im Kopf irgendwie, das rotiert immer noch so ein bisschen. Ich denke echt noch drüber nach, so was das alles sollte. Und ja, war schon geil. Times Magazine hat Alan Wake jetzt zum besten oder zum wichtigsten und besten Titel des Jahres gekürt. Ja, und Justin Bieber auch. Ja, auch zum besten, Justin Bieber zum besten Videospiel. Zum besten Videospiel des Jahres. Ja. Nee, aber ja. So zum wichtigsten Titel gekürt. Ja, das meine ich ja. Also ich möchte mich auch drüber streiten, ob das jetzt wirklich das beste Spiel war, so als Spiel, aber so was, diese Herangehensweise, wir vermischen jetzt wirklich mal Film und wie, oder eine Serie und wie die funktioniert, eben mit Cliffhanger, mit Soundtracks im Abspann und so lizenziertem Kram und all sowas. Und das in so ein Horrorspielgewand zu packen, das hat extrem gut funktioniert. Und ich meine, klar, wenn man 6 Jahre drauf gewartet hat oder 7 oder 10 oder wie lange es gedauert hat, dann hat man vielleicht irgendwie noch was Krasseres erwartet. Aber ja, du hast die Erwartungshaltung kannst du eigentlich erfüllen. Deshalb bin ich gespannt, wenn wir diese Diskussion wegen Duke Nukem Forever dann haben werden nächstes Jahr. Ich habe es ja schon gespielt. Du hast es schon gespielt, verrat mir nichts. Ich möchte das alles. Genau, verrat mir nichts von dem 80er-Jahre-Flair. Genau. Ja, ich will nichts wissen. Ich will nichts wissen. Ja. Absolut nicht. Hey, aber im Mai. Im Mai unbedingt Blur erwähnen, weil das ist Mario Kart für Erwachsene. Also wir haben es damals Modern Carfare genannt, weil du auch einen dicken Online-Multiplayer mit Erfahrungspunktesystem, Level-System und dicken Waffen. Oh, und ja. Was guckt er die so? Und Modern Carfare. Modern Carfare, ja. Weil es einfach genauso süchtig machend war wie Modern Warfare. Und es spielt sich richtig gut, der Soundtrack ist gut und wenn du eine dicke Anlage hast, ist der Bass ultimativ. Und Blur kostet jetzt auch richtig wenig Kohle, spielt halt nur noch kaum jemand online. Das hat sich damals nicht wirklich gut verkauft und auf ein Spiel, was so auf online dann extra viel Spaß machen kann, wo du nicht viele Leute hast. Haben die sogar die Entwickler dicht gemacht? Nee, die haben noch jetzt so ein bisschen Zeit, um sich... Achso, die dürfen noch ihre Schränke ausräumen wahrscheinlich dann im Büro. Aber um 16 Uhr... Abgesehen von den Sachen, zwei der eher größeren Enttäuschungen im Mai fand ich persönlich, das hat Wolf ja damals, Wolf, Trant und ich haben das ja damals nochmal für die Sendung mitgespielt, Lost Planet 2. Jupp. Echt ein, wo du ein passables erstes Spiel hattest und daraus wurde ein halbgarer Multiplayer-Mischmasch ohne Übersicht, ohne gar nichts. Also ich fand's echt, echt wirklich mies. Ja. Auch, also selbst, ich habe mich extrem auf dieses Teamplay gefreut. Mhm. Ich dachte, boah, so zu viert, so einen 40 Meter hohen Riesenwurm, so zwei Leute gehen rein und säbeln den von innen an und die anderen ballern von außen auf seine Augen oder was weiß ich. Aber im Prinzip ist ja jeder nur panisch über die Map gerannt, wurdest irgendwie alle paar Sekunden abgeballert, hast wieder am Restart-Point angefangen und es hatte keine Struktur, du konntest dich nicht richtig absprechen. Ey, ich weiß nicht, Steuerung war unter aller Sau. Also kann mir keiner erzählen, dass das eine gute Steuerung war. Das war so träge, so richtig roboterartig, so ganz abgehackt alles. Das Speichersystem war ein absoluter Witz. Ey, ich hasse Spiele, wenn ich einen Fehler mache, und ich weiß, ich mache eine Menge Fehler, aber ich will einfach nicht die letzten 30 Minuten umsonst gespielt haben. Also egal bei welchem Spiel, welchem Genre. Es hat auch nicht genügend Motivation, dass du es dann nochmal unbedingt spielen willst, eben, weil du hast nicht was Besonderes dabei erlebt. Genau, du ballerst dich dadurch, es nervt ohnehin schon dich alles, hast du schon 1000 Mal gemacht und dann stirbst du auch noch und musst das alles nochmal machen, weil irgendein blöder japanischer Programmierer der Meinung war, nee, jetzt hier einen Savepunkt hinzusetzen, wird die Spieler verweichlichen. Ich glaube, du musst wirklich mal Demon's Souls spielen. Ja. Ey, für mich ist das gar nichts. Ich würde so ausrasten bei dem Spiel. Demon's Souls ist, ich sage überhaupt nichts gegen das Spiel, ich habe es nicht gespielt, das ist keine Wertung. Ich meine nur, ich glaube, ich würde da irgendwas durch den Raum werfen. Ich kann sowas nicht spielen. Lost Planet 2 ist so für mich das ultimative Anbiedern der Japaner, wo sie merken, Team-Shooter kommen an, lass uns mal was Westliches machen, aber die wissen nicht wirklich, wie man das dann macht und reimen sich dann was zusammen und vergessen alles, was so das erste Lost Planet überhaupt irgendwie interessant gemacht hat, halbwegs. Und du hast da eben wirklich gar nichts mehr von gefunden. Nee, muss ich echt sagen, das war wirklich eine der ganz großen Enttäuschungen für mich. Andere Spiel, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe, wo du aber irgendwann gemerkt hast, ich glaube, das wird dann nicht so gut werden, Alpha Protocol, hat sich eigentlich so ange... oder ja. Das war dieses Agenten-Rollenspiel. Ja, Mass Effect mit Jason Bourne in der Hauptrolle, sollte es eigentlich sein. Stattdessen hast du aber Leslie Nielsen in der Hauptrolle eigentlich gehabt. Hey, das ist nicht schlecht. So, es hat ein paar gute Ansätze. Es ist von Obsidian Entertainment, also die ganzen Sequels sonst gemacht haben, KOTOR 2, Hallo, Fallout Frank New Drabin. Vegas. Oh, komisch, das ist auch mein Name. Sehr gut. die eigentlich schon durchaus Ahnung haben, wie man solche Rollenspiele dann wirklich macht, aber da ist irgendwie so der Anspruch mit dem Ergebnis nicht wirklich einhergekommen. Also ein schönes Dialogsystem, aber viel mehr war leider genau, nicht. Genau, das ist auch der Grund, ich habe es wirklich mal angefangen und glaube ich aber auch nur zwei Stunden gespielt, weil ich eben wissen wollte, wie dieses Dialogsystem funktioniert, weil ich im Vorfeld auch gelesen habe, dass es da wirklich so verschiedene Antworten können ganz viel an verschiedene Konsequenzen haben. Du musst dir genau überlegen, was du mit wem beredest und in welcher Form und wie du die ansprichst und all sowas. Und sowas finde ich immer sehr interessant, wenn jemand mal probiert, das wirklich ein bisschen weiterzuführen. Also, dass du drei verschiedene Antwortmöglichkeiten hast, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber selten sind die Konsequenzen ja dann wirklich irgendwie so gravierend. Ich sag nur Fable, am Ende ist es ja völlig egal. Aber dann musst du wirklich mal Fallout zocken, weil das ist da wirklich extrem. Meine Special Edition ist schon unterwegs, ich warte eigentlich nur. Sehr gut. New Vegas? Meine ist vorgestern angekommen. Das ist ja, solche Spiele sehr wie gut. Fallout und Mass Effect und so, ist ja nicht so, dass ich da irgendwie die nicht spiele, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber es ist halt, wie du selbst gesagt hast, so viel. Ich komme gar nicht dazu. Ja, jetzt bringe ich wieder den Saw-Gag, der ist jetzt durch. Nur weil ich einmal in einer Nacht irgendwie Saw durchgespielt habe, mir ist jetzt ewig vorgehalten. Ja, Fallout werde ich auch mal anspielen. Genau, und Alpha Protocol hat mich aber jetzt auch nicht längerfristig fesseln können. Ich glaube, wenn mir unglaublich langweilig ist, probiere ich es nochmal. Aber irgendwie... Ja, also manche Leute fahren drauf ab, weil das Dialogsystem eben wirklich interessante Final Optionen Fantasy, gibt. Das heißt das schon. Ja. Ich krieg's heute knüppeldick von allen Seiten. Zu Recht. Ja. Ey, egal, es gibt 8000 böse Kommentare. Genau. Gerade an Eddie und mich. Mindestens. Das ist ja bekannt. Der Mai war ja sehr variabel, sehr aufwendig. Ich rappe und singe genauso beschissen, wie ich spiele. Das stimmt nicht. Die Leute waren sehr angetan von deinem Rap. Nein, sie haben geschrieben, ja, Wolf stimmt. Hat recht. Was sucht Eddie eigentlich bei Game One? Ey, das war eine interne Mail. Das sollte nicht in die Kommentare. Eben. Unterzeichnet S. Kretschmer. Nein. Also ich bin großer Fan von dir, Eddie. Das freut mich. Von deinem Rap. Oh also, Gott, krieg doch unter den Tisch, ey. Okay, lass uns weiter im Programm dann gehen. Der Mai hatte sehr viele variable Sachen gehabt, sehr viele gute Sachen. Im Juni... Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Im Juni würde man sagen, dass sich die ersten Anzeichen vom allseits berüchtigten Sommerloch, hier bitte den Gag einführen, ja, also Sommerloch, dass sich das angekündigt hat, hatte aber für, ja, verglichen mit anderen Jahren doch ein auch relativ anständiges Programm, was man im Juni hätte spielen können. Allen voran hat jemand von euch hier ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, Wolf, du hattest ja eine Stunde mit damit gemacht. Super Mario Galaxy 2. Ja, ich muss auch sagen. Dein Metier ist es nicht ganz, oder? Nee, es liegt gar nicht am Metier. Also ich bin jetzt nicht so der ganz krasse Jump'n'Run-Fan, aber selbst ich habe sofort gesehen, dass das ein Jump'n'Run der absoluten Spitzenklasse ist. Also sah irgendwie echt geil aus. Ich finde die Idee super, so mit, dass du über die Planeten rennst in 3D und so. Das war alles schon cool. Aber wie gesagt, meine Wii ist gerade bei meiner Tante in Amerika und deswegen konnte ich mich damit... Ja. Ist deine Tante in Amerika? Ja, nicht also, längerfristig beschäftigen. Also das erste Mario Galaxy war eh schon echt großartig gewesen als Jump'n'Run und auch vor allem als Fortführung der klassischen Super Mario 64-Geschichten, die damals gekommen sind. Auf den 2 auch sehr lange gefreut. Bei mir liegt er eben auf dem Stapel noch. Der Weihnachtsstapel, der berüchtigte, seit 6 Monaten. Also ich glaube, wenn ich meine Wii jetzt zu Hause hätte und jetzt ein bisschen Zeit, würde ich es auf jeden Fall durchgezockt haben schon längst und auch genauso geil gefunden haben, wie ihr alle da draußen. Von daher ist das überhaupt keine Kritik. Ich habe es halt nur nicht. Frag doch einfach den Super Mario Galaxy Experten. Der sitzt ja hier am Tisch. Trant? Ah, nee. Ist heute nicht da. Nee, also tatsächlich habe ich es ja auch. Ede, hast du es? Erzähl mal. Ja, ich finde es... Wie lief es? Unfall. Ich finde es halt einfach fantastisch. Ich habe damals mir die Wii besorgt wegen... Monster Hunter? Stimmt, ich habe es ja noch ausgeliehen, das erste Galaxy. Genau. Ja, und jetzt wegen Wii Fit, ne? Wii Fit jetzt. Und, ja. das schuldbewusste Grinsen. Aber Mario Galaxy ist, es ist schade, dass so wenig eigentlich auf Wii zocken, so von den Core-Gamern und auch hier in der Redaktion, weil Mario Galaxy 2 ist für mich so das, wirklich eines der besten Spiele des Jahres, weil das so dieses pure kindliche Spielspaßvergnügen einem vermittelt, wie es eigentlich kaum ein anderes Spiel. Wir reden immer über Spiele und geile Atmosphäre und düster und spannend und so. Aber das ist ein Spiel, du spielst los und hast einfach Lust. Ich kann es nicht so... Du hast ein Grinsen im Gesicht. Du hast so ein kleines Lächeln im Gesicht und alles fügt sich. Du musst nichts groß lernen, du musst dir keine Gedanken machen. Es macht einfach Spaß. Es weckt in einem so die wirklich so eine kindliche Freude, weil da so viele, wirklich so viele fucking Ideen in dem Spiel sind. Jedes Level hat wieder 10 neue Ideen, die das vorige Level nicht hatte und du lernst immer ein bisschen dazu. Ah, jetzt habe ich das hier gemacht und dann kommt wieder eine neue Komponente und es ist so smart, wie das alles ineinander greift und es macht einfach richtig viel Spaß. Es spielt sich butterweich, es ist perfektes Gameplay, es ist wirklich, also jeder Sprung landet genau da, wie du es willst. Du kannst alles genau so machen. Es gibt keine Probleme mit der Steuerung oder so, mit der Schwierigkeit. Auch überhaupt Spiele mit Schwierigkeitsgrad gibt es ja bei Nintendo im Prinzip in der Regel nicht, sondern die haben das so gemacht, dass es einfach funktioniert für alle. Du wächst da rein, es wird immer schwieriger, aber es gibt nicht Easy, Normal oder Hardcore oder sonst irgendwas, sondern es gibt Mario. Ja, und es spielt sich sogar von selbst, wenn dir das noch zu hart ist. Ach so, ja, genau. Ja. Und wenn du es auf Hardcore machen willst, ich glaube, da gibt es ja auch wieder diese Purple Coins oder sowas, die du einsammeln kannst. Purple Coins. Das wird heute ein sehr musikalisch. Ja. Machen wir danach noch ein schnell. Nee, Super Mario Galaxy, klar, kann man wirklich auch nichts dagegen sagen. Das ist ein großartiges Ding. Das gehört auf die Liste der besten Spiele. Du hast es kurz erwähnt, endlich die Euro-Version rausgekommen vom Spiel nach über einem Jahr. Demon's Souls. Alter, da kann ich auch was zu erzählen. Demon's Souls ist ja so ein Spiel, könnt ihr bei uns auch im Blog gucken. Der Gregor verlinkt es hier nochmal. Trant hat das ja schon mal vorgestellt. Ja, das war und, super. Das ist sehr, sehr gut. Ein arschgeiles Spiel. Es ist wirklich ein super geiles Rollenspiel, allerdings mit einem Manko: es ist so unfassbar fucking schwer. Und das Prinzip dabei ist, dass es, du kämpfst, aber nicht so God of War mäßig, sondern langsam. Also du hast ein Schild und ein Schwert und da kommen auch nicht 20 Gegner, sondern bisschen kommen Monster drei. Hunter vielleicht so genau, ein bisschen Monster Hunter halt. Und du hast auch nicht viel Energie. Das heißt, drei Schwertreffer von denen und du bist auch einfach tot. Das heißt, du musst decken, du musst schlagen. Also es ist schon ein bisschen taktischer. Und das Krasse ist, wenn du jemanden vernichtest, kriegst du Seelen, ähnlich wie bei God of War. Und in diese Seelen sammelst du im Laufe des Spiels und investierst die quasi in deinen Charakter. Also du steigst auf durch die Seelen. Du kaufst Charakterwerte im Prinzip anhand dieser Seelen. So. Und das Problem ist, dass du einfach, wenn du verreckst, landen alle deine Seelen an dem Punkt, wo du verreckt bist in dieser Map. Und du fängst immer am Anfang am Anfang des Levels wieder an. Und die Level sind riesig. Riesig, lang und komplex. Die sind zwar so gebaut, dass wenn du lang genug, zum Beispiel am Anfang muss man durch 10 Türme und dann kannst du einen Schalter betätigen, dann öffnet sich unten eine Tür, dass du gleich dahin kommst. Ja? Aber wenn du diesen Punkt noch nicht erreicht hast, zum Beispiel kurz davor stirbst, musst du jedes Mal diesen Weg dahin gehen und deine Seelen retrieven. Ja? Also du musst dann, deine Leiche liegt dann da am Boden, da ist dann ein grüner Schimmer und dann kannst du deine Seelen kriegen. Allerdings auch nur, wenn du auf dem Weg zu den Seelen nicht verreckst, weil sonst sind alle Seelen weg. Das heißt, du hast einmal die Chance, deine Seelen zurückzubekommen. Das ist am Anfang noch nicht so schlimm, aber wenn du einen Endgegner platt machst und dafür 400.000 Seelen kriegst und es gibt keinen Savepunkt oder so und du bist mitten. Nein, du kannst nur zurück ins Nexus gehen, aber dann musst du halt auch wieder das ganze Level neu machen, dann sind alle Gegner wieder da. Warum macht denn sowas Spaß? Das ist halt das Krasse, das, und du kämpfst Arbeit. Dich dann durch und du musst wirklich lang, du hast so, dir geht so der Kackschiff, du hast dein Seelenkonto voll, du weißt nicht, was kommt, da sind richtig fiese Sachen, ja. Das, der einzige Hinweis manchmal für fiese Sachen sind Blutflecken, wo du siehst, dass da, weil das hat ja so eine Multiplayer-Komponente, du kannst nicht wirklich mit anderen spielen, aber du kannst sehen, wie andere, wo andere zum Beispiel gestorben sind. Und wenn dann ein Blutfleck irgendwo liegt, weißt du, okay, hier ist irgendwas. Du weißt nicht was, und dann kommt auf einmal irgendwo aus dem Nichts ein riesengroßer Drache und dir geht so der Kackstift und du rennst, bringst dich gerade noch in Sicherheit. Und wenn du verreckst, dann verreckst du ja auch meistens an Stellen, wo es schwer ist. Das heißt, zum Beispiel, ich bin 180 Mal beim ersten Endgegner gestorben und jedes Mal liegt dann deine Seele bei diesem 8 Bildschirm großen Endgegner an seinen Füßen. Und du kommst da eigentlich nicht hin, er stampft dich sofort tot. Also das hat ein Frustlevel, den man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber es macht auch gleichzeitig so Spaß und die Welt, in der das spielt, ist so geil und düster und so geheimnisvoll. Und diese gesamte Atmosphäre ist wirklich, sage ich echt ernst, einmalig im Rollenspielsektor, dass du quasi deinen inneren Schweinehund überwindest, weil du das einfach schaffen willst, weil du einfach sehen willst, was da noch kommt und du dir den Arsch auch abfreust, wenn es klappt. Und das Krasse an dem Spiel ist, dass das erste Level ist eigentlich auch schon fast das Schwerste. Das ist quasi, ich glaube, gemacht wie so ein Decider, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Mal sehen, ob du es durchhältst, dann kannst du Spaß haben oder hör einfach dann auf. Das ist halt wirklich einfach, wenn du es schaffst, dieses erste Level, den ersten Endgegner zu schaffen, dann hast du das Spielprinzip verinnerlicht und dann läuft es auch eigentlich besser. Und bei mir war es halt so, ich hatte mir damals die japanische Version von Trant ausgeliehen und nach wirklich gefühlten 80 Stunden das erste Level endlich geschafft. Also erste Level, das sind halt, du kannst immer wieder in die Level rein, aber halt den ersten Endgegner gepackt. Und wollte Trant das irgendwie wieder zurück und wollte es wieder selber zocken. Und dann habe ich mir jetzt die europäische Version geholt. Und da funktioniert natürlich der japanische Spielstand nicht. Und jetzt muss ich wieder das erste Level machen. Und es ist genauso schwer wie beim ersten Mal. Also wenn man glaubt, so, ha, ich weiß ja jetzt, wie es geht, am Arsch, weil einfach auch die Kämpfe schwierig sind. Ja, also selbst wenn du weißt, was kommt oder so, kann es halt immer wieder passieren, dass du trotzdem verreckst. Und deshalb habe ich jetzt auch noch nicht weitergespielt, weil ich auch einfach nicht den Nerv habe, dieses fucking erste Level nochmal zu machen. Ja, es ist Motivation aus Konsequenz. Ja, dort klingt eben nach einem echten Spielspaß, Hammer. Ja, aber nee, es ist schon ein Spiel, auf das du dich einlassen musst. Entweder du kannst es ab oder du kannst es nicht. Und ich glaube, meine Nerven wären dafür echt zu schwach. Ich kann sowas nicht. Es ist halt wirklich hardcore. Meine Toleranz für so Frustspiele ist extrem gesunken in den letzten paar Jahren. Das war eigentlich müssten wir mal ein Video machen von dir, Wolf, wie du Demon's Souls spielst. Das, so ja, drei Stunden mit, würde ich gerne mal sehen. Wolf. Und ich sag's immer wieder, beim letzten Boss von Bayonetta habe ich wirklich ein Messer genommen und durch den Raum geworfen. Froh, dass ich da allein. Wieso packst du dir ein Messer aufs Sofa, während du spielst? Naja, ich habe was gegessen, habe ich den Teller halt so auf den Tisch gestellt und weitergezockt und ich musste irgendwas werfen und alles, was ich sofort in der Hand hatte, war das Messer und ich habe es nicht geworfen durch den Raum, ey. Und ich glaube, Demon's Souls könnte ich nicht spielen, dann vielleicht lieber nicht. Gut, egal. Lass mich doch, ich spiele nie Nintendo Wii mit dir. Ja. Also mein Keine Angst. Mein Lieblingsspiel im Juni war auch Battlefield Bad Company. Du hast ja immerhin weitergespielt. Ja, viele Sachen innerhalb des Junis. Aber sonst war auch nicht mehr so viel. Es gab ein paar nette Titel. Singularity war ein netter Ego-Shooter für zwischendurch mal. Ja, aber wenn man, also ich habe ja davor bei einem Magazin gearbeitet, das nur Action-Spiele testet und das Singularity, das ist halt so, ja, okay, 10.000 Mal gesehen alles irgendwie. Für einen Zehner würde ich es mir noch überlegen, aber sonst. Aber ich glaube, es hat schon eine nette Grundidee, die natürlich jetzt nicht so originell ist, mit einem Zeitmanipulations, was auch immer das war, Handschuh oder was auch immer es gewesen ist, das nochmal eine nette Komponente reinbringt. Aber ja, für einen Zehner, für einen Zwani würde ich es wahrscheinlich auch noch mitnehmen, auf jeden Fall. Transformers war. Man hätte denken können, wieder die typische Geschichte, Lizenzkram und so weiter. Es war aber ein durchaus passabler Titel. Ich habe damals einen Beitrag dazu gemacht. Man könnte es bezeichnen, ohne was wertend über diesen Titel zu sagen, Gears of War for Kiddies. Also es explodiert alles auf dem Bildschirm. Die Grafik sieht echt geil aus und so weiter. Und sollte man auch, glaube ich, lieber. Vor allen Dingen ist das nicht der Reiz von Gears? Piep! Also, nee, egal. Ja. Ey, irgendwas werde ich das schon piepen müssen. Ja. Ja, ich glaube auch, so ganz ohne Piep komme nicht raus. Nee, ein nettes Ding, besser als erwartet, aber jetzt kein großes Highlight. Schlechter als erhofft. Ja. So. Eine Riesenenttäuschung, und das ist auch mittlerweile schon eingestellt, APB für den PC. All Points Bulletin, das neue Spiel von Real-Time Worlds, oder damals neues Spiel, die damals, ohne Werten über das Spiel was zu sagen, Crackdown 1 auf der Xbox gemacht haben. APB, ein echt halbgarer Massively Multiplayer Online Third-Person-Shooter wo du einerseits Polizisten und Räuber spielen kannst, ein wirklich grottenübles, nicht gut balanciertes, beschissen aussehendes. Also es hat einen geilen Editor gehabt, das muss man sagen, aber es war und auch dann so hat das Spiel das angefangen. Kern, das war auch das, genau, das war auch so das Kernfeature. Wir haben einen geilen Editor. Das Ding kommt jetzt free to play demnächst. Ja, die haben das offizielle Ding dicht gemacht. Das wurde, glaube ich, von einem koreanischen MMO-Spezialisten irgendwie aufgekauft, der das jetzt free to play mit Sachen einkaufen gemacht hat. Genau, und da bin ich mal gespannt, ob sich dann durchsetzt, aber ich glaube einfach nicht, weil der Markt einfach auch übersättigt ist. Nee, und das und da, also APB. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass man damit so viel Spaß haben wird. Ein letztes Wort für den Juni. Brauchen wir nicht lange. Metal Gear Solid Peace Walker habe ich ein bisschen gespielt, ein bisschen ausprobiert. Besser als erwartet, aber kein Ersatz für ein richtiges Metal Gear Solid. Ja. Nett für ein PSP-Ding. Und Lego Harry Potter, halt auch typisches. Wolfs Lieblingsspiel, oder? Absolut. Lego und Harry Potter, nice. Ja, ich hab absolut nichts gegen die Lego-Spiele. Die sind wirklich ganz nett, aber Harry Potter, ich glaube, wir wären keine Freunde mehr. Ich bin froh, dass der kleine Hosenscheißer demnächst endlich mal die Fresse hält, wenn er zweite Teil von diesem Drecksfilm angelaufen ist und ich nie wieder was mit Harry Potter hören muss. Dann lass uns mal in Richtung Juli dann dort hingehen. Aber wer es mag. Wer es mag. Also man soll Fans greifen zu. Fans greifen zu, alle anderen spielen Restspielprobe. Der Restspielprobe. Innerhalb des Julis sehr viele Sequels, die dort abgefahren wurden und plus einige interessante Downloadable-Geschichten. Monkey Island 2 in der Special Edition ist gekommen. Ey, habe ich erst im Juli eben in der Special Edition für Xbox Live habe ich es mir runtergeladen und da zum ersten Mal in meinem Leben und gespielt. Und geil, oder? Ja, wirklich, ich hatte sehr viel Spaß. War ein schönes Spiel. Es war beim ersten Jahr genauso damals. Ich muss aber sagen, jetzt mal ein bisschen Kritik, die Rätsel waren teilweise schon hart an der Grenze, das lasse ich jetzt aber gerade noch durchgehen. Also weiß nicht, dass du irgendwie vom Metronom die Banane nehmen musst, damit du dann den Affen mitnehmen kannst, den du irgendwo dann wieder reinsteckst. Klar, wenn man es weiß, ist es irgendwie alles lustig und es sind auch Wortspiele rein, das ist mir alles schon klar, aber teilweise fand ich den ersten von den Rätseln her, der war irgendwie noch so ein bisschen, hatte eine bessere Balance. Ja, der zweite war mir ein bisschen zu abgedreht. Die manchmal. Rätsel haben auch besseren Zugang bei Monkey Island 1 als beim 2. Da wurde nämlich wirklich auf den Schwierigkeitsgrad nochmal ordentlich ein bisschen was draufgepfeffert. Also natürlich, keiner hat ja was gegen Kopfnüsse, wo man wirklich rätseln muss, kombinieren muss. Wo man auch echt mal ein bisschen sich das Gehirn zermartern muss. Aber bei Monkey Island 2, da gab es mehr als eine Stelle, die ist einfach nicht mehr logisch. Da geht es nur darum, irgendwie jetzt einen skurrilen Gag zu bringen, auf den man dann meistens nur durch Glück kommen kann oder wenn man einfach alles mal probiert, was man im Inventar hat, dann passiert halt irgendwas. Und das war beim ersten Teil, das war noch ein bisschen klassischer. So, ist es, ja. Also Monkey Island 1 ist auch mein Lieblingsteil von den Monkey Island-Geschichten. Aber trotzdem einfach immer noch ein super Spiel. Ich hatte viel Spaß. Also kann ich auch nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat. Also wir haben ja auch den einen oder anderen etwas jüngeren Zuhörer. Ist auch gar nicht so teuer, oder? 10 Euro, glaube ich, insgesamt. So für die verschiedenen Plattformen. Das Geile ist, dass ja auch da die Sprachausgabe dabei ist und die ist halt super. Und die kannst du auch mittlerweile mit der alten Version spielen, wenn die neue Grafik nicht dann ausprobieren willst. Also auf jeden Fall ein absoluter Klassiker und ich bin sehr froh, dass ich ihn nachgeholt habe. Ja, zwei andere downloadable Sachen, eine, die ein bisschen doch kontrovers diskutiert wurde, der andere, die viele überrascht hat. Kurz Death Bank, das Spiel von, welcher war das nochmal, der alten? Ron Gilbert war das, ne? Mhm. Death Bank, der alten Monkey Island Leute, eine Art Diablo Hack'n'Slay-mäßiges Loot-Game oder so, wie ich es mitbekommen habe. Für viele ein nicht ganz. Loot-Game? Da gab es ja auch den. Dass man looten kann. Also achso, ich dachte Nude. Da gab es dann ja Loot-Game, auch. Loot-Game! Nee, wirklich, ich habe echt Nude-Game verstanden. Die Augen sind aufgegangen. Ach, Interesse. Ja, absolut. Ich hab's bisher nicht probiert, ich habe nur die kontroversen Stimmen dann darüber gehört. Ja. Also manche haben es gemocht, andere absolut gar nicht. Ja, also es gibt ja noch quasi den zweiten Teil des Death Bank, TOV ist es, glaube ich. Und TOV. Man muss es echt mögen. So, also wenn man auf das Genre gar nicht auch nur stellenweise nicht abkann, dann ist es nicht zu einem. Aber es hat zumindest einen sehr, sehr guten Humor. Das muss man ihm einfach lassen. So, der Humor stimmt. Was aber viel, viel wichtiger war, worauf du ja noch hinaus wolltest, ist in meinen Augen vielleicht sogar das beste Spiel der letzten Jahre. Oder das, was mich am meisten so gefesselt hat. Limbo. Limbo! Wolf? Scheiße! Limbo hier. Ja. Limbo. Limbo cool, Limbo fine, everybody has to dance. Oh, what fun. Do the Limbo. Auf jeden Fall der musikalische Podcast. Ich brauche keine Musik mehr einspielen, das ist sehr gut. Limbo ist, für die es nicht kennen, quasi ein in Schwarz-Weiß gehaltenes Abenteuer eines kleinen Jungen, der seine Schwester finden will und dabei auf allerlei tödliche Gefahren Das war sehr präzise und spezifisch. Ja. Ich habe eine konkrete Vorstellung, worum es in diesem Spiel geht. Nein, also das Ding ist, Limbo ist anders ähnlich als andere Spiele. Ist der Klappentext, ne? Limbo ist ähnlich, wie du es bei Heavy Rain gesagt hast. Du kannst es einem Spieler geben oder einer Person geben, die nichts mit Spielen zu tun hat und du beobachtest ihn einfach. Und es gibt so viele unfassbar geile Stellen in diesem Spiel. So, das erste Mal triffst du auf eine eklige Spinne. So, du weißt nicht, wie du sie besiegen sollst. Dann klopft sie mit ihrer Arme auf dem Boden und du hörst nur, okay, irgendwas bewegt sich irgendwo. Du hörst einfach ein metallisches Geräusch und dann klopft sie wieder und du hörst wieder dieses Geräusch und weißt nicht, was passiert da jetzt genau. Dann klopft sie wieder und sie versucht dich halt zu fangen und du siehst, wie eine Bärenfalle runterfällt. Und dann musst du diese Bärenfalle quasi greifen und unter die Spinne irgendwie ziehen und wenn sie dann das nächste Mal zustößt, dann wird sie gefangen genommen von dieser Bärenfalle und das Bein bricht ab. Und so besiegst du die Spinnen immer teilweise, Teil für Teil quasi. Und es ist viel ausprobieren bei Limbo und viel, viel sterben einfach. Also Learning by Dying. Frustresistent sollte man auf jeden Fall sein. Und bei Limbo passt auch dieser Spruch so, hey, oftmals liegt die Zukunft in der Vergangenheit. Das heißt also, du musst oft zurückrennen einfach, irgendwelche Sachen, wenn du über einen Fluss willst. Und das Offensichtlichste, was da ist eine Kiste. So, aber du kommst mit der Kiste nicht rüber. Das heißt, du musst erstmal zurückrennen, irgendwie einen Baum hochklettern, eine Liane umwerfen, dann fällt ein Baumstamm um und das ist einfach so schön. Einfach. Also es dauert irgendwie 4 Stunden. 1200 Punkte kostet das Xbox Live. Ich weiß gar nicht, gibt es das für PlayStation? Ich glaube nicht. Das war ja dieser Summer of Arcade mal wieder, es dann Xbox-exklusive Geschichten gegeben hat, die man nur über Xbox Live Arcade runterladen kann, wo es dazu gehört. Mir hat es immer ein bisschen abgeschlagen. Ich fand, ein bisschen billiger machen, ich fand 1200 dafür, okay, es ist ein schönes Spiel und so weiter. Und also ich fand es teuer. Also für das hier. Ja, 1200, teuer ist halt immer relativ. Aber ich finde auch so, wir sind gerade im Juli. Das heißt, es ist auch schon ein halbes Jahr draußen. Ich glaube, es kostet jetzt auch nur 800. mittlerweile. Kostet das nur noch 800? Ich glaube schon, bist du ja. sicher? Ich habe letztens eine Anzeige gesehen bei Xbox Live, das ist kann aber auch sein, dass es zu diesem hey, du kriegst 400 Punkte geschenkt. Ja, ich glaube, diese Aktion, ich wollte es mir nämlich runterladen und habe gesehen, dass es noch 1200 Punkte gekostet hat, vor allem, also zumindest letztes Wochenende. Und aber es ist... das können sie schon mal weniger. Also in meinen Augen ist es trotzdem, wenn man es gezockt hat, also ich hab's damals wirklich an einem Stück durchgespielt, es ist, wem die Demo gefällt, das ganze Spiel bietet genau das, was in der Demo ist, halt auf 4 Stunden verteilt und es ist richtig, richtig gut, das macht ultra viel Spaß und ist halt wirklich ein Spiel auch für Leute, die nicht zocken, weil sie sich einfach, du stehst vor einem Rätsel und musst überlegen, wie schaffe ich es jetzt zum Beispiel. Ja, das liegt vor allen Dingen an der simplen Steuerung. Es gibt halt nur das Steuerkreuz und eine Sprungtaste. Und das heißt, greifen, ziehen, ja, springen und greifen, und laufen. Aber es ist halt sehr simpel, sodass du einem das einfach in die Hand drücken kannst und sagen kannst, komm damit klar, mehr gibt's halt nicht. Du musst halt selber gucken, wie du das Rätsel löst und nicht so wie bei anderen Spielen, wo auch durch komplexe Steuerung oder Orientierung oder weiß ich nicht was oft Probleme entstehen bei Leuten, die nicht zocken. Gibt solche Ergebnisse. Also es ist quasi das genaue Gegenteil zu Bayonetta zum Beispiel. Gut. Jetzt sollte auch nachvollziehbarer sein, warum es auf Platz 1 der Top 20, glaube ich, gewesen ist, die kürzlich ausgestrahlt wurde. Limbo. Ja, nachvollziehbar. Ja, eine andere Geschichte im Juli, die, ich weiß nicht, ob ihr das dann dementsprechend gespielt habt. Ich hatte es damals auch als mein meisterwartetes Spiel 2010 dann in der Sendung genannt. Piep! Hat das jemand von euch mal überhaupt gespielt oder ein bisschen länger gespielt? Ich nicht. Nee. Also die Serie hat mich immer drüber. Okay, ich habe es durchgespielt. Ja, ich habe auch... Ich habe auch sehr viel Spaß damit gehabt. Ist der Gamerscore? Dann kann ich das vielleicht auch... Ja, aber es wird schwierig, den Gamerscore da dort zu ermitteln, weil du so viel Sammelei hast. Da der erste Teil hier nicht wirklich besprochen werden kann, werde ich mich auf Referenzen dazu jetzt nicht beziehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf den zweiten Teil. Der hat mich zu einem gewissen Teil enttäuscht, weil da sind Konzepte mit dazu gekommen. Ja, das Grundkonzept ist eigentlich das, was später durch viele andere Spiele wie Infamous oder einfach diese Open-World-Spiele, wo du mehr einen Charakter steuerst, anstatt dass du mit den Autos herumfährst und so weiter, was machst. Du bist ein Polizist in einer großen Stadt und musst dort die quasi befrieden von Terroristen und Gangstern irgendwie säubern. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen kam da jetzt so eine Komponente dazu, dass da Zombies herumlaufen, während der Nacht und Zombies dann machen musst. Und ja, leider ist es da eins der Spiele gewesen, wo Zombies nicht so gut umgesetzt sind. Also die Komponente, die da leider am wenigsten Spaß gemacht hat und hat viel von dem typischen Sammeltrieb, Akrobatik, die du dort machst, Hopserei, ist wie so eine Art Open-World-Jump'n'Run, wo du deinen Charakter auflevelst, die ganze Superhelden-Simulator. Und trotz der Handvoll Elemente, die mich da enttäuscht haben, wie das Zombie-Tum, wie dies und jenes, ich habe alle 500 Agility-Orbs eingesammelt. Wem das was sagt. Gibt es ein Achievement? Da gibt es ein Achievement. Dann, cool, dann hole ich mal. Ja, da gab es ein Achievement und so. Frauen werfen sich dir zu Füßen. Nimm mich hin, du Gurke. Du hast alle 500 Agility-Orbs eingesammelt. Ja, kaum zu glauben, dass du so viel Zeit gehabt hast. Beschlafe mich hier und jetzt, du Hengst. Ja. Du Agility-Hengst. Ja, ich hab sehr viel Spaß damit gehabt, würde es nicht objektiv jetzt als superklasse Spiel bezeichnen. Dazu hat es mich doch hier und da ein bisschen enttäuscht, aber auch eines meiner doch sehr, sehr gern gespielten Spiele im Juli speziell gewesen. Anderes Ding, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, da haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht und ich glaube, hier am Tisch sitzen auch nicht wirklich dann die ganz großen Enthusiasten, StarCraft 2. Klar, StarCraft 2 ist StarCraft 2. Es ist eigentlich absurd, dass wir jetzt über die besten Spiele des Jahres reden und keiner von uns, glaube ich, irgendwas zu StarCraft 2. Ich kann auch was zu StarCraft 2 sagen, ich habe es auch unzählige Male gespielt. So. Also du bist der große StarCraft-Fan. Aber du ziehst es vor, SMS zu tippen. Das stimmt. Nee, dann sag doch was, weil sonst hat es, glaube ich, keiner gespielt. Ja, also StarCraft 2 ist halt einfach, ist für mich so ein bisschen wie Quake Live. Für den Ego-Shooter ist StarCraft einfach das perfekte Strategiespiel im Online-Bereich und das einzige Problem an dem Spiel ist, dass da natürlich die ganzen Freaks, die Warcraft 3 und auch StarCraft 1 logischerweise gezockt haben, diese ganzen Hardcore-PC-Zocker, die sind halt auch am Start und selbst wenn du neu einsteigst und mit dem Battle.net und du spielst gegen Anfänger, das Wissen über dieses Spiel ist schon so weit verbreitet, wie man es richtig spielt, dass du als kompletter Einsteiger einfach ohne Grundwissen keine Chance hast. Und es ist so frustrierend, weil egal wie viel Zeit du investierst, egal wie viel du zockst, du kriegst trotzdem ständig auf die Fresse, weil es einfach zu viele krasse Leute im Internet gibt. Und das nimmt einem dann schon so ein bisschen, nimmt mir persönlich und auch vielen, die ich kenne, so ein bisschen den Spaß. Wenn man aber Leute hat irgendwie im Freundeskreis, die auf gleichem Niveau ungefähr sind, So wie es ja auch hier bei uns in der Redaktion manchmal, wenn Pepper mit Petrescu oder Feierabend so. Ja, Feierabend genau. Schmeißen die Gamer StarCraft an. Ja. Dann macht es auch Bock und dann ist es auch geil. Wenn man auf einem Niveau ist, dann ist es sensationell. Es macht so Spaß. Aber so im Battle.net zocken ist schon auch eine Tortur. Mhm. Aber sollte das Matchmaking nicht angeblich so gut sein, dass es, diese Extremfälle dann verhindert werden sollten? Dass das Matchmaking dich immer dann mit Leuten zusammenbringt, die auf deinem Niveau sind? Also es war angeblich die Aussage. Dass vermutlich werden selbst absolute StarCraft-Neulinge erstmal wie so eine dicke 400-Seiten-Fibel über StarCraft lesen. Das ist es halt. Also ich bin auch absoluter Newbie und wenn ich in der Bronzeliga so spiele, aber ich habe auch halt schon meine 150 Spiele gemacht und wenn einer ein Spiel macht und noch nie ein Strategiespiel gespielt, kriegt er auf die Fresse. Und zwar mindestens 150 Spiele lang. Und diese Kondition, dir erstmal für 2 Monate lang wirklich keine Chance zu sehen und so. Bei manchen weckt es ja auch diesen Ehrgeiz. Das kann ja auch sein, also dass man sagt, oh, ich will es lernen und ich habe wieder was gelernt. Oh, geil, wieder eine Niederlage, ich habe wieder was gelernt. So, bei mir ist es meistens, schlägt das sehr schnell in Frust um. Und ich sag dann auch, dann zeug ich jetzt FIFA. Wieder FIFA, ja. FIFA. So. ja, deshalb, also das Spiel ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Es ist das perfekte Strategiespiel, aber man muss, glaube ich, auch keinem StarCraft näher bringen. Also jeder, der sich auch nur entfernt für Strategiespiele wird's auch und haben einen PC oder hat, interessiert, der wird es eh haben und alle anderen, glaube ich, sind dann auch nicht krass genug dafür. Vermutlich. Okay. Lass uns zum August dann übergehen. Der August selber natürlich, so die letzten Auswirkungen des Sommerlochs, da gab es nicht so viele Spiele, die von wirklich Belang waren. Eine Handvoll Downloadable-Zeug mit, ich glaube, Lara Croft and the Guardian of Light war durchaus positiv überraschend für die Leute, die es gespielt hatten. Ein bisschen Diablo. Die haben die Leute doch total verarscht, oder? Hab ich mitbekommen. Pepper hat sich zum Beispiel runtergeladen und meinte, hey, da ist ein Multiplayer-Modus dabei, kooperatives Gaming irgendwie, und dann war es gar nicht dabei. War es nicht dabei? Nee, irgendwie so war das. Aber ich will mich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen, aber ich glaube, das war so die Ansage, die ich dazu hatte, weil ich wollte es auch spielen, wegen des Koop-Modus. Das ist ja eigentlich nur der einzige Sinn der Sache, dass du da Koop spielen kannst mit dem Ding. Ja, und dann war er aber irgendwie nicht dabei. Okay. Also ich glaube, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch mit einem anderen Lara Croft and the Guardian of Light. Ja, das kann halt, genau, du hast das andere gemeint, aber, das mit dem dort nicht. So, das war, glaube ich, das. An sich positive Stimmen, was ich ganz, ganz schlimm fand, Castlevania Harmony of Despair, ein Multiplayer 2D. Das war der 2D-Teil, ne? Genau, ich hab's gerade mit dem God of War-Klon verwechselt. Ja, da haben sich Leute gefreut, Castlevania HD ist angekündigt als Downloadable Game. Oh, es gibt ein 2D-Castlevania wieder in HD. Was sie einfach gemacht haben, sind die kompletten Sprites aus den alten Spielen, also die für Auflösung 320x240 gemacht wurden, in HD einfach auf den Fernseher drauf tun, aber alle so klein machen, dass die wieder nach HD aussehen. Das heißt, du musst mit der Lupe dir das meistens angucken, damit es nach irgendwas anschaut. Clever. Und ein Spiel, was aufgebaut ist, also kooperatives für 6 Leute Multiplayer Endgegner verhauen und Level durchjagen und aufleveln, was sehr, sehr träge und wirklich unmotivierend umgesetzt wurde. Du hast das Maximale, was du rausbekommen kannst, hast du in 15 Minuten erledigt, ja, und der Rest ist einfach nur grinden. Und wenn du dich fertig gegrindet hast, dass dein Charakter ausgebildet ist, brauchst du auch nicht mehr kämpfen, weil da hast du schon alles gesehen, was das Spiel hat. Also kostet 1500 Microsoft Points. Echt? Ja, oder 1200. Also ich weiß, das teuerste auf jeden Fall. Die sind ja verrückt. Ich habe auch echt mein Geld, meinem Geld habe ich keinem Spiel hinterher geweint. Das ist ja verrückt. Aber auch Time. Aber das war schrecklich. Dieser schlechte Castlevania-Teil mit diesem God of War Castlevania-Klon ist ja schon 2 mittelmäßige bis, naja, geht so Castlevania-Teile. Ich frage mich, ob sie die Serie jetzt gerade kaputt machen. Ja, also die gehen mit dem richtigen Castlevania also natürlich. Also ich glaube, neues Castlevania, was auch sagt, geschieht ihnen recht. Ja, man muss sagen, das war so. Ich glaube, das tut der Serie. Harmony of Despair ist das von dem Typen, der die alten Castlevanias gemacht hat, die auf den DS gekommen sind und so weiter, die eigentlich sich seit 10 Jahren nicht mehr weiterentwickelt haben. Und die Verkäufe waren darunter gegangen. Konami hat gesagt, für das richtige Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, neues Team, mach du mal ein Downloadable Game, ne, damit du da deine Freude dran hast. Aber leider ist was richtig, richtig Fieses bei rausgekommen. Gut, was denken sich die Leute dabei? Denken die sich, hey, das ist cool? Die denken sich, hey, Castlevania, die ganzen Hardcore-Freaks werden schon geil finden. Ja, genau, die geben eh dann viel Geld an. Wir haben es ja hier irgendwie auch mal in der Redaktion gezockt oder Pepper hat es uns gezeigt und das war ja echt scheiße so. Nee, echt, da hat auch keiner Bock. So. Normalerweise, wenn einer ein Spiel reinmacht und so in die Runde fragt, ey, wer will, hast du immer sofort jemanden, 3 Leute um dich rumstehen. Aber bei Castlevania standen alle und wussten nicht so recht, also was wir da machen. Also fanden es alle scheiße. Also das einfach. Genau, die beiden Komponenten stimmen eben nicht. Das ist ein Spiel, wo man grinden muss, da macht das Grinden gar keinen Spaß. Und wenn du dich aufgelevelt hast, dann macht das richtige Spielen dann auch keinen Spaß mehr, weil du schon alles gesehen hast. Ja. Dazu muss ich aufgelevelt sein, wenn ich dann keinen Bock mehr habe, damit was zu machen. Anderes Ding, was auch lange war Shank, Downloadable. Ich habe es nicht gespielt. Shank, hab immer dann so die ein paar Leute über die Schulter geguckt. Das war ja sehr, sehr blutig für so einen Download. Shank war extrem geil. Also ja, schöne Comic-Grafik, Download. Kann mir gerne jemand schenken? Ja, aber ich hab's noch nicht. Den hätte ich von Ede erwartet, ganz ehrlich. Nee, und Shank sollte man auf jeden Fall mal gezockt haben, wenn man auf so Comic-Slash-Jump'n'Run-Action-Massaker-Games steht. Also du läufst von links nach rechts, machst alles kaputt und hast Spaß dabei. Das ist halt einfach, ist halt ein einfaches Spiel. So, ja, du kommst nach Hause, willst irgendwas reinlegen und startest irgendwie dein Shank-Download und hast einfach mal Spaß. Ja. Also das macht Spaß. Ich glaube, das ist alles, was man wissen muss. Im August die zwei wirklich großen Titel und die größte Enttäuschung des Jahres. Jetzt bin ich gespannt. Also Ken & Lynch 2. Ja. Okay, gut. Es ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Hättest du Mafia gesagt, hätte ich mit dir aber mal härter ins Gericht gehen müssen. Ken & Lynch 2 ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Also ich frag mich. Nicht schlimmste Enttäuschung des Jahres, aber okay, bitte. Nee, das stimmt. Was hat die Leute da geritten? Der erste Teil, die Charaktere waren so geil. Ja. Sie haben einfach zwei der geilsten Spielecharaktere ever geschaffen. So, der erste Teil war richtig, richtig gut und der zweite Teil ist einfach nur noch richtig, richtige Scheiße. Du rennst von einem Ort zum anderen. Ich stehe eigentlich drauf. Und es sieht scheiße aus. Du hast kein richtiges Trefferfeedback. Du läufst einfach nur rum, schießt. Läufst rum, schießt. Läufst, schießt. Läufst, schießt. Und es gibt noch nicht mal Granaten. Was soll denn das? Also Ken Lynch 2 war wirklich das perfekte Beispiel für einen Fall, wo die Form viel wichtiger ist als der Inhalt. Also diese YouTube-Pixel, ich habe es mit der Handykamera aufgenommen, Optik, wo dann auch, wenn du jemandem aus nächster Nähe ins Gesicht schießt, siehst du da halt nicht. Ist, ja. Genau, dann siehst du halt so einen Pixeleffekt dann über der Leitung. Finde ich also eigentlich eine tolle Idee. Eigentlich finde ich das echt ziemlich cool. Ich mag auch dieses Mittendrin-Feeling, so deswegen gefallen mir auch so Filme wie Cloverfield. Und total. Weißt du? Also ich finde das schon geil, dieses völlig subjektive, du wirst davon reingezogen, du bist da Teil davon. Aber genau wie du gerade gesagt hast, Chris, nehmen halt diese ziemlich interessante Mechanik und noch zwei Charaktere, die wirklich Konfliktpotenzial haben, also zwei Psychos eigentlich, die notgedrungen miteinander zusammenarbeiten müssen, weil sie allein nicht überleben können. Also hätte man echt was draus machen können, aber letztendlich rennst du wirklich nur durch Räume, sammelst Knarren ein, gehst in Deckung, ballerst, gehst wieder in Deckung, ballerst. Und dann ist halt so ein Moorhuhn einfach. Und dann ist das Spiel irgendwann vorbei. Naja, und nicht irgendwann, nach 3,5 bis 4 Stunden ist es vorbei. Und am Ende ist es auch noch scheiße schwer. So, und wenn du dann stirbst, musst du diesen scheiße schweren Part wieder spielen, weil sie da kein Savepoint. Ne? Ja, das Rollfeld. Ja. Und du denkst dir so, ach komm, ich will doch nur dieses fucking Ende sehen, weil die Charaktere cool sind. Ja. Und du musst dich echt durchquälen, wirklich. Das war wirklich. Ich wollte jedem der Entwickler einfach ins Gesicht schlagen dafür, was sie mit den Charakteren gemacht haben. Also da ist so viel Potenzial. Du hättest auch einfach feste Kameras, zum Beispiel, wenn du diesen Effekt haben willst mit Überwachungskameras, dann hast du halt feste Kameraperspektiven, ein bisschen wie bei den Resident Evil Teilen, den alten. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee gewesen. Und dann einfach auch das ganze Ding aus einer ganz anderen Sicht. Aber dann gibt es vielleicht auch ein bisschen bessere Logik dahinter, warum diese Kamera so ist. Und also was sie aus den Charakteren gemacht haben, dafür gehören sie einfach gevierteilt und gestraft. So. Ja, du hast damals ja den Schlimmste. Test, glaube ich, gemacht, Ede, im Fernsehen, ne? Ja, Test. Ich habe den Bericht für die Sendung gemacht. Ja, wurde eigentlich alles schon gesagt. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich fand das auch richtig. Ach ja, den fand ich lustig, den Bericht. Ja, ich fand das richtig schäbig. Das war gut. Ja, das war echt. Wie immer alles von dir. Also, was ich wirklich besonders fand bei dem Spiel war die Gewalt. Also nicht nur, weil ich so ein gewaltgeiler Psycho bin, sondern weil ich finde, dass in so einem Spiel, das sind halt zwei Psychopathen, spielt in der Unterwelt. Und ich finde, da muss man auch in den richtigen Stellen den Mut haben zu zeigen, was das bedeutet, so in der Unterwelt, um dein Überleben zu kämpfen. Also jetzt nur ganz kleine Mini-Spoiler, aber irgendwann wird man halt gefangen genommen und sitzt irgendwie gefesselt auf so einem Tisch, auf dem Stuhl, nackt. Und da kommt halt einer mit einem Teppichmesser und schneidet die halt quasi ein paar Mal so über die Brust. Und da bin ich echt zusammengezuckt. Das habe ich in der Form so knallhart so mit der Kamera draufgehalten, habe ich es noch nicht gesehen. Und auch später kannst du dich irgendwie befreien und rennst dann irgendwie erstmal nackt durch die erste Hälfte des Levels. Siehst du die ganze Zeit den Arsch von Lynch irgendwie. Eigentlich bekloppt, aber das finde ich gut, dass sie dann wirklich noch die zwei Schritte gemacht haben und nicht dann irgendwie noch abgeblendet haben, damit es nicht zu hart ist. Also da haben sie Mut bewiesen, aber was das eigentlich Spiel angeht, haben sich wirklich auf diese 0815 Decken, aus der Deckung schießen, weiterlaufen, Decken schießen, weiterlaufen und irgendwann ist das Spiel vorbei. Also ich liebe Kane und Lynch für verlassen. Das, was die Charaktere sind, einfach weil sie echt so richtig abgefuckte Typen sind, wo du denkst, okay, der eine rastet jede Sekunde aus und der andere ist einfach ist auch schon durch. Der andere ist Kane. dann, was haben sie daraus gemacht? Also ich meine, ich war wirklich enttäuscht, entsetzt und ich hätte gerne irgendwie meine Lebenszeit da zurück auch. So, Also wenn mit jemand naja, Lebenszeit gut, die Lebenszeit schenken kann, also dann ja, aber was soll ein Final Fantasy 13 Spieler sagen? Oh, und meine Xbox 360. Wir lassen dich locker. Und meine Xbox 360 ist bei Kane Lynch Red Ring of Death. Wahrscheinlich hatte sie, ist kein Witz, Red Ring of Death. Auch ihren Stolz. Ne? Nee. Auch ihren Stolz, deine ja, Xbox. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. So, das, ich konnte sie nicht verübeln. Also ich war so, ja, okay, ja. Dann bist du jetzt kaputt. Ist vollkommen okay. Ja, ich glaube, ja, können wir abhaken. Ja. Hätte was werden können mit Anlauf in die Tonne. Ja, können wir abhaken. Dann zum anderen Spiel, was im August noch gewesen ist, das hast du natürlich mit in großer Ausführlichkeit gespielt, Wolf, und ich gerade erst dieses Wochenende durchgezockt. Mafia 2. Ja, war für mich auch, ich habe es ja bei dem eine Stunde mit auch schon gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gezockt. Mhm. Deswegen hatte ich auch keine so wahnsinnig hohen Erwartungen. Also viele waren ja extrem von Mafia 2 enttäuscht, weil sie jetzt wirklich quasi nochmal die Steigerung zu Red Dead Redemption haben wollten, nur jetzt halt so im 40er, 50er Jahre Mafia-Flair. Das mit der Erwartung bin ich ja nicht rangegangen, deswegen war meine Enttäuschung nicht so riesig. Muss aber auch sagen, ich habe es auch durchgespielt, ich war auch gut unterhalten. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass es mich gelangweilt hätte, aber da sind wirklich 80% des Spaßes wirklich die Inszenierung, die Atmosphäre, das Flair, die Synchro, die CGI-Zwischensequenzen. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Das ist teilweise echt filmreif. Es hat sehr viele memorable Scenes, so ein paar zweieinhalb Magic Moments. Ich sag nur Stadtpark, so Henry im Stadtpark. Super. Das ist ultra hart. Aber das eigentliche Spiel, das hat halt so getan, als wäre es so eine Art GTA mit so einer riesigen Stadt. Zumindest denkt man das am Anfang. Boah, am Ende, wenn ich großer Mafioso bin, habe ich die ganze Stadt unter meiner Kontrolle und kann in jede Ecke fahren, alles gehört mir. Aber letztendlich hat man sich durch die Story geschossen, aber in der eigentlichen Stadt konnte man nichts machen. So. Nee, am Ende also, war man halt Mafioso, man hatte Geld und ein paar Anzüge und zwei Autos in der Garage, aber mehr konntest du jetzt auch nicht machen. Ja, also Mafia 2 ist in dem Kontext wirklich eine konsequente Weiterführung des ersten Teils. Ich habe ihn damals auf dem PC durchgespielt und habe mir diese ganzen Fragen schon damals gestellt. Das ist eben nach GTA 3 gekommen und es hatte zwar diesen Open-World-Charakter mit einer großen Stadt, wo du herumfahren kannst, aber die hast du effektiv nicht genutzt, um dort Open-World- oder Sandbox-Geschichten zu machen. Sie ist einfach ein atmosphärentragendes Element, dass du wirklich dann überall auch hinfahren kannst und auch teilweise lange Fahrten hast, auch im zweiten Teil, genauso wie im ersten Teil, über lange Fahrten, die eigentlich so nicht hätten sein müssen. Aber im Grunde ist es ein sehr, sehr storybasiertes Spiel mit storybasierten Missionen, die auch im ersten wie im zweiten Teil auch schön abwechslungsreich und gut inszeniert sind. Hotel erwähne ich jetzt mal hier nur dran, was man da verschiedene Sachen machen konnte. Das war ganz nett, und also auf jeden Fall, wenn man sich das besorgt hat oder vielleicht wieder mit dem Gedanken spielt, nochmal reinzuschauen, man bereut es nicht. Das ist jetzt kein Flop. Es ist nur nicht annähernd so gut, wie viele Hardcore-Fans erhofft haben. Absolut nicht. Wenn du verschenkt halt auch eine Menge Potenzial. Ja, aber wenn du nicht mit der Erwartung rangehst, da ein großes Open-Ball-Spiel zu haben, sondern nur einfach ein nettes, und man muss da in dem Kontext wirklich nett sagen, obwohl da viel Entwicklungszeit und Aufwand reingegangen ist. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt über dieses Wochenende, wo ich es durchgespielt habe. Ich glaube, ich hatte so 10 Stunden am Ende auf dem Tacho, habe die Story dann durchgespielt. Und hast du auch alle 50 Playboys gesammelt, natürlich, so wie ich? Ich habe es versucht, aber ich habe die leider nicht alle gefunden. Und ich habe noch nicht... Gibt es für ein Achievement? Natürlich gibt es ein Achievement. Obwohl, ich spiele solche Sachen auf der PS3, da gibt es dann Trophies dafür, die sind mir dann noch relativ wumpe. Wayne. Hey, Playboys. Ja, mit Vintage 50er Jahre Gazongas. Ja, aber das Problem ist halt, wenn du diese Vintage 50er Jahre Gazongas siehst, dass die Frauen drauf sind halt jetzt 110. Du hast doch einfach nur Angst vor starken Frauen mit riesigen Brüsten. Ja, vor 110-Jährigen. Du machst dir die Sache selber malig. Nee, ich würde sagen, auch wenn es objektiv keins der besten Spiele des Jahres ist, ich hatte mit am meisten Spaß dieses Jahr. War in Ordnung. Und jetzt ist das Sommerloch vorbei und jetzt explodiert alles, oh Gott, was Spiele angeht. Wir werden uns jetzt auch nur auf die Sachen konzentrieren, davon die auch wirklich dort. Ich habe fast nichts gespielt. Ja, guck nach. Du hast bestimmt 5 oder 6, 7 Sachen von denen da alle gespielt. Oh, der Mann. September war der erste Monat, der richtig reingehauen hat, was Spiele angeht. Kurz, Metroid Other M. Habt ihr beides gespielt, Wolf und Christian? Nee. Du hast es ja noch nicht angefangen. Ede, eine der doch milderen bis größeren Enttäuschungen für mich. Man erwartet einen Super Metroid Nachfolger und bekommt ein halbgares Story-basiertes und mit einer richtig hanebüchigen und schlecht umgesetzten Story. Also das ist allein schon der Grund, warum ich gar kein Interesse daran habe, ist zu sehen, was die aus dem Universum, wie die das verfranchisen quasi und Samus Aran jetzt zu so einer 0815 Blondine mit komischer Backstory und allem Heranzüchten, das, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Das war nie immer das, ihren Arsch. Das war nie das Thema bei Metroid und ist für mich auch Ich hätte auch nichts absolut gegeben, dass da mal ein bisschen Backstory aufgeführt wird. Das wurde bei Metroid Zero Mission auf dem GBA damals gemacht, dass der erste Teil mit ein bisschen Backstory dann aufgeführt wurde, was gar nicht mal so schlecht war. Hier haben sie aber ein Spielprinzip genommen, was eigentlich davon lebt, dass du wenig Story hast und alles eigentlich durch das Spiel selber getragen wird, was du als Story dir da rausziehen willst, außer kleinen Details, so extrem auf Zwischensequenzen und Gelaber hingepackt und vor allem eine Charakterisierung von Samus selber gemacht, als fast schon weinerliche Bitch, die sich alles sagen lässt von ihren männlichen Counterparts. Die Japaner sind ganz schön emo geworden. Ja, was ich am schlimmsten dann eben fand, dass der Chefentwickler davon gesagt hat, eigentlich, das ist Samus, ist schon immer dieser Charakter gewesen und jetzt haben wir endlich die technischen Möglichkeiten, um es euch zu zeigen. Ja, genau. Genau. Und dann, fuck you, ey. George Lucas hatte schon immer Jar Jar Binks vor. Genau. Konnte ihn nur nicht technisch umsetzen. Genau, und jetzt ist es dann gewesen. Mich sie nicht mögen, Dieser Story-Aspekt haut eben ein ansonsten passables und nettes Spiel leider doch ziemlich runter. Ich mag Asaem! Ich bin mal gespannt, wenn du dir das wirklich dann mal gibst, Ede, oder mal reinzugucken, weil das wird so ein Ding sein, da wirst du auch einfach... Ich muss es ja einfach irgendwie schon einfach mal probespielen, nur um auch diese wahrscheinlich ziemlich sichere Enttäuschung zu manifestieren, aber... Ja, also alles, was ich gehört, gesehen und gelesen habe darüber, ist... Klang irgendwie alles nicht so heiß. Nee. Fand ich auch. Der September selbst durch ultra viele Sequels und auch jetzt nicht hier so die Sequels, wo du sagen wirst, die gehören zum absolut höchsten Part jetzt hier rein, sowas wie Hawks 2, 99 Nights 2, ich glaube, du hast dich da sehr drauf gefreut, Wolf. Ey, lustigerweise, ich habe mich wirklich drauf gefreut, aber bis heute, ich habe es noch nicht mal. Soweit ich höre, das soll sehr, sehr scheiße sein. Ich glaube es auch. Und der erste war schon nicht gut, aber ich mag halt... War das nicht diese strange Vorführung, diese Pressekonferenz von den 99 Nights? Achso, du meinst auf der E3 mit der Konami-Konferenz? Ja, genau, das war doch von... Million Enemies! Ja, irgendwas, ne? Genau, bla. Nee, also ich mag ja... Dynasty Warriors, Hack and genau, Slay, ne? Ich mag so Dynasty Warriors-Kram, deswegen ist mir prinzipiell so ein Spiel wie 99 Nights sympathisch. Ich habe ja auch den ersten bisschen gespielt. Aber, also da sind wir jetzt an dem Punkt, da muss sogar ich sagen, es gibt keinen zwingenden Grund, warum ich das unbedingt spielen muss. Also da gibt es so viele andere Sachen. Da hast du eh genug Zeug. Also ey, selbst wirklich, wenn ich 5-10er irgendwo mitnehme. Saw zum Beispiel. Saw 2 steht als nächstes auf der Liste. Ja. Sobald ich Sherlock Holmes, Jack the Ripper durch habe. das glaube ich, das wird selbst ich nicht mal mehr spielen. Viele weitere Sachen. Valkyria Chronicles 2, PSP-Fortsetzung, das ist doch sehr, sehr, also eines meiner Lieblingsstrategiespiele auf der PS3. Auch, soweit ich mitbekomme, ich konnte es bis jetzt noch nicht spielen. Eine gute gelungene Fortsetzung, leider eben nicht auf der PS3, wie ich es mir gewünscht hätte. Überraschend, dass es dieses Jahr schon gekommen ist, Final Fantasy 14. Das neue Online-Rollenspiel, das Final Fantasy 11. Habe ich sogar angezockt. Hast noch du beschissener als Final Fantasy 13. Habe ich den GameSpot-Test gesehen, das klang echt zum Kotzen. Ja. Was ist übrigens, denn da passiert? Ich hatte den Chefentwickler von Final Fantasy 14 zweimal interviewt im letzten Jahr. Der musste jetzt vor ein paar Tagen, habe ich gelesen, seinen Hut nehmen, weil das Spiel so verbuggt und so schlecht angekommen ist, dass die da, ich glaube, sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt haben. Man muss sich auch einfach mal fragen, ich wollte eigentlich einen Bericht dazu für GameOne.de machen und habe mir auch halt den Key besorgt und Installation hat, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis alles runtergeladen und installiert war. Und ich frage mich wirklich, wie man im Zeitalter, wo WoW seit 6 oder 7 Jahren, keine Ahnung, wie lange es das jetzt schon gibt, existiert und schon unzählige Klone es gibt und so oft schon vorgemacht wurde, wie man ein erfolgreiches MMO macht, welche Elemente wichtig sind, welche nicht, wie man da so blasiert und arrogant so ein Ding raushauen kann und sagen kann, ach, das wird schon funktionieren. So machen wir es halt. Und das ist wirklich, ich bin einer, der auf dieses Final Fantasy Universum und auf die Grafik und so durchaus abgeht, aber die Art und Weise, wie sich das spielt, wie man da abgeholt wird als User, da habe ich gedacht, nee, fickt euch, dann spielt's alleine, weil das ist, also, das ist unter aller Sau. Das war, ich weiß nicht, das war wirklich eines der schlechtesten Einstiege in ein Spiel, die ich je erlebt habe und auch mir komplett schon die Lust genommen hat, irgendwie weiterzuspielen. Also da frage ich mich wirklich, was die mit der Kohle machen. Ja, das ist nämlich genau, was ich mich frage. Also mittlerweile können die doch nicht mal mehr behaupten, dass sie nicht auch Inspiration vielleicht mal von anderen bekommen haben. So, also früher, vor 20 Jahren, wir sind ja alle in der Zeit aufgewachsen, da gab es quasi nur Japan als Videospielmacht. So was an Videospielen bei dir in Super Nintendo kam, das kam halt fast immer aus Japan. Aber jetzt mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, so fast autistisch, die schotten sich einfach in ihrer eigenen Geschichte ab. Sie sind halt Japan, die haben schon immer die geilsten Videospiele gemacht. und sind völlig uninteressiert, wie jetzt mittlerweile die Entwicklung aussieht. Ja, also wie sich andere Spiele, wie sich auch Spieler weiterentwickelt haben, was man mittlerweile alles machen kann. Die fahren seit 20 Jahren ihren Stiefel, trauen sich so langsam mal irgendwie ein paar Innovationen reinzubringen, hier und da was zu verbessern. Und dann kommt irgendwie ein amerikanischer Entwickler aus den meisten Genres. Okay, Jump'n'Runs, da ist jetzt Mario Galaxy noch ganz weit vorne, aber sonst. Es gibt auch westliche Sachen, die sehr gut sind oder so. Ja, aber also ich glaube, das ist noch so ein Punkt, irgendwie, da kratzt auch kein amerikanischer Entwickler so in nächster Zeit an so einem Jump'n'Run. Aber sonst gibt es, glaube ich, kein Genre mehr, wo nicht irgendein Ami-Entwickler mindestens was ebenso Geiles auf die Beine gestellt hat. Und das kommt dann aus dem Nichts, alle sind völlig überrascht. Dead Space allein. War so ein Crap, das war nämlich genau der Punkt, irgendwie kaum weiterentwickelt, es hat, genau, der User wurde nicht abgeholt, es hat sich nicht geil gesteuert, es hat diese 0815 Level Aufbauprobleme, kommst in den Raum, kurz ruhig, Cutscene, 1000 Gegner, kommt Boss, nächstes Level, danke. Ja. Da kommt sowas wie Dead Space, bläst alle völlig um und die Japaner stehen da und kratzen sich einfach nur im Kopf und können nicht raffen, warum sie jetzt auf einmal nicht mehr der Chef im Ring sind. Ja, und machen weiter so, wie sie immer weiter gemacht haben. Ja, genau, einfach dieses, wird schon. Nee, ja, ich glaube nicht, dass das noch lange gut geht. Es ist einfach wirklich die Spielelandschaft dort, die hat auch der Inafune, der bei Capcom mittlerweile gegangen ist, auch in einer, glaube ich, ganz großen Abschiedsbrief oder sowas von der Firma dann gesagt, Leute, die japanische Spielindustrie ist tot. Ne, wenn die weiter so incestuös fast mit ihren eigenen Ressourcen dort umgeht, keiner redet mit niemandem dort, jeder macht sein eigenes Süppchen und wenn geraten die in den Panikmodus, dann hast du sowas wie Lost Planet 2 oder eben auch Resident Evil 5, was so Ideen hat, die einfach nicht funktionieren. Es ist auch so diese asiatische Mentalität so, dass die guck doch mal, was die machen. Nein, wir gucken nicht, was die machen. Wir machen das so, wie wir es schon immer gemacht haben. So dieses leicht Traditionelle, was die auch nicht mehr rauskriegen. Und das habe ich auch in der Geschichte der Videospiele so, warum Sega so und Probleme hatte, weil Sega auf Japan sich mit Sega auf Amerika so überworfen hat. Und die ganzen Typen aus Amerika, die halt in Sachen, wie man in den westlichen Markt erobert, halt einfach wissen schon, wie es geht. So mit Marketing und so einem Kram. Die hatten halt keine Chance gegen die hohen Köpfe von Sega auf Japan und daran ist dann ultimativ auch Sega zumindest als Hardwarehersteller auch gescheitert und das ist für mich schon auch so so ein Punkt, der sicherlich auch bei anderen alten großen japanischen Unternehmen, sei es jetzt Konami oder Capcom oder was auch immer, die einzigen, die es einigermaßen hinkriegen, sind Nintendo eigentlich. Nach wie vor. Also man muss natürlich relativieren, also die japanische Videospielkultur und Industrie ist jetzt natürlich nicht tot. Und nicht jedes Spiel, was aus Japan kommt, ist irgendwie schlechter als vergleichbare USA-Counterparts. Der Vorsprung, den sie hatten, der ist weg. Sie hinken halt hinterher jetzt. Aber ich meine sowas wie Final Fantasy. Also selbst wenn ich jetzt kein Final Fantasy bin, Final Fantasy Fan. Du bist kein Final Fantasy. Ich bin kein Final Fantasy. Du bist meine Final Fantasy. Final Fantasy Wolf X2. Oh, süß. Oh. Und wer mich jetzt anguckt. Nein, ich wollte sagen, obwohl ich jetzt kein Fan von Final Fantasy bin, weiß ich aber natürlich trotzdem um die Qualitäten dieser Serie und was für eine krasse Fanbase sie hat. Und so ein verbuggtes Scheißprodukt wie Final Fantasy 14 auf den Markt zu bringen, das wäre vor 10 Jahren für Square Enix undenkbar gewesen. Die hätten, was für ein Prestige- und Imageverlust das gewesen wäre, so ein Scheiß auf den Markt zu hauen und dann zu sagen, ja, dann patchen wir es halt 4 Wochen später nach. So, das hätte damals, wäre das völlig undenkbar gewesen. Und mittlerweile, die sind im Panikmodus. Die wissen nicht genau, was sie machen sollen. Die hauen halt die Dinge raus und hoffen, das wird schon irgendwie gut gehen. Und was den Leuten nicht gefällt, das patchen wir halt nach. Aber erstmal auf den Markt schieben, bevor die Amis noch mehr Marktanteile mit WoW wegklauen. Mhm. Und das wird in den nächsten 2-3 Jahren wird es ganz furchtbar nach hinten losgehen, bin ich fest von überzeugt. Ja, werden wir dann sehen. Lass uns dann an dieser Stelle mal uns von dem Werten Ede verabschieden, weil tut mir leid. Danke sagen. Danke schön. Ach, hey, Etienne muss ich verstehen. Ich muss zum Friseur, ich habe leider nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber sehr schade, weil ich hätte gerne noch eine Ode an Fallout New Vegas losgelassen, aber da sage ich jetzt nur ganz kurz. Sag doch noch was und ich schneide es dann einfach da hinten rein. Ja, ich kann nur sagen, Fallout New Vegas ist für mich mein Spiel, mein persönliches Spiel, gar keine allgemeine Aussagekraft, aber für mich persönlich mein Spiel des Jahres, weil ich da schon über 40 Stunden investiert habe und es kann außer den Multiplayer-Spielen FIFA und Battlefield Bad Company hat es kein anderes Singleplayer-Spiel geschafft. Und das, obwohl es im Prinzip nur ein Aufguss vom Fallout 3 ist, aber das Spiel macht so Bock und zieht einen so in sein Universum und es bietet mir persönlich, und das ist das, was ich am meisten mag in Spielen, so eine Freiheit, eine Entwicklungsmöglichkeit. Ich kann einfach die Welt frei erforschen und freue mich über alles, was ich entdecke und es gibt so fucking viel zu sehen und die Story ist cool, das Spielprinzip ist geil und ich war skeptisch, ob mich es wieder in den Bann ziehen kann, weil ich Fallout 3 auch schon sehr zum zum Abwinken gezockt habe. Aber ja, kann es. Mein Spiel des Jahres, Fallout 3. Bitches. Bitches. Fallout 3 in New Vegas. New Vegas. Ja. Natürlich. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich werde es auch machen. Ich auch. Ja, das wird eine schöne wird Weihnachtspause. Cool. Ich mache mir jetzt die Haare schön für Weihnachten. Ja. Tschüss. Du kriegst die Haare schön. Das ist echt Und Eddie, passt ein bisschen auf draußen. Ist glatt, ne? Ja. Und schreib, wenn du da bist. Ja, genau. Schreib kurz eine SMS, wenn du angekommen bist. Ja. Ich wette, es wird eine Glatze. Na, komm. immer die Rampensau, jedes Mal. Echt? Der größte Titel im September, jetzt wo ihr rausgegangen, können wir auch über vernünftige Spiele reden. Spider-Man Shattered Dimensions. Nein, das war Crap. What? Halo, ja, das war echt wirklich. Mittelmaß bis zum geht nicht mehr. Also jemand, der auf diese Liste Spider-Man ohne Bindestrich schreibt, hat sowieso per se nichts zu sagen. Ja. Das ist doch dieser Superheld, oder? Der sich da sowas anzieht. Ja, ja. Genau. Ey, also jeder Spider-Man-Fan sollte das... Ja. Ich fand die PS1-Spider-Mans gut. Auf der PS2 war es nett, aber das Shattered Dimensions ist so... Naja. Also das Amazing-Universum in Spider-Man Shattered Dimensions, das übrigens auch Spider-Man Dimensions heißt in Europa. Doppelt Fail, dankeschön. Ich weiß schon, welchen Part ich rausschneide. Das Nein, das Amazing, ganz kurz nur, weil ich hab's wirklich gern gespielt als Spider-Man-Fan. Das Amazing-Universum ist echt nett oder ist schön, es sieht auch grafisch ganz gut aus. Das ist das eines der vier, die eine, dann genau, also Spider-Man Shattered Dimensions besitzt vier Universen und sind grafisch alle sehr anspruchsvoll, alle nett. Ja? Mhm. Richtig geil sind halt das Amazing-Universum und das Noir-Universum, das sich so ein bisschen an Batman, Arkham Asylum irgendwie ein bisschen danach richtet. Mhm. Die anderen sind natürlich einfach nur reine Gekloppe-Sachen. Und Spider-Man-Fans greifen zu, alle anderen spielen Prode. Alle anderen spielen Prode. Ja, aber du fandst ja auch Force Unleashed 2 total gut, dass du es viel gespielt hast. Nein, nein, ich weiß nicht, wie valide diese Aussage ist. Force Unleashed 2 habe ich viermal durchgespielt. Viermal durchgespielt, weil ich es getestet habe für Game On und ich meine Sache wirklich ernst nehme. Absolut, na klar. Spider-Man, Star Wars Force Unleashed 2 ist ein okayes Spiel mit Star Wars Bonus. Ja. Nur das auch genug dazu. Eigentlich wollte ich in Richtung Halo Reach. Schweine. Klar, ja, es ist der große Titel natürlich. Ich glaube, es ist so ein weiterer Titel, über den man gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen kann, weil es nicht eh schon tausendmal gesagt wurde. Ja, wer Halo-Fan war seit der ersten Stunde, wie ich auch, der hat natürlich diesem Titel extrem entgegengefiebert und war auch dann für Halo-Fans somit das größte Ding dieses Jahr. Wer vorher mit Halo nichts anfangen konnte, das ist so eine Sache, Halo ist mittlerweile so ein Reizwort, also für jeden, der sagt, dass er es gut findet, melden sich auch immer fünf, die sagen, wie scheiße das eigentlich ist, wie bei Call of Duty, wie bei allem, was halt eine gewisse Fanbase hat. Natürlich. Du würdest auch nicht mit dem Prequel anfangen, wenn du einsteigst in die Serie eigentlich. Genau, also wenn man vorher schon Halo nicht geil fand, dann wird man auch Reach nicht geil finden. Von daher ist so manche Reaktion dann irgendwie Der Tino wäre aber auch, egal wie gut es gewesen, wie viel Spaß es gemacht hat, ist gut erstmal, ne? Jetzt reicht das mal mit Halo. Ja, nicht? Also ich muss sagen, also als ich drin war und als ich es dann durchgespielt habe, war ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite war es natürlich echt ein geiler Abschluss, beziehungsweise ist ja eigentlich erst der Auftakt, so Prequel und so. Also von daher hatte ich schon, ich war satt erstmal. Aber ich glaube, so in anderthalb Jahren jucken mir auch schon wieder die Finger. Also wenn das wirklich zumindest für die nächste Zukunft erstmal das Letzte von Halo gewesen sein sollte, dann werde ich, glaube ich, schon ein bisschen weinen. Hat es denn Multiplayer-mäßig bei euch irgendwas abgelöst? Also Battlefield bei Company 2 also bei mir noch gespielt, aber ist Halo Reach auch in der Rotation? Halo Reach war eine Zeit lang in der Rotation. Also du bist ja, Wolf ist ja eher so der Singleplayer-Fan. Ja, ich muss sagen, es gibt eine Menge geiler Multiplayer-Sachen. Ich weiß es auch, so wie Bad Company und all sowas und eben auch Halo Reach und noch tausend andere, die wir jetzt nicht alle erwähnen können. Aber ich bin jemand, ich freue mich erstmal mehr auf die Kampagne. Ich bin es einfach so von früher gewohnt, weiß ich nicht, ich bin halt so der einsame Wolf, ne? Irgendwie. Natürlich. Ich spiele echt lieber erstmal so alleine und check für mich, ob das Spiel geil ist. Und dann, wenn ich so eine Kampagne durch habe, ist es meistens schon zu spät, irgendwie im Multiplayer-Modus noch einzusteigen, weil ähnlich wie bei StarCraft, weil es entweder keiner mehr spielt oder alle schon so gut sind, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, so 6 Wochen später da anzufangen, dann kriegt man nämlich derbe aufs Maul. Deswegen bin ich nicht so der ganz große Multiplayer-Fan und ich weiß nicht, ich spiele auch nicht gern gegen unbekannte 14-jährige Kiddies aus Amerika, die erstmal meine Mutter beleidigen, weil sie halt so wahnsinnig cool sind. Ich hau deine Mutter kaputt. Keine Haare am Sack, aber am Puff drängeln. So, das sind die typischen Xbox Live Mitspieler. Wie ein T-Rex, weißt du, wo ist mal kein Bizeps. Ganz genau, exakt sowas. Und deswegen, also Halo Reach ist schon eine Menge drin. Ist auch für Multiplayer-Freunde so mit so das Geilste, was man noch zocken kann. Aber ich habe nicht die Muße gehabt, mich so ein bisschen ins Detail damit zu befassen. Also ich habe ja meistens bei Halo habe ich nie alleine gespielt. Also auch die Missionen beziehungsweise die Kampagne immer im kooperativen Modus. Ja gut, das mache ich natürlich auch. Klar, ja, klar. Das ist klar. Und da haben wir auch viel zusammengespielt. Weißt du das noch? Die gute alte Zeit. Ja, absolut. Die gute alte Zeit vor 3 Monaten. Also nee, das war schon geil. Zum einen ist es fucking schwer. Oh ja. Also wenn dir die erste Elite-Einheit irgendwie entgegenkommt und dann, denkst du dir so, okay, jetzt ich mache wieder aus und spiele irgendwie, weiß ich nicht, zähl Schafe. Ja, spiel FIFA oder Final Fantasy 13. Als die ersten 4-5 Eliten hinter dieser Hügelkuppe auf diesem Grasland da kam. Ja, und links war, weiß ich noch, war dieser Stall. Dieser Stall und du bist so in diesem Stall. Alter. Und du hörst nur so, da ist der. Und du denkst so, nein, ich bin hier nicht, bitte geht weg. Ey, ohne Flachs, ne? Ey, die haben mir so den Arsch versohlt die ersten paar Male, das war richtig krass. Also auf jeden Fall eine Herausforderung, auch für alte Cracks. Und also nach dem sehr, für mich zumindest sehr enttäuschenden ODST, Reach auf jeden Fall richtig, richtig geiler, wenn man auf Halo steht, richtig geiles Ding. Und Multiplayer-Modus hat auch wirklich um sinnvolle Dinge einfach erweitert. Also so das Jetpack und sowas finde ich ganz geil. Ja, ich auch. Macht Spaß. Coole Ideen auf jeden Fall. Halo Reach kann man auf jeden Fall gezockt haben. Mhm. Ist heute, ja. Für heutige Verhältnisse. Nee, am heutigen Tag, ist jetzt wahrscheinlich eine Woche her, sogar günstig im Amazon-Kalender heute. Dann in die Zeit zurückreisen. Ja, und einfach Back to the Future. Ihr habt leider verloren. So, heute gibt es für 19 Euro. Schade. Ich finde es auch vom generellen Gameplay, wie es sich spielt, weitaus besser als zum Beispiel die Call of Duty Black Ops oder so. Also das ist natürlich, ey, auch das, ich spiele das gern, ich bin kein Call of Duty Hater, also ich, natürlich finde ich es doof, aber ich habe auch eine Menge Spaß dabei. Ich kann es blöd finden, das ist so wie so ein Popcorn-Film. So geht's mir bei Halo. Ich finde es blöd, aber ich habe Spaß dabei. Ja gut, das ist halt Geschmackssache. Naja, ich finde einfach, wie das aufgebaut ist, so dieses organische Gefühl, ist bei Halo Reach, finde ich, weitaus besser als eben irgendwie bei Call of Duty, wo du halt permanent nur auf die Fresse bekommst und es dann total geil findest alles. Aber ja, das ist alles nur ein Geschmacksfall. Es wird, glaube ich, reflektiv sowieso in den nächsten Monaten nochmal zeigen, wie Halo Reach insgesamt so angekommen ist wirklich bei den Leuten, wenn dann das Fanboy-Tum nachgelassen und ob sich der Multiplayer wirklich noch hält, was ja die Komponente ist. Und die außerdem erschließt sich ja nicht aus. Also man kann ja sowohl an Halo als auch an Call of Duty als auch an Monster Hunter und an Final Fantasy Spaß haben. Also wenn man jetzt irgendwie Fan von einem Einlager ist, heißt ja und nicht, arbeitslos ist. Und arbeitslos eine Menge Zeit hat. Und aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel in meiner Freundesliste momentan keinen sehe, der Halo Reach zockt. Also nee, jetzt voll. Also, das stimmt, ja. Das war eine Zeit lang was echt extrem. Wie bei jedem Halo, wie bei jedem Exklusivtitel vor allem. Aber Halo Reach hat sich nicht so lange gehalten in der Mehrspielerliste. Bei mir, zumindest bei meinen Kumpels. Gut. Innerhalb vom September eine Sache, die ich noch reinwerfen will, das war eins meiner Lieblingsspiele des Jahres, Last Window auf dem Nintendo DS. Fortsetzung von Hotel Dusk. Hotel Dusk, Grafik-Adventure von Sing, japanischer Grafik-Adventure-Hersteller. Crossing? Das ist Multimedia-Plattform. Nee, nicht Crossing, nur Sing. C-I-N-G. Das war Sing, wenn man das eher mit X ausspricht. Nee, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal reinmachen, weil das wieder so ein Ding ist, wo ich dann auch primär meinen Spaß habe als Adventure-Fan. Ein schön umgesetztes, mit einem schönen Grafikstil, altes Film-Noir-Grafik-Adventure über einen Detektiv, der in einem Hotel wohnt und ein Mysterium aufklärt. Und du meckerst über Spider-Man Shattered Dimensions? Genau, das ist der Unterschied zwischen guten und spielen und Spider-Man. Jetzt geht das wieder los. Du schlechter Mensch. Ansonsten September. Civ 5 nicht unerwähnt lassen. Civ 5 und PlayStation Move sind eigentlich die Geschichten, die dann am ehesten, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Ja, also September. PlayStation Move habe ich mal, als hier das Paket ankam mit den ersten paar Spielen. Und auch jetzt wieder, das passt wieder alles so wunderbar zusammen, weil wir jetzt gerade diesen Kinect-Chat-Artikel veröffentlicht haben, wo ich mich sehr für Kinect ausspreche und jetzt heißt es wieder, ich bin gekauft oder so. Fanboy. Nee, gar nicht, ich spreche mich auch für Kinect aus. Aber, Für heute gibt es das für 99 Euro im GameStop. Auch heute also, wieder. Back to the Future. Zurückreisen können. Nee, aber PlayStation Move auch da, ich möchte überhaupt nicht abstreiten, dass vielleicht in 3 Monaten der absolute Mega-Kracher-Titel für PlayStation Move erscheint, so das nächste Heavy Rain, was man einfach gezockt haben muss und dann guckt sich Microsoft dumm um, aber bislang gibt es absolut nichts und gab es auch beim ersten Probespiel nichts, was mich irgendwie wirklich begeistert hätte. Und selbst Heavy Rain mit Move Support. Ja, also auch das, wenn das nur ein bisschen besser ist als das Pad, dann hat das schon wieder keinen Sinn. Also dann würde ich mir keinen Move kaufen, um Spiele zu spielen, die ohnehin schon geil sind, wenn die halt auch so ein kleines bisschen besser sind. Aber dafür stelle ich mir kein Move-Paket dahin. Ja, also vor allem nicht, wenn ich ein Wii habe. So, weil ja, da ist der Unterschied nicht so groß wie von der Wii zu einem Kinect. Und ich meine, wenn du jetzt demnächst, ich glaube Killzone, dafür haben sie ja diese Plastikknarre gebastelt, wo du dann den Move-Controller reinstecken kannst. So. Ey, wenn das alles funktioniert, alles geil ist, dann bin ich der Letzte, der sich dagegen sperrt. Also ich freue mich ja mal, wenn irgendwas richtig Geiles um die Ecke kommt. Aber bislang sehe ich da absolut nichts, was Sony da irgendwie mir anbieten könnte, worauf ich Bock hätte. Also von daher muss ich sagen, PlayStation Move für mich bislang ziemlich uninteressant. Mhm. Gibt's, aber mehr auch nicht. Ja. Und wir haben halt noch Civ 5. Da muss ich auch noch sagen, Civ 5, das ist ja wohl, also die Civ-Reihe ist ja wohl die geilste Strategiereihe, die je gemacht wurde. Also wer noch nie Civ probiert hat, macht es, aber wirklich ohne Scheiß, auf eigene Gefahr. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ey, man hat kein Wochenende mehr, man geht nicht mehr ins Bett, man isst nicht mehr, man spielt nur noch Civ. Wie äußert sich denn hier Civ 5 im Vergleich zu Civ Revolutions, hätte ich dich jetzt noch gefragt, weil das war ja das Spiel, wo du richtig dann reingehauen hast mit der Serie. Meinst du für die Xbox? Für die Xbox, ja. Also ja, also natürlich, für die Xbox, da habe ich wirklich mit Civ erst angefangen, von daher, ich tue auch gar nicht so, als wäre ich großer Experte. So. Ich habe die Serie jetzt neu für mich entdeckt und die Xbox-Version ist halt wie immer, solche Konsolenversion ist halt die Lite Variante davon. Das ist, du hast nur noch, weiß nicht, einen Bruchteil der Möglichkeiten. Das ist alles viel schneller. Du kannst gar nicht mehr so groß taktieren. Diplomatie ist extrem zurückgefahren. Also wenn man das nur kennt, dann ist der PC-Ableger ist halt wirklich, als würde man jetzt Japanisch lernen wollen. Da muss man sich erstmal hinsetzen, tief durchatmen und probieren zu verstehen, was eigentlich von einem verlangt wird. Das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr tief und komplex. Leicht zu bedienen, extrem, also es will auch gespielt werden. So, das lädt ein, komm, spiel mich noch eine Runde, aber so ähnlich wie bei, was haben wir, Street Fighter und noch euer anderes tolles Rollenspiel, was man irgendwie erst 5 Stunden lernen muss, bis man es gerafft hat. Resonance of Fate. Resonance of Fate. Civ ist auch so, easy to learn, extremely hard to master, sag ich mal. Aber egal, soll keine Civ-Runde werden. Ich sag nur, wer so ein bisschen Bock auf Strategie hat und PC zu Hause hat, holt es euch, aber erwartet sehr, sehr, sehr viel Zeit zu investieren und auch eine Menge Spaß zurückzubekommen. Ja, Civ ist ja mehr, also ich habe seit dem ersten, das glaube ich, nicht mehr wirklich ein bisschen gespielt, den ersten damals nur. Es war mehr rundenbasiert, ne? Es ist rundenbasiert, ja. Also der Kontrast schon zu dem anderen, zu dem Echtzeitgedöns, was du hattest, 2 Monate vorher mit StarCraft 2, wo noch dranhängen. Das wollte ich noch sagen, weil du meintest, das beste Strategiespiel, da muss man... Achso, rundenbasiert natürlich Strategie, aber Civ, also was... Es ist wirklich wie Heroin, ey, wenn du einmal drauf bist. Ey, das ist das Gleiche, was ich gerade sagen wollte. Also wenn du, ich habe Civ 5 jetzt vor 3,5 Wochen, ich habe es jetzt recht spät dann quasi angefangen zu zocken. Ich habe auch niemandem davon erzählt, großartig. Aber ich habe echt... Sonst, mit Schande. Sonst erzähle ich immer so, hey, ich habe Super Meat Boy gespielt, ich habe das gemacht. Ich habe gestern 10 Punkte als Achievement bekommen. Ja. Weißt du, sowas erzählst du uns dann immer. Und Civ 5 war es echt so, ich habe mich schon fast ein bisschen geschämt, weil ich dann wirklich eine ganze Nacht irgendwie durchgezockt habe, am nächsten Tag dann ins Büro so, hallo. Ja, ist halt so. Ja, was siehst du so verkatert aus? Ja, ach, ja, ich war hart saufen, ja. Aber eigentlich nur so Civ 5 gespielt, dann so, oh ja. Aber, da musst du dich hier nicht für schämen eigentlich. Nee. Ja, also Civ 5 ist schon... Ich bin echt kein Experte drauf, aber es hat mich... Ich habe jetzt auch wieder aufgehört, aber es hat mich für eine gewisse Zeit richtig, richtig krass... Das ist wirklich schlimm. Nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Auf einmal ist es morgens um 5. Komm, nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Und dann ruft Wolf an und sagt, Chris, wo bist du? Ey, Chris, du Arsch, ein Artikel muss heute online. Wo bist du? Ja. Oh, fuck. Ich bin hart saufen. Ich bin Genghis Khan. Sie müssen jetzt gerade 3 Einheiten. Also, so abwechslungsreich der September gewesen ist, im Oktober gab es dann das größte, riesigste... zusammengeknallte Spieleangebot. Oh Gott, was da alles rausgekommen ist. Aber auch mit viel Scheiße, muss man sagen. Ich glaube, hier können wir jeden Titel nur mal ganz kurz anreißen, sonst... Ja. Genau, sonst macht das keinen Sinn. Fallout New Vegas, kurz um das mit reinzubringen. Ede hat schon erzählt, sein Lieblingsspiel des Jahres. Ich freue mich auch sehr drauf. Ja, Fallout 3 war vor 2 Jahren mein Game of the Year 2008. Und ich weiß schon, sobald ich es einlege, ist die Zeit dahin. Mhm. Ja, weil das ist ein Spiel, das frisst einfach nur Zeit. Das macht Spaß, du kannst dich drin fallen lassen. Geil, und ich habe auch nicht die Befürchtung, dass Fallout New Vegas, obwohl ein anderes Team dahinter saß, dann signifikant schlechter ist. Das wird schon alles passen. Nee, Oktober hatte extrem massives Zeug, es hatte sehr viele Sportspiele, die dort herauskommen. FIFA 11, PS 2011. Oh, darf ich kurz was sagen? PS, weil ich werde jetzt wahrscheinlich auch das sagen, was Nils sagen wird und was die anderen sagen werden. Wir waren alle große PES-Fans, immer schon. Und mit PS6 gesuchtet bis zum geht nicht mehr und irgendwann hat einfach FIFA den Rang abgelaufen. FIFA ist irgendwann mal gut geworden, auszusehen. Genau, FIFA ist einfach das komplettere Paket momentan. Was nicht heißt, dass PS 2011 schlecht ist, also gar nicht. Aber FIFA 11 hast du einfach 11 gegen 11 Online-Modus. Mhm. Du hast ein schönes Ranglistensystem. Es ist halt einfach Fußball, so wie Fußball sein sollte. Und FIFA 11 ist wirklich jeden Cent wert, wenn man sich es kaufen kann, auf jeden Fall machen. Und PS, ich bin gespannt, was 2012 ist. FIFA ist momentan ein bisschen besser. Mhm. Das wäre eben die ewig große Frage. Dadurch, dass sie beiden Spiele auch fast zeitnah miteinander Release haben, wird sich eh nur unter den Sportfans dann klären können. Eben. Basketballmäßig gab es auch einiges. NBA Jam für die Wii habe ich gespielt. Fortführung des klassischen NBA Jam von der Konsole ist ja einfach nur ein grafisches Update, aber bockt immer noch, vor allem im Multiplayer. Wer es für Billiggeld bekommen kann, gerne, macht durchaus Bock. NBA 2K11, also ist übrigens für PlayStation 3 und Xbox jetzt zuletzt auch nochmal gekommen, also gibt es da genügend Optionen, wie man es machen kann. Es war ja so eigentlich gedacht, dass es mit NBA Elite, glaube ich, soll das jetzt heißen, ne? Das neue, also was die NBA-Serie NBA Live gewesen ist von EA, das haben sie ja in NBA Elite, haben sie umbenannt und NBA Elite ist so schlecht geworden, das wurde gecancelt. Und da sollte NBA Jam eigentlich gebundelt sein und jetzt kommt es separat als eigenes Spiel. Stattdessen NBA 2K11, der Ede ist ja mittlerweile schon weg. Er hat, glaube ich, einen ganz großen Artikel darüber gemacht. Den werde ich einfach mal verlinken, aber dafür haben wir auch Video gemacht, zu wenig Ahnung. Also die 2K-Serie, ich hab das Basketball, die 2K-Serie halt exzessiv gezockt schon seit Jahren. Es ist die beste Basketball-Serie. Da gibt es auch nichts, was irgendwie annähernd rankommt. So wie bei NHL, die EA-Serie viel besser ist als die von Take-Two. Ist da einfach das Basketball-Ding weitaus besser. Also wenn man Basketball steht, gibt es gar keine andere Option. So. Mhm. Auf jeden Fall. Zwei Skateboard-Spiele gleichzeitig rausgekommen. Tony Hawk Shred, vergiss es, musst du das Tony Hawk-Board benutzen. Tony Hawk ist, die Serie ist tot. Ja. So, Tony Hawk 2 ist Töter, ist tot. Auch. Das kannst du komplett vergessen. Auch. Sean White Skateboarding, hab nicht gewusst, dass Sean White skateboardet, aber der hat tatsächlich Goldmedaillen gewonnen bei den X-Games. Sogar teilweise, also der ist auch auf dem Skateboard ganz gut, der berühmte Snowboard-Fahrer. Hat aber nicht viel mit dem klassischen Skateboard-Spiel zu tun, das ist mehr so eine Art Mischung aus, wie hieß es damals noch, The Blob. The Blob, ich wollte gerade sagen, aber weil vom Stil her ist es eigentlich ganz, ganz niedlich, so. Aber so einen ähnlichen Modus gab es ja auch bei Tony Hawk 1 und 2, wo du gegeneinander dann Rampen markieren musstest mit cooleren Tricks. Ja, und, das stimmt. Das ist, ich find's von der Idee her schön, in dieser grauen Welt quasi Farbe reinzubringen, aber spielerisch ist es einfach mit Skate 3, so Skate 3 ist so over the top, dass du... Obwohl mehr von der Steuerung ist es ja so ziemlich noch das alte Tony Hawk, ne? Also weniger Skate 3 mit diesen ganzen Spezialsachen. Ja, es hat sich sehr danach angefühlt, das ist so ein typisches Spiel, wo die dann den Input sehr viel von Sean White geholt haben. Was würdest du denn im Spiel gern machen? Ja, also ich bin ja so ein friedliebender Typ und so Farben, ne? Du weißt ja, ne? Also so ein Stoner-Spiel irgendwie, ne? Dass du dann, okay, dann da sind das graue Establishment und ich muss die Welt einfärben mit meiner Power des Skateboards, damit wir dann frei haben. Echt, darum geht's in dem Spiel? Darum geht's, ja genau. Es ist so Smallville ungefähr, aber nur mit einem Skateboard. Was halt cool wäre, also ich weiß nicht, ob... Oder nee, hieß es Smallville, Pleasantville, Entschuldigung. Was die Leute jetzt... Thrasher, Skate or Destroy oder Skate or Destroy. Bisschen ältere Teil, PlayStation, genau, PlayStation. So in den Style mal wieder zu kommen, also wirklich Skate 3 mit Polizei, mit allem drum und dran, das wäre mal wieder cool. Würde ich mir nur privat wünschen. Ja. So, ja. Ja. Enttäuschendes Download-Sequel Sonic the Hedgehog 4. Viele Leute drauf gefreut. Ey, ich hab's nicht gespielt. Vergiss es, es ist Müll. Echt? Was ist denn daran? Ich dachte, das wäre so ein klassisches altes 2D von links nach rechts. Es ist 2D von links nach rechts gemacht. Was daran nicht stimmt, ist, die Steuerung funktioniert gar nicht. Die ist ultra träge und sensibel. Ja, okay, das ist dann natürlich schon Und vor allem, wenn du dann hinkommst, ein paar Level, mein Bruder hat sich's gekauft, und vor allem Episode 1 für 15 Euro, wo noch nicht, echt? Wo nur 15 Euro, wo nur 4 Level freigeschaltet sind. Also 4 Welten, A, 2 oder 3 normale Level, aber da hast du nur maximal 1,5 Stunden, was du dann spielen kannst mit allem, und die Steuerung ist ja ist so träge und eben wirklich manchmal sehr pingelig, dass du bei Sprungpassagen, die es da gibt, die du da wirklich auch präzise machen musst, die nicht funktioniert. Auf einmal gleitet Sonic da und irgendwas passiert, das ist einfach nur frustrierend. Und wenn sie den Punkt da leider nicht hinbekommen, dann taugt das ganze Spiel leider auch ist nicht. Ist das Kane Lynch der Sonic-Serie? Kommen wir langsam an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, ob Sonic einfach die Zeit, die beste Zeit hinter sich hat? Es ist echt merkwürdig. Irgendwie, weil es funktioniert ja nichts mehr. Die 3D-Jump-Runs sind alle Schrott. Naja, also das Merkwürdige war eben, parallel zu dem Sonic 4 gab es einen Monat später Sonic Colors für die Nintendo Wii. Und das war schon ausnahmsweise mal durchaus ein gutes Spiel. Na, da haben sie diese ganzen Parts von wegen Werwölfen und Hacken oder sowas rausgeschnitten. Ja, es ist wirklich nur das klassische Jump'n'Run, was dort übrig geblieben ist, mit leichten Anleihen von Super Mario mit Power-Up-Items, die da drin sind. Und das funktioniert schon wesentlich besser als das hier. Also obwohl das Prinzip ausgelutscht ist, mit Sonic Colors nochmal ein gutes Spiel bekommen. Sonic 4 war eben komplett nicht das, was man erwartet hat. Es war wirklich eine echt pure Enttäuschung. Ja, dabei dachte jeder, das ist doch wirklich das Allereinfachste. Ja. Also alle 2 Jahre rebooten die Serie und machen ein obskures 3D-Jump'n'Run nach dem anderen. Auf einmal ist Sonic in der Welt mit echten Menschen und hat eine Freundin. Ach Gott, oh. Und hat irgendwie so eine dicke, lilane Katze, die angelt als Freund. Das wurde echt immer bekloppter. Und jeder dachte, ey Leute, ganz im Ernst, setzt euch auf den Arsch, macht doch ein ganz normales 2D-Jump'n'Run, wie damals Sonic rennt von links nach rechts. Wir dachten alle, es kann doch nicht so schwierig sein. Was macht ihr denn? Und jetzt machen sie sowas und das sackt auch. Was das Schlimme ist, dass die jetzt sagen werden, also viele Leute werden sich natürlich auch über Sonic 4 beschweren und sagen, wir haben euch doch genau das gegeben, was ihr haben wollt. Na gut, keine 2D-Sonics mehr. Ne, nachdem die so ein missratenes Beispiel eben gemacht haben, wo es am letzten Element der Steuerung und dem Leveldesign gemeint hat. Sollen schon 4 machen. 3, ja, also 5, genau, 7. Deswegen, also dann würde ich auch sagen, als ich war ja großer Sonic-Fan damals und bin mit dem ja irgendwie auch so durch die 16-Bit-Zeit gerannt. Ja. Aber dann würde ich auch sagen, okay Leute, dann macht den Deckel zu. Und Sonic ist jetzt halt einfach mal gut. Er wird alle 2 Jahre für irgendwelche Compilations und Best-of und Super Mario gegen Sonic. Genau, und so All-Star-Spiele ausgegraben, aber dann lasst doch einfach. Ja, aber dann ansonsten lasst das Ding ruhen und whatever. Lass mir meine Erinnerung. Lass die in Ruhe und macht Shenmue quasi. Hoffentlich. Sollen das, also. Aber ehrlich. Hoffentlich. Vielleicht kommt das ja. Vielleicht kommt, es wurde ja eine Dreamcast Collection angekündigt für Xbox 360. Alter, ich werde das so krass zocken. Also, wenn wir Glück haben, sind das wirklich dann Titel wie Shenmue, die dann nochmal mit drin sind, dass du die dann nochmal spielen kannst. Wenn wir Pech haben, sind es diese ganzen Xbox Live Arcade-Titel, die einfach nochmal auf Disc gepresst sind. Sowas wie Crazy Taxi war Crazy Taxi wird dabei sein. Crazy Taxi war so scheiße, die neue Xbox-Version. Ja, ohne Musik. Ja, ohne Musik. Was soll denn das? Also Crazy Taxi ist die beste Version. Space Shell 5, das wird dabei sein. Auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock dann wieder drauf. Aber ich sag mal, Shenmue, das neue Shenmue, also wirklich ein Nachfolger, kommt 2012 am 27. Ja. März. Es gibt ja Shenmue City, das Online-Game, was jetzt von einem anderen Mobile. Uninteressant, ich will Shenmue 3. Shenmue 3 kommt am. Wenn ich Shenmue 3 noch erlebe, ich glaube, dann werde ich wirklich weinen vor Freude. Ja. Wir brauchen einfach das Video, wenn Shenmue 3 oder falls es dann angekündigt werden soll, wo wir einfach nackt hier durchlaufen und jubeln alle. Nein, wir gehen irgendwo hin und sagen, ich werde vor Freude und Rührung weinen und du sagst, dass wir uns nackt ausziehen sollten und uns dabei filmen und es veröffentlichen im Internet. Ist interessant, wie unterschiedlich wir an sowas rangehen, Gregor. Aber ey, Leute, da draußen, macht euch eure eigenen Gedanken, was das starke Emotion, die Shenmue auslöst. Starke Emotion, bretthart geradezu. Ja, Shenmue ist so toll. Ja. Okay, was haben wir noch auf der Liste? Professor Layton 3 fand ich persönlich super, ist aber nichts Neues. Fandest du pervers? Nee, ich dachte, das klang wie, fand ich pervers, aber du hast gesagt, nein. Fand ich persönlich großartig. Ich habe auch nochmal den TV-Beitrag nochmal dann gemacht für Game One mit. Dasselbe wie immer, Rätsel lösen mit schöner Adventure-Atmosphäre. Das, was man erwartet hat. Cooles Ding. Vanquish, endlich rausgekommen. Hast du nicht gezockt? Ich hätte gedacht, du hättest dich dann richtig dort ergeben, dem Spiel. Ey, würde ich bestimmt auch, aber ich hab's nicht mal zu Hause. Ich leider auch nicht. Also ich hab nur Trant über die Schulter geguckt. Ich fand das auch alles ganz cool, muss ich zugeben. Aber das ist halt das alte Problem. Jeder von uns hat ohnehin noch 20 Spiele. Jeder hat irgendwann muss man mal sagen, man muss mal Prioritäten setzen und da ist Vanquish jetzt nicht ganz oben. Ja. Also bei mir wäre Vanquish schon oben. Wenn mir das einer schicken will, bitte. Ja. So einer der User, der keinen Bock mehr hat. Einfach so, wenn er Vanquish loswerden will. Aber Vanquish, also was ich gesehen habe, eigentlich habe ich nur den Beitrag von Trant gesehen. Mhm. Ich fand es schon geil. Hatte so ein bisschen was so einfach Bayonetta, Ecstasy und Farben. Mit Robotern und Super Mario Sprung, super Passage. Nee, das wird auf jeden Fall. Ja, ich meine, man merkt sehr deutlich den Platinum Games Einfluss. Also ich meine, das Nachfolgespiel zu Bayonetta muss gewiss schräg sein. Ja. Ja. Achso, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, es ist von den gleichen Entwicklern eben. Okay. Obwohl bei Bayonetta war es ja Kamiya und hier war es Shinji Mikami, der ja bei Vanquish hauptsächlich dahinter ist. Ich muss auch sagen, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber dann doch lieber früher einen zweiten Bayonetta-Teil als das nächste Vanquish. Der ist ja jetzt offiziell angekündigt. Mhm. Ne? Bayonetta 2. Ich habe ja kurz gehofft, dass man im zweiten Teil die andere spielt, diese Jean oder wie die heißt, diese andere Hexe. Also dass du Bayonetta selber spielst im zweiten Teil? Naja, davon gehe ich mal aus. Ja, vielleicht war es Rescue Bayonetta oder so. Wir sprechen schon mal wieder. Okay, Vanquish war das. Ja, Vanquish, ich habe es kurz angespielt. Mir war es zu Beginn ein bisschen zu hektisch, muss ich sagen, weil das ist diese typische Explosion, die dann wieder auf dich zukommt mit Elementen, Gegnern, Schüssen, alles, was dran ist. Aber ich glaube, wer sich darauf einlässt, der Tenor, den ich bisher von all meinen Bekannten gehört habe, die es gespielt haben, geil, probier es unbedingt aus. Werde ich bestimmt auf jeden Fall. Vielleicht hört das ja jemand von Sega und schickt es mir auch. Medal of Honor hatte... Von Sega? Echt? Ja. Krass. Zwei Versionen. Das neue Medal of Honor hatte ein bisschen Kontroverse im Vorherein, von wegen dem Setting, dass es im Afghanistan-Krieg dann spielt, einen quasi aktuell noch laufenden Konflikt. Ja, im Endeffekt, wo das Spiel ist ein 5 Stunden Singleplayer-Kampagne netter Call of Duty-Klon gewesen. Nee, also es war noch nicht mal richtig nett. Es war, also wie gesagt, ich bin Shooter seit 45.000 Jahren und es ist okay. So, und der Multiplayer-Modus war scheiße. Also es war richtig schlecht. Es hat, ich meine, wenn ich ein Battlefield habe im Multiplayer-Modus, brauche ich das Call of Duty auf keinen Fall. Mhm. Und das Problem ist, es wollte irgendwo sein zwischen einem Call of Duty, Medal of Honor meine ich, es wollte irgendwo sein zwischen einem Call of Duty und einem Battlefield. Mhm. Und diesen Spagat hat es einfach gar nicht geschafft. Ich war extrem gelangweilt nach irgendwie 2 Stunden Multiplayer. Und Singleplayer hat mich auch extrem gelangweilt nach zwei Stunden. Muss man nicht haben. Also ich glaube, für einen 10er, 15 Euro ist es ganz okay. Das kostet es, glaube ich, mittlerweile dann auch. Ja, wahrscheinlich. Noch. Also es ist ganz okay für 10, 15 Euro, wenn man die Zeit überbrücken will zu einem neuen coolen Ego-Shooter, irgendwie zu dem Vietnam jetzt oder zu einem neuen Call of Duty, dann ist es okay, sonst kann man es auch ruhig liegen lassen. Also mit dem Reboot der Serie haben sie sich da echt keinen Gefallen getan, irgendwie. Mhm. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch, aber im Kern stimmt es schon. Also ich habe es jetzt vor 2 Wochen am Wochenende mal durchgespielt, weil ich mir es einfach mal angucken wollte. Und zum Multiplayer-Modus kann ich fast gar nichts sagen, denn ich habe es schon gesagt, ich bin nicht so der ganz große Multiplayer-Spieler, habe nur so 1-2 Runden gemacht, wurde da natürlich krass gepawnt und hatte dann keinen Bock mehr. Klar. Deswegen habe ich mich wie immer mehr auf die Kampagne konzentriert. Und also wirklich, die ist nichts Besonderes, die ist auch nicht so mitreißend, wie sie immer tut und gern wäre. Aber fairerweise, gerade so im letzten Drittel, da kommen noch so 2-3 Szenen, die sind wirklich ziemlich cool. Also gerade das Ende, das hat mir auch ganz gut gefallen von der Inszenierung her. Die kriegen irgendwie einen schönen Bogen. Das ist halt nur deswegen wieder ganz nett, im besten Falle nett, weil die halt natürlich auch extrem bei den großen Vorbildern klauen. Also es ist sehr, sehr inspiriert von. Ja, natürlich. Und gerade das Ende, das funktioniert halt auch nur deswegen gut, weil sie es so machen, wie halt Call of Duty seine Enden auch macht. Da wird es halt nochmal episch und vielleicht stirbt einer und aus Ego-Sicht und in Zeitlupe und Fanfare und so. Also es hat zwei, drei nette Szenen, die man sich aber auch bei YouTube angucken könnte. Ja, aber also ich meine nur, wenn man aber prinzipiell auf Ego-Shooter steht und gerade auf diese Realismus spielt alles jetzt Ego-Shooter wie Call of Duty, kann man zumindest Medal of Honor mal eine Chance geben. Man darf jetzt halt nicht erwarten, dass es einen so wegkickt wie Black Ops, aber also im Vorfeld zu sagen irgendwie, nee, es ist nicht so gut und deswegen ist es automatisch totaler Scheiß, den ich überhaupt nicht spielen muss, was glaube ich, habe ich so das Gefühl, auch viele denken. Es gibt ja schnell die Extreme einfach, wo man dann rein verfrachten kann. Genau, also man darf halt, man kann ja auch mal ein Spiel spielen, was halt nur ganz nett ist und das ist für mich... So wie bei Mafia 2. So wie ich gesagt habe, es ist nett. Aber es ist kein Spiel, für das ich 60 Euro hinlege. Nee, absolut nicht. Deswegen, also 60 Euro würde ich dafür nicht, auch nicht zahlen, aber wenn man es vielleicht zu Hause liegen hat und sich damit noch nicht beschäftigt hat und diese Art von Spiel mag, sollte man ihm aber zumindest eine Chance geben, weil also ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, dass ich es durchgespielt habe. Das dauert ja wirklich auch nur so 5-6 Stunden und dann ist es ja auch durch. Nett unterhaltener Sonntagnachmittag. Aber auf jeden Fall enttäuschend. Also dafür, dass das was ganz Krasses werden sollte, ist und dafür, dass sie, was sie auch versprochen haben. Einfach. Und das, was sie, also es war einfach viel schlechter als erhofft. Das war das Problem. Also es war, ich habe nach den Teilen zuvor habe ich eh nicht so viel erwartet eigentlich von einem neuen Medal of Honor, aber es war einfach viel, viel schlechter als erhofft. So, ich hatte halt die Hoffnung, dass da viel, viel mehr passiert und viel, viel mehr eigene Ideen vor allem kommen, an denen sich dann Call of Duty messen muss, und das ist halt leider gar nicht passiert. Das war sehr schade. Ja, das zu Medal of Honor. Fallout New Vegas haben wir ja schon besprochen. Castlevania haben wir auch schon ein bisschen eigentlich drüber geredet. God of War Klon. Ich will mir da noch das letzte Urteil dann erlauben, wenn ich es ein bisschen mehr gespielt habe, weil ich glaube, das hat noch Entfaltungspotenzial. Ich habe jetzt 3 Stunden ungefähr gespielt, die ersten paar Welten ausprobiert. Und da gibt es auch sehr, also Leute, die dann auch sehr positiv davon sprechen, weil es einfach dann auch viel so Anlaufzeit braucht. Was natürlich bei einem modernen Spiel eher, die hat es eigentlich nicht wirklich. Na, wenn du sagst, ach, das Spiel wird nach 3 Stunden gut, oder bei Final Fantasy 13 nach 30, whatever. Na, aber auch selbst, normalerweise muss mich ein Spiel von Anfang an gut unterhalten und ich würde dem gerne trotzdem noch so Benefit of the Doubt, lass mal gucken, vielleicht wird es gut, vielleicht wird es nicht gut. Ich muss das auch nochmal spielen. Ja, grafisch ist auf jeden Fall ein Brett. Das ist, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Auch Synchro Patrick Stewart, Robert Carlyle und so weiter, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut inszeniert. Gute Synchro hat übrigens auch Spider-Man, nur kurz. Aber zu Castlevania, also viele meiner Freunde fanden es auch extrem gut, aber was du jetzt sagst, gerade dieses Genre sollte von Beginn an fesseln, was wir halt bei Call of Duty so ein Unfug, bei God of War 3 war es ja so, dass die ersten 30 Minuten einfach so episch, ja, so unfassbar gut waren, dass es halt komisch ist, wenn ein Spiel halt nicht so beginnt. Ja, es ist diese klassische Actionfilmstruktur, wo du sagst, du beginnst mit einem Knall, ne? Und dann, damit du die Leute erstmal abholst und sagst, oh, was ist denn jetzt da? Ne? Und dann kannst du dich vielleicht ein bisschen das Tempo rausnehmen und gucken, wie du dann Story und so weiter entwickelst. Das macht God of War par excellence. Genau, da gibt's immer einen Knall am Anfang. Was für diese Art von Spielen ja auch absolut sinnvoll ist. Ja, absolut. Bei so Spielen wie, weiß nicht, da haben wir schon wieder Silent Hill 2, das beginnt halt irgendwie, da passiert da eigentlich erstmal nichts. Man läuft halt irgendwie ewig lang durch die... Genau, oder Heavy Rain, die nehmen sich halt sehr viel Zeit dafür, aber da ist es auch okay, weil solche Spiele auch extrem... Genau, es sind keine Action-Spiele. Genau, es sind keine Action-Spiele und die leben halt auch extrem von Spannung, Atmosphäre und von deiner eigenen Erwartung, die du in diesem Prolog aufbaust. Aber so ein Spiel wie Castlevania, was eigentlich so ein flotter, schneller Action-Schnetzler werden sollte, wenn das dann halt irgendwie erstmal wie so eine Krücke losgeht, ja, da muss man sich irgendwie als Entwickler auch nicht wundern, wenn die Hälfte der Leute dann nach ein, zwei Stunden keinen Bock mehr haben, wenn es danach erst cool wird. Also genau, eigentlich soll es von Anfang an cool sein. Das kannst du dem heutigen Platz einfach nicht mehr erlauben. Ja. Mal sehen, wie das dann wird. Ein anderes Spiel, was doch sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, was ich auch nicht so auf dem Radar hatte, von dem ich auch, aber auch ganz positiv überrascht war, Enslaved. Ey, das war geil. Total scheiße, das war super. Ne, wo ich nicht gedacht hätte, weil Quantum, nee, wie ist denn nochmal, die Entwickler Theory... Ninja Theory ja, ist es, glaube ich. Die hatten mit Heavenly Sword ein nettes Actionspiel gemacht, Anfang der PS3-Zeit. Enslaved ist ein richtig, richtig gutes Third-Person-Actionspiel mit sehr, sehr guten Voice-Acting, nette Geschichte, nette Charaktere. Mit großartigen Dialogen. Ja. Mhm. Auch, also das ganze Acting, das hat der, ich vergesse seinen Namen. Andy Serkis, genau. Hat ja auch hat gesprochen. Er hat Regie geführt über die ganzen Dialoge, er hat gesprochen, den Monkey, den Hauptdarsteller, und natürlich die ganzen Gesichtsanimationen, Motion Captured, was ihr gehabt habt. Also es ist schon par excellence, die Motion Capturing-Sachen. Also was gerade diese Dialoge angeht und auch die Spannung zwischen den beiden Charakteren, also zwischen Monkey und, ich vergesse ihren Namen auch. Und nicht Jade. Nee, nicht Jade. Faith. Nee, auch nicht Faith. Monkey und der hübschen Freundin von egal, Monkey und Tuss. Ja. So. Monkey und der Dame. ist wirklich richtig gut. Also man hört denen total gerne zu. Mhm. Ich hätte das vielleicht sogar gerne als eine Art Film mit langen Zwischensequenzen. Als einfach nur die Zwischensequenzen. und dann so, was dazwischen passierte, diese ganzen Sprungpassagen und sowas, das fand ich manchmal ein bisschen nervig und hakelig ab und zu. Aber ich habe es halt weitergespielt, weil mich eben die Story und vor allem auch die Charaktere sehr interessiert haben. Das fand ich gut auf jeden Fall. Ja, absolut. Und Enslaved ist eins der ganz wenigen Spiele, wo dieses, ich sag mal, aufgezwungene Koop-Feature, wo du quasi das ganze Spiel über auf jemanden aufpassen musst. Sobald sie stirbt, stirbst auch du, also dein Hauptcharakter, Monkey. Und das ist im Prinzip... Wenn ich sowas höre, läuft es mir kalt in den Rücken. Natürlich, da denkst du gleich, oh, Ashley, Resident Evil. Genau, wir denken sofort an Ashley, wir denken an, weiß nicht, tausend andere, ihr wisst doch alle, so Escort-Mission, pass auf jemanden auf. Die Geißel des Gaming. Oh, das ist wirklich das Allerschlimmste. Es war schon immer scheiße, es hat noch nie Bock gemacht und kaum jemand kriegt es wirklich hin. Und Enslaved hat es sogar sehr gut hinbekommen. Mhm. Also gelegentlich gibt es halt so diese Teampassagen, da muss man irgendwie seine Freunde da zu sich herbeirufen im richtigen Moment, dass sie nicht vom Feuer erwischt wird. Und irgendwo rüber werfen mal, dann zieht es einen hoch und also Geschichten, das erwartet man. Aber es kommt nie zu dem Punkt, dass man irgendwie genervt davon ist oder dass sie sich so blöd verhält, dass du deswegen Leben verlierst, weil sie zu doof ist, irgendwie mal einen Pfeil auszuweichen oder sowas. Ja, man sieht, jeder, der so eine Escort-Mission macht, geht eben von dem Hintergedanken aus, ich mache hier jetzt keine beschissene Passage ins Spiel, sondern die soll gut funktionieren. Wenn jemand das aber dann so gut trifft, wie die Enslaved-Leute, dann sieht man auch, was der Hintergedanke hinter so einem Escort-Zeug ist. Und da funktioniert das dann auf einmal wieder. Da machst du dich nämlich wirklich, machst du dir Gedanken um diese andere Figur. Und was Chris auch gerade gesagt hat, in den Zwischensequenzen, die bändeln dann so ein bisschen miteinander an, aber das ist immer wirklich sehr subtil, was Videospiele ganz selten hinkriegen. Also normalerweise, du weißt nach 3 Sekunden, guck mal hier, das ist die geile Tussi. Hallo, darf ich dich kennenlernen? Nein, darfst du nicht. Ja, ach, genau, komm schon. Und dann 10 Minuten und jetzt lege ich dich flach. Oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch. Und am Ende wird sie entführt und muss sie retten und es zerreißt ihr das Herz. Und bei Enslaved ist es wirklich immer so ganz subtil. Die gucken sich mal kurz in die Augen oder gucken sich einen Moment zu lange an, als man sich angucken würde, aber es wird nie plump. Es wird nie gesagt, guck mal hier, zwischen denen läuft was. Also man muss viel genau auf Mimik achten und wie die miteinander umgehen. Also ich kann echt vielleicht noch sagen, Enslaved, auch so ein typischer, ist gar nicht böse gemeint, aber so ein typischer Budget-Titel, wenn ihr den auch mal für einen schmalen Euro irgendwo liegen seht, unbedingt mitnehmen, wirklich. Ja, das ist auch, echt und auch eine kleine Perle in diesem Jahr. Genau, bei Vollpreis hätte ich mich auch nicht geärgert, wenn ich den gekauft hätte. Nee. Das ist ein echt schönes Spiel und sollte auch, wer es verpasst hat, soll es auf jeden Fall. Ist ein bisschen so wie Limbo. Man bereut es nicht wirklich, aber ein bisschen weniger wäre ja, schöner in dem Fall. Einfach. Ja, ich würde nicht schade sagen, wenn ich weniger Geld dafür bezahlt hätte. Ja, natürlich nicht. Ja. Star Wars Force Unleashed 2 hattest du ja schon ein bisschen drüber geredet, Chris. Du hast ja auch den Test gemacht. Viele waren enttäuscht wegen der Länge des Spiels hauptsächlich. 4-5 Stunden maximal, plus wenig Abwechslung in den Leveln. Aber ja, also es ist der erste Teil fand ich ganz cool. Der zweite Teil hat Detailverbesserungen. Lebt natürlich, wie ich es auch im Test gesagt hatte, es ist ein okayes bis gutes Spiel mit dickem Star Wars Bonus einfach. Also und ich meine, die Länge eines Spiels sagt jetzt nichts über seine Qualität aus, finde ich. Da geht es einfach darum, okay, ich kann auch, wenn ich würde lieber 10 Sekunden mit Letizia Casta irgendwie kuscheln als 20 Minuten mit Roseanne, weißt? Und so ist es auch bei einem Videospiel, wenn ich hängt davon ab, wie kalt es draußen ist. Ja, wahrscheinlich. Und so ist es auch bei einem Videospiel. Also ich habe lieber 20 Minuten extrem viel Spaß, als irgendwie 3 Stunden so, wo es gut ist. Weißt? Und es ist halt kurz, es ist ein okayes bis gutes Spiel und wer es auf Star Wars steht, sollte auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte ich mir aber, wenn ich wirklich 70 Euro dafür ausgegeben hätte, da hätte es mir ein bisschen leid getan. Ja, für 70 Euro auf jeden Fall. Also muss 70 ich auch Euro sagen. Ist ein bisschen viel, aber wenn du es irgendwie für 15 bis 25 Euro siehst und dann zockst du es an einem Tag durch, kannst es danach deinem Kumpel verkaufen für 20 wieder. Ah, sehr gut. Und dann ist es gut. So. Ich hab Force Unleashed letztes Wochenende angefangen, weil ich es auch liegen hatte und ich dachte, ach ja, so ein flottes Actionspiel kannst du mal reinmachen. Und ich muss auch sagen, also es sieht ganz gut aus und mit den Kräften da so rumzuhantieren und die Leute in Abgründe zu werfen und in den Ventilator und später kannst du dann ein Lichtschwert werfen und so. Ja, ich bin kein Star Wars Fan, deswegen verbessere mich nicht erst, wie es heißt, interessiert mich nicht. Aber das Spiel an sich ist halt wirklich auch langweilig, das muss man auch mal sagen. Also man rennt wirklich quasi vom Level-Startpunkt so bis zum Ende und man weiß jedes Mal, wenn man eine größere Plattform passiert, gibt es eine kleine Cutscene, dann docken halt die nächsten 500 Sturmtruppen an. Wenn du die alle weiter weggeputzt hast, dann geht's halt weiter zum Endfight. Aber ich muss sagen, ich hab ja bislang nur 2 Endbosse gesehen, die fand ich beide zum Kotzen. Wer hat denn die Endboss-Fights-Design in Force Unleashed 2? Vor allem, scheiße. Force Unleashed 2, das ist das Geile an Force Unleashed 2. Es hat bei Endboss-Fights immer drei Stufen. Immer 3 Stufen bei Kämpfen. Jedes ja, hört Mal. Doch bitte auf damit. Wirklich. Was man erwähnt haben sollte, tut mir leid, dass ich dich jetzt so abrupt. Nee, mehr wollte ich gar nicht sagen, so ist ganz nett, aber. Es ist auch typisches Videospiel-Ding einfach. Das Spiel, du müsstest es quasi ich habe es viermal durchgespielt, weil ich es ja getestet habe, wirklich. Du müsstest es quasi mehrmals spielen, damit du die ganzen Fertigkeiten und Fähigkeiten hast, so dass es dann wieder cool wird. Ja? Wenn du die Fertigkeiten von Beginn an hättest, würde es viel, viel mehr Spaß machen, gleich zu Beginn. Weil am Anfang bist du so, okay, was ich machen kann, ist ein Griff. Und der sieht immer gleich aus. So, 20 Mal mache ich den Griff und bei den Truppen sieht er immer gleich aus. Mhm. Und wenn du aber von Beginn an halt die fetten Elektroblitze hättest, die fetten Kugeln, irgendwie Schwert werfen kannst, du weißt, wenn du halt einfach abgehen könntest, dann würde es mehr Spaß machen. So. Und das ist so ein Problem, gerade weil es eben 3 Stunden oder 4 Stunden dauert. Du musst es dann wieder zocken von Anfang an. Es entwickelt sich nicht wirklich das, wo du sagen würdest, jetzt könnte nochmal weitergehen, muss wieder das Erlebnis von vorne anfangen. Genau. Oder halt einfach mal eine Truppe, so 200 Sturmtruppen kommen auf dich zu. Ja. Was ich noch reinschmeißen würde, das habe ich mir gestern angeguckt, ein bisschen geschmunzelt, es gibt ja jetzt den Downloadable Content, ich glaube, kam vom Endor. Das hab ich auch gesehen. Ja, wo du mit deinem Spielecharakter dann einfach mal ein bisschen Geschichtskorrektur betreiben kannst und einfach mal Han Solo, Chewbacca und Prinzessin Leia umbringen kannst. Okay. Werde ich hier nochmal verlinken, die Todesszene von Han Solo war sehr lustig, wo einfach ein dickes Lichtschwert durch den Bauch bekommt und das war's. Es hat was. Okay, was kostet das, weißt du? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal wahrscheinlich 800 schätze ich mal wahrscheinlich. Ja, also für, ich hoffe, wenn es ein, zwei Stunden Gameplay bringt und du solche lustigen Sachen hast, dann ey. Ja. Also auf jeden Fall unter dem Strich, ich glaube, war schon ganz cool und hat Chris ja auch schon gesagt, so, wer Star Wars Fan ist, der sieht es natürlich auch nochmal so ein bisschen gnädiger, aber für Nicht-Star Wars Fans ist es nur eigentlich ein ziemlich ödes Actionspiel, was überhaupt nichts Neues bringt. Und was man noch ganz, es tut mir leid, dass ich da jetzt noch. Oh Gott, Star Wars! Ich bin halt großer Star Wars Fan. Ja. Und was man sagen muss, ich möchte einen Film in der Qualität der Zwischensequenzen haben. Oh. Unbedingt. Also ich möchte überhaupt kein Star Wars mehr haben. Ist das nicht schon Clone Wars, die TV-Serie, oder ist sie nicht so gut? Nee, also die Zwischensequenzen in dem Spiel sind so fantastisch. Sie sehen einfach so geil aus. Und der Regen, wenn er auf Glas trifft im Spiel, ist auch fantastisch. Also ich habe selten schöneren Regen gesehen. Das sieht echt gut aus. So, jetzt reizt aber wirklich mit Star Wars. Das war's. Sehr große Sequelitis im Oktober. Also viel Fortsetzung, nachdem man gefragt hat oder nicht gefragt hat. DJ Hero 2, Rock Band 3, Scribblenauer 2. Saw 2 hast du durchgespielt? Nee, noch nicht. Ich habe Saw 1 durchgespielt. Hast du Saw 2? Kann ich dir geben. Saw 2 ist wie der Jigsaw-Killer. Ich hätte wirklich nicht erwähnen sollen. Ich habe das nur einmal in einer langweiligen Nacht reingemacht und habe es dann irgendwie auch durchgespielt, weil die Atmosphäre auch. Und jetzt kriegst du es von Ede vorgehalten. Ja, das ist immer so das Beispiel, wenn ich sage, ich habe irgendwie Mass Effect noch nicht gespielt, aber Saw, so als könntest du so ein 50-Stunden-Rollenspiel mit. Du darfst auch so mit Ede nicht drüber reden. Ne? Ey, wirklich. Ja. Deswegen, Gott sei Dank ist er weg. Nee, Saw 2 habe ich noch nicht gespielt. Nee. Das Interessanteste von den ganzen Sequels, aber natürlich, klar, Fable 3 im Oktober. Totaler Schrott. Totaler Schrott. Oh, was? Nee, totaler Schrott. Also du hast die ja alle gespielt, speziell auch Fable 2 auch relativ. Nee, Fable 1 habe ich nicht gespielt. Ich bin erst mit Fable 2 eingestiegen. Ja. Genau. Und den habe ich wirklich sehr exzessiv gezockt. Den fand ich auch wirklich cool. Trotz aller Sachen, die damals schon ein bisschen komisch waren bei Fable, hat mich aber nicht so wahnsinnig gestört. Und jetzt der dritte Teil, ich muss sagen, der hat fast überhaupt nichts mehr, was irgendwie auch nur annähernd faszinierend wäre. Die Bedienung, allein das Kartenmenü, wie man die Quests auswählt, das ist wirklich so dermaßen unter aller Sau. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie ein Typ wie Peter Molyneux, man kann von ihm halten, was er will, aber ich meine, der macht sich ja wirklich Gedanken. Der greift halt immer nur zu sehr nach den Sternen und greift öfter mal daneben und alle sind enttäuscht, weil er hat leider keinen guten Filter, er schmeißt viele Ideen hin und der Rest der Truppe guckt, wie kann man es umsetzen und mal funktioniert das, mal nicht, aber du hast so ein sehr, sehr merkwürdiges Mischmasch daneben bei den Sachen. Genau, und bei Fable 3, was ich bei Fable 2 jetzt in diesem Ausmaße nicht hatte, hatte ich das Gefühl, dass da keiner mal so wirklich am Ende nochmal drüber geguckt hat und sich gefragt hat, ob das wirklich alles so Sinn macht, ob sie echt verbessert oder nur verändert haben. Und sie haben einiges verändert, aber fast nichts verbessert. Also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, man kann sich bei uns im Blog ja auch noch die zweimal... Nee, habe ich eigentlich eine Stunde mit damit? Nee, nur 30 Minuten mit. Zweimal 30 Minuten. Du kannst mich. Damit quasi eine Stunde mit Fable 3 angucken, wer ein bisschen mal reingucken möchte und einen Geschmack dafür kriegen möchte. Aber ich muss wirklich sagen, Fable 3, ich habe die Special Edition bestellt und habe sie dann wieder abbestellt. Nachdem wir eine Version bekommen haben und ich die ersten paar Stunden damit verbracht habe, habe ich sie wieder abbestellt, weil ich da schon abgesehen habe, dass mir das nicht gefallen wird. Und für mich eine der großen Enttäuschungen in diesem Jahr Fable 3. Und ich wage zu behaupten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Fable 4 geben wird, nach dem Ding. Ja, es hängt alles von den Verkäufen wahrscheinlich ab. Ja, natürlich. Also aber ich glaube, die haben nicht mehr so viel Fanbonus, auf dem sie sich ausruhen können. Mhm. Ich sehe das fast ähnlich. Also es ist nicht so gut, wie erhofft. Ja, so, weil die Hoffnung war halt einfach da, dass es... Ja klar, ich hatte hohe Erwartungen. Ich hab Fable 1 gespielt, Fable 2, Fable 3 und... bei Fable 1 war es einfach so, wenn du Rüstung gefunden hast, dann hat es irgendwie einen Wert. Mhm. So, die hatten irgendwelche Werte. Und bei Fable 3 ist es scheißegal, ob du nackt rumläufst, ob du rumläufst wie ein Hühnchen oder wie eine Prinzessin. Ist vollkommen irrelevant. Du findest ja noch nicht mal Rüstung. Du buddelst die ganze Zeit und findest irgendwie Holzschwerter. Oder ein Holzschwert, dass du dann weil du eine homosexuelle Ehe eingegangen bist, deinem Adoptivsohn schenken kannst. Ja, oder du könntest ja mal einen Sohn bekommen und deswegen sammle ich schon jetzt 800 Holzschwerter. Also es hat, wie du es auch gesagt hast, Gregor, es hat 10.000 Ideen und keine davon ist wirklich gut durchdacht. Ja. Und das ist das Problem bei Fable, dass sie sich nicht fokussiert haben auf 10 coole Ideen, die richtig, richtig geil gemacht haben. Es ist halt einfach, wie Trant es im Beitrag gesagt hat, du findest Zeug, ja, kannst damit nichts anfangen oder kriegst dafür Gold. Für das Gold kaufst du dir Häuser. Durch die Häuser verdienst du Gold, mit dem du wieder nichts anfangen kannst, um nur noch mehr Häuser zu kaufen. Ja, du bist scheißreich und hast nichts dafür. Ja, und am Ende nehmen sie dir wieder alles Gold weg. Ich war gut unterhalten, weil ich den Humor vor allem mochte, den Fable hatte, mit den Geistern, mit all dem ganzen Zeug und auch die Trolle und Zwerge und all das. Der Humor gefällt mir. Ich habe auch das zweite Mal angefangen, habe es aber dann auch nicht mehr weitergespielt. Also es ist ein Spiel, für das man 25€... Wir rechnen heute viel in Euro aus, oder? Ja, so. Ja, aber es wird ja ganz praktisch sein, weil der Cast kommt dann, nachdem die ganzen Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsgelder oder sowas dann geflossen sind. Ah, okay. Da kann man dann, glaube ich, schon mal abziehen. Okay, kriegt 10€ der eine oder andere von euch ein Talerchen von der Oma? Ja. Auch wenn das Spiel kommt, was man dann auf dem freien Markt dafür bekommen könnte. Ja, genau. Also 20, 25€ kann man dafür ausgeben, denke ich. Ja. Wenn man auf Action-Rollenspiele ein bisschen steht, die sehr, sehr stumpf sind einfach. Also es ist stumpf Unterhaltung, die aber ja, Spaß... Als Sammler ist das für mich so ein Ding, ich glaube, ich werde es nie wirklich richtig spielen. Nee, also ich Sammler haben nur davon rein. Überhaupt nichts, weil, wie gesagt, es gibt eine Milliarde Gegenstände, aber die sind alle uninteressant und du hast davon auch nichts. Du meinst Spielesammler, glaube ich. Das auch. Ach so, ich dachte, ja. Du meinst Sammler so in Rollenspielen, ja, kann man auch beides, glaube ich, ummünzen. Also ich, ja. für mich, ich werde es nicht zum Spielen kaufen, sondern ja. Nur, um es ins Regal zu packen, irgendwann günstig. Schade, Peter. Wir hatten schon drüber geredet bei Red Dead Redemption über Undead Nightmare, der ja, downloadable geil. Content, auch als Disc rausgekommen, was mich gewundert hat, weil der ist ja schon relativ umfangreich, ja, soll ja 7-8 Stunden sein. Auf der Disc sind sogar alle bislang erhältlichen Download-Contents, auch, wie heißt es, Schurken und Betrüger? Aber es war mehr Multiplayer, alle anderen, oder? Ja, die anderen waren mehr so Multiplayer. Weil Multiplayer habe ich, oder spiele ich gar nicht, oder sowieso bei Red Dead Redemption auch nicht. Aber obwohl der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption ziemlich geil ist, ohne ja, Scheiß. Man muss sich eigentlich damit mal beschäftigen, aber wenn du am Anfang auf so einem klapprigen Gaul, weil du nichts Besseres hast, auf die Map reitest, was dir sofort unterm Arsch weggeschossen wird. Das ist ein Esel. Genau, das ist so ein alter, halbtoter Esel, der klappert dann so drüber, weißt du. Und du hast der halt ist dafür da, dass er erschossen wird wahrscheinlich. So ungefähr, aber später, ja. Weißt du, du bist halt immer stärker, mächtiger, kriegst mehr Kohle und dann kommst du mit deinem dicken Gauler angeritten und gehst so ins Dead-Eye und Zeitlupe. Das macht schon Spaß, das ist schon gut. Geil sind halt die Typen so, du kommst mit deinem Esel an und sie reiten einfach so in 18-facher Geschwindigkeit mit ihrem Porno-Pferd dir vorbei und denkst so... Und deine Gang muss wie immer auf sich warten. Geben, ey, aber Eddie ist wieder da. Ich dachte, du wolltest zum Friseur. Ja, echt? Sieht man aber nicht. Wo haben sie denn geschnitten? Ist nicht dran gekommen, hast du die Hose wieder drauf gemacht? Ja, beim Hundefriseur keinen Termin bekommen. Ja. Sehr gut. Ja. Wir sind jetzt gerade. Ich würde sagen, wir sind dann auch durch. Ja, war ein cooler Podcast. Ja, Dezember. Sehr schön. Nein, wir sind im Mai. Und wir haben uns zurückentwickelt von der Zeit her. Ja. Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Wir sind im Oktober fast durch. Ja. Undead Nightmare, aber ja, wie Rockstar eben Expansions macht und einfach eine geile Idee, finde ich, ne? Eine geile Idee und vor allem auch gut umgesetzt. Das hätte ja auch sehr schnell total peinlich werden können und diesen mystischen Glanz von Red Dead Redemption zerstören können, aber die haben sich echt entschieden, da Zombies reinzubringen und es ist unfassbar geil geworden. Cool. Es hat aber immer noch denselben Ton, es ist immer noch Red Dead Redemption, es ist kein anderes Spiel, nur eben jetzt halt mit Zombies, aber John Marston ist halt immer noch derselbe, das wirkt alles sehr organisch, wie es. Also man hat nie das Gefühl, dass es jetzt so ein schlechter Witz gewesen ist, den sie mal eben rausgebracht haben. Aber auch eine geile Idee für einen Film eigentlich. Cowboys und Zombies gab es noch nicht, oder? Nee. Es gibt ja bald Cowboys versus Aliens, oder? Ja. Ja. Da fand ich den Trailer auch nicht schlecht, muss ich sagen. Cowboys und Zombies? Cowboys in der Form noch nicht so richtig. Mhm. Nee. Aber es gab ja, ich meine, es ist fucking Rockstar, so. Die wissen, was sie machen. Und so, das muss man einfach sagen, wenn sie ein Tischtennisspiel machen, ist es das beste Tischtennisspiel, das es seit 4 Jahren gibt. So. Und deswegen, wenn sie da Untote reinbringen wollen, dann machen sie das. Und wenn sie irgendwie alte Nazi-Nutten reinbringen wollen, dann machen sie das. Lesbische alte Nazi-Nutten. Lesbische Nazi-Nutten. Von Aliens entführt und zu einer Hungerkur gezwungen. Sechs Möbelstücken, was halten Sie davon? Was halten Sie davon? Ich muss auch sagen, ich John Marston ist mein Lieblingscharakter des ganzen Jahres. Ist auch ich glaube auch in mehreren Jahren. Der ist einfach super. Und ich möchte einfach mehr mit dem erleben können. Ne? Und da spielerisch. Brokeback Mountain. Ja. Mein Bild war gerade, in meinem Kopf war gerade so ein Bild wie Gregor mit John Marston Hand in Hand auf so einen Regenbogen zu. Ja. So wie bei hier Zauberer von Oz. Übrigens, schickt mir das mal ein als gezeichnetes Bild. Ich werde das dann nachher beim nächsten Podcast einfach mitposten. Eure Ideen, wie ich mit John Marston in der Hand auch zum Regenbogen hinjumpe. Siehst du, von mir war es nur ein Scherz. Du musst es gleich in die Realität umsetzen. Sieht auch ein bisschen so wie bei Fable. Vergesst es einfach und erspart uns allen eine Menge Leid und mal nicht so ein Bild. Ich werde bestimmt mindestens eines bekommen. Von mir? Ja, das sowieso. Ja, meinem Hintern gemalt. Red Dead Redemption Undead Nightmare, wie viel kostet das als Downloadable? 1200? Ich weiß schon gar nicht mehr. Weißt du 1200, glaube ich? 1200 oder? Wahrscheinlich, oder? Ihr guckt mich so an, als ob ich das wüsste. Also ich glaube, wir nehmen auch unser Geld hätte. Ja, eben. Also ja, wir sind gerade sehr in die Geldsparte da verfallen, dass wir jedes Spiel mit einem Geldpreis dann nochmal belegen, ob es sich lohnt oder nicht. Wichtig ist doch nur, ob es Spaß macht. Ja aber oder für ob man wie viel die Geld umsonst bekommt. Das ist das Ding. Eben. Ja, aber das ist ja auch die Frage, weil man weiß ja nicht, wie reich die Leute sind, deshalb ist es ja eh egal. Ja. Genau, deswegen weisen wir immer gerne darauf hin, wenn Spieler jetzt billiger sind, aber auch wenn die vielleicht nicht so teuer sind. Im üblichen Kontext, was Downloadable Games kosten, ich glaube, Red Dead Redemption Undead Nightmare ist es wert. Es ist, ob es jetzt 800 oder 1200 kostet, es ist es absolut wert, bis auf den allerletzten Cent. Ein kleiner Punkt. Geheimtipp im Oktober, den ich mir extra dann aus England importiert habe, Deadly Premonition. Ist es dieses komische Twin Peaks Spiel? Ja. Das soll doch total scheiße sein. Es ist total schräg und total dämlich und es spielt sich sehr komisch, aber dadurch, dass es so extrem schräg ist, musst du dir vorstellen, irgendwie Twin Peaks gemischt mit Dämonen oder sowas und einem komischen Resident Evil mäßigen Kampfmodus. Du musst es dir angeguckt haben, man kann es nicht vernünftig beschreiben. Ich habe das Video-Review gesehen, ja. Auf einer anderen großen deutschen Spieleseite. Mhm. Und Giga.de? Ich bin groß. Eine richtige große, ja. Spieleseite. Spiel. Und ich bin auch nicht ganz sicher, was ich. Also wenn du es durch hast, Gregor, dann kannst du mir mal ausleihen. Ich gebe es dir mal, ich rüber. Ich würde da gerne mal reingucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon gespielt halten soll. Und ja, ich weiß auch noch nicht direkt. Ich müsste gerne weiterleben, was dort ist. Es das ist schon seltsam alles. Es ist sehr seltsam. Also wenn dann Gegner dir ihre Arme in den Rachen stecken und die irgendwie rauswachsen, ist sehr, sehr stranges und komisches Zeug. Aber auch irgendwie sexy. Was habt ihr eigentlich zu FIFA 11 gesagt? Ich habe gesagt... Oh nein, den Punkt haben wir hinter uns. Bitte nicht. Bitte ja. nicht. Ich habe quasi für dich und für Nils und für mich gesprochen. Das ist schön. Dass wir lange Zeit PES-Fans waren. Und FIFA allerdings jetzt mittlerweile aufgeholt hat. Ja, ist doch schön. Ich wollte nur sicher gehen, dass... Ne, ich wollte mir das Wort verbieten. Nicht, dass die falsche Meinung verbreitet. So, dann gehe ich jetzt mal zur Kosmetikerin. Ja, sehr gut. Zeit wird's. Dann gehen wir den November okay, über. Okay, das war der Oktober. Der Oktober, der heftigste Monat des Jahres. Der November hatte natürlich auch sehr, sehr viele Sachen. Nur da war es mehr pointierte, glaube ich, was die Spitzenreleases jetzt hier angeht. Naja. Fist of the North Star kann man vergessen. Das ist eh ein nettes Spiel für zwischendurch. Ursprünglich sollte ja Heavy Rain im November rauskommen mit Guns N' Roses Soundtrack. Ja, okay. Oh, ja. Sonic Colors? Alter, das wird... November Rain. Ja, sing doch ein bisschen. Ich weiß. Wie ging das denn nochmal überhaupt? Lass ihn singen. November Rain... November Rain. Das ist Purple Rain, verdammt. November Rain, go Rain. Marching. Alter. Weiß ich, Chocolate Rain. Wie geht denn das? Chocolate Rain. Chocolate Rain. Was? November Rain gibt's doch den Song. Doch, natürlich ja, klar, gibt's den. Ja, wie geht denn der nochmal? Sing mal. Ich hab ihn im Kopf, aber ich werde ihn nicht singen. Nur mal. Ey, müssen wir jetzt auch über scheiß Bands reden? Also. Egal. Sonic Colors hatten wir uns ein bisschen drüber ausgelassen. Epic Mickey, leider enttäuschend. Schlechte Kamera, Gedönse und so weiter. Echt? Ja. Ich hab's nicht gespielt. Ja, Epic Mickey, also da haben alle einfach Warren Spector einfach deren sehr viel Kredit gegeben. Und der hat zuletzt in einem Interview gesagt, ja, wir wussten eben nicht, wie man eine bessere Kamera macht in dem Spiel. Und das ist sehr, sehr viel, was auf der Wii fehlt, der Kamerastick. Und du kannst nicht vernünftig das Spiel so spielen, dass du dann nicht richtig hopsen kannst. Naja, gut, also. Aber naja, das kannst du ja schon. Andere kriegen es ja auch hin. Ja, eben, das kannst du ja Konsole ja nicht machen. Aber das hat Warren Spector gesagt. Das ging eben nicht besser. Das haben alter wir dann so Affe gemacht. Hype, ey, der bricht immer wieder. Dann ist Warren Spector wohl ein Idiot. Dieser verdammte Hype. Hat mich aber auch nie gepackt irgendwie. Also. Nee, ich muss auch sagen, von der Idee her, es war so. Ich fand das immer so ein bisschen auf Biegen und Brechen. Wir machen Mickey jetzt eben epic. So, ja. Jetzt hat er ein eigenes düsteres Abenteuer. Auch hier Epicness. Ja, irgendwie. Also ich habe absolut nichts gegen ein gutes Mickey-Spiel. Also so ein schönes Disney-Jump-Run, nur weil ich ja jetzt vielleicht ein bisschen zu alt für bin, die alle super toll und süß zu finden. Aber es könne trotzdem unglaublich gutes Spiel sein. Kingdom Hearts zum Beispiel ist ja geil mit Disney-Charakteren. Also, ja, wenn die mal ein gutes Spiel machen, können wir es auch drüber unterhalten. Aber wow. Epic Mickey habe ich von Anfang an, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Das wirkte alles so ein bisschen mit der Brechstange. Irgendwie kommen jetzt mal. Sah immer aus, so in den Videos hat mich das immer an Mario Sunshine erinnert. So ja, genau. Und das war ja auch schon. Von, naja. Es ist wahrscheinlich der beste Vergleich, den man machen kann. Ich denke auch. Mario Sunshine war auch gar nicht so schlecht. Oh. Nee, aber es war halt nur kein normales Mario, so wie man Mario erwartet. Doch, das schon. War nur ein normal schlechtes Mario eben, ne? Also nee, es war nicht so schlecht, aber für Mario der Mario-Teile war das enttäuschend. Das schlechteste. Aber ein schlechtes Mario ist immer noch besser als 90% der anderen. Ja, aber ein schlechtes Mario ist immer noch ein schlechtes Mario. Ja, es was ist denn halt mit GoldenEye Wii? In die Ecke gedrängt, hä? Ja, von drei... verglichen mit der Enttäuschung, die Epic Mickey dann gewesen ist, im gleichen Monat, ohne auch wertend auf den Vorgänger einzugehen, GoldenEye auf der Wii. GoldenEye! Ja, das überraschenderweise das bessere Bond-Game in diesem Golden, Monat. GoldenEye! Tina Turner. Ja. Lieber GoldenEye als Golden Shower. Zeit. Okay, awkward pause, vorbei. GoldenEye für die Wii, fast zeitgleich erschienen mit James Bond Bloodstone für PS3 und Xbox 360. Das war auch langweilig. Erstaunlicherweise, ja. GoldenEye für die Wii, ein sehr, sehr schön umgesetzter Multiplayer-Shooter für die Wii, natürlich immer noch. Aber hat durchaus überrascht. Also alles, was ich davon mitbekommen habe, dass Leute das wirklich sehr, sehr gern zocken und die wirklich dann shootermäßig auf der Wii dann immer noch beheimatet sind. Wenn du keine richtige Konsole hast, zockst du Ego-Shooter auf der Wii, spielst du GoldenEye. Aber die Werbung war auch immer geil, so die im Fernsehen lief. Einfach so vier glatt gegelte Typen sitzen vor der Diese Wii. Das ist typische Nintendo-Lifestyle-Werbung. Ja, so eine Lifestyle-Werbung. So eine Woo! Ey, oh, super cool. GoldenEye Wii! Macht so viel Spaß. Bevor wir gleich auf die Party gehen, wir durften irgendwie 10 Jahre GoldenEye nicht sagen. Nein, nein, die Party dann kommt ja dann dahin. Ja, ja, stimmt, das ist ja da. So ja, viel Spaß ja generiert. Das ist so wie diese Nintendo-Werbung, wo die vier Frauen irgendwie in die Bude kommen und dann so, was sollen wir spielen? Dann so, ja, Puzzle, das. Okay, Boxen. So was, die eine entscheidet einfach. Ja, diese Style-Werbung. Also hat doch einfach gesagt, du kannst dabei Kalorien verlieren. Oh, sofort. Aber das reicht ja schon. Also, also GoldenEye ist Wii. Ich glaube, ich muss mir das mal angucken, wenn du sagst, das ist cool. Ja, was also ist das? Also, auf jeden Fall besser als Bloodstone, das ist doch ein Mittelmaß nett. Sieht nett aus. Wirklich nett, nicht aber das mehr kaufe ich schon im Laden, oder? GoldenEye Wii, oder ist das so? Ja, ganz normal. Es ist offiziell völlig von Nintendo hier gepublished, hat ab 16 Jahren freigegeben. Er sagt, ohne wertend oder überhaupt irgendeine Aussage über den ersten Teil treffen zu wollen, GoldenEye Wii ist hier ein offiziell erschienenes Spiel. Ja. Ist das nicht irgendwie auch bizarr? Ja, total. Übrigens, Daniel Craig in der Hauptrolle bei GoldenEye Wii. Also aber ich muss sagen, das halte ich für exakt den richtigen Move, weil also Pierce Brosnan kannst du heute nicht mehr anbieten. Also nicht mal mit so einem augenzwinkernden Retro. Pierce Brosnan geht einfach gar nicht mehr. Was war das eigentlich alles mit Pierce Brosnan und James Bond? Wie konnte das eigentlich passieren? Remington Steele. Ja, keine Ahnung. Sonst nichts. Im Nachhinein kaum zu erklären, ich finde auch. Also Daniel Craig ist ja der coolste James Bond. Timothy Dalton hat ja eben an der Kasse nicht so funktioniert. Lass uns mal Remington Steele dann nehmen. Das war's. Mehr ja, nicht. Aber 20 Jahre nach Remington Steele, also... Ja, nicht unbedingt. Remington Steele war Mitte 80er. Wann kam GoldenEye? 94, 95? War 95, glaube ich. Ja, 10 Jahre also nach Remington Steele ungefähr. Ja. Und so sehr hast du ihm das alte nicht angeguckt. Und GoldenEye fand ich noch gut. Also verglichen mit Tomorrow Never Dies oder ganz speziell Die Another Day, das war ja ganz, ganz fies. Pierce Brosnan hat einen langweiligen Charakter, nämlich noch langweiliger gemacht. Ich war noch nie ein großer James-Bond-Film. Der hat einfach die Action aus James Bond rausgenommen. Und also allein mit durch Pierce Brosnan war es wirklich vorbei, echt. Willkommen beim Kopf-Kino-Podcast. Willkommen zum James-Bond-Cast. Ja. Ja. Bum, bum, ja, dann dürft ihr halt den Wolf für mich nicht einladen. Ja, aber ehrlich, ey, dann fragt doch nicht mit James Bond an, ihr Penner. Ja. Von so. James Bond, wir haben im Kontext zu Medal of Honor schon drüber gequatscht, natürlich im November rausgekommen, Call of Duty Black Ops. Mit dem, ja, ich glaube, der größte Release des Jahres jetzt gewesen. Es hat innerhalb der ersten Woche in den USA 8,4 Millionen Exemplare verkauft. Nur in den USA. Ich habe gelesen, 5 Millionen am ersten Tag. 5 Millionen am ersten Tag, insgesamt 8,4 Millionen im ersten Monat. Also als wir auf die Server gingen, waren online zeitgleich 3,5 Millionen Leute. Die machen es schon richtig. Das ist schon bitter, wenn ich das vergleiche mit Blur, ging ich kurz davor online, waren 60 Leute online. So, und es war Call of Duty, ich bin ja großer Fan der Call of Duty Serie. Im Mehrspielermodus. Was? Das hätte wirklich keiner unserer Leser vermutet. Hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Waren nur 900 Artikel zu Call of Duty. Ja. ja. Komm, ey. Dann ist eh alles gesagt. Tschüss. Ja. Wir verlinken jetzt einfach auf den letzten genau. Call of Duty-Artikel. Danke. Ich glaube, ihr hört jetzt auch nicht den Podcast, um was über Call of Duty hier länger zu hören. Also Call of Duty war so, dass der Mehrspielermodus echt der beste Mehrspielermodus seit Modern Warfare 1 im Call of Duty-Segment war. Nachdem Modern Warfare 2 eben zu viel gewollt hat mit... mit Killing Streaks und Perks und den ganzen Scheiß. Jetzt ist es gut gemacht. Astrainer Call of Duty-Teilen gibt nichts zu meckern. Okay. Das andere große Sequel innerhalb des Novembers, Assassin's Creed Brotherhood. Das fand ich geil. Brotherhood. Ja, habe ich auch den Beitrag damals für Game Monk damals. Für weißt Game du noch Monk damals? Weißt du noch, erinnert ihr euch? Ach, das es war schön. Einmal. Ja. Nein, aber super Spiel, kann man nicht anders sagen. Habe ich auch, glaube ich, so rübergebracht in dem Beitrag. Sowohl Singleplayer-Modus, also der ist eigentlich auch überall in Zweifel erhaben. Ist eine Fortsetzung quasi des zweiten Teils mit ein paar Erweiterungen, die aber durchaus motivierende Elemente hat. Ich mochte dieses Borgia Tower einnehmen und ja, und das so. War cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war ein motivierendes Element. Und dass man die Stadt so restauriert, das fand ich sogar fast schon besser als im zweiten Teil, wo du deine komische Villa hast, die dich aber eigentlich so selber wirklich nicht so interessiert hat. Fand ich dann schon geiler, dass du eine Motivation hast, die Stadt wieder aufzubauen. Die hätte sich optisch noch mehr verändern müssen. Ja, das hätte ich richtig geil gefunden, wenn du wirklich siehst, dass die hätte noch zerrütteter sein müssen, sodass man mehr sieht, dass die Leute auch wirklich leiden unter der Borgia. Aber ansonsten war schon motivierend, war schon geil. Und der Multiplayer-Modus gut ist, wie ich es auch schon gesagt habe in dem Beitrag, der ist jetzt vielleicht nicht so wie Modern Warfare oder Battlefield Company was man 6 Monate lang am Stück spielt, aber mal rausholen und mal so ein, zwei Stündchen mit seinen Kumpels irgendwie so über die Häuserdächer fegen und jagen und so. Der hat schon ein paar richtig lustige, spaßige Elemente. Da kann noch ein bisschen mehr Abwechslung rein, wie allgemein bei Assassin's Creed. Ich glaube, den Kritikpunkt muss man dem sagen, aber ansonsten Story und vor allen Dingen auch Voice Acting und Zwischensequenzen und so, das ist alles filmreif. Ja, ich habe auch wieder sehr großen Spaß gehabt. Das stimmt schon, das hat sich, hat Eddie auch gerade gesagt, nicht so wahnsinnig weiterentwickelt vom zweiten Teil. Vom Braucht es aber auch abgesehen. Nicht wirklich, oder? Nö, also ich fand den zweiten, den ersten fand ich extrem lahm. Den habe ich, glaube ich, nur so zwei Stunden gespielt. Da hatte ich weiß auch nicht, hatte ich keinen Bock mehr. So, ja, der zweite hat die richtigen Impulse gesetzt. Genau, also der zweite, der kam die Kurve dann, gekriegt daraus auch. Wow, der hat mich richtig begeistert. So, seitdem bin ich Assassin's Creed Fan und der dritte hat es nochmal ein bisschen perfektioniert. Ich mochte auch das System, dass du deine Assassinen, die da zusammenstellst und die dann währenddessen auf Aufträge schickst. Also auch das kann man noch ausbauen eigentlich. Stimmt, die müssen alle eine richtige Persönlichkeit haben und wirklich ganz wichtig, die müssen überleben, nicht, dass sie sterben und all sowas. Also kann man noch ausbauen, aber das hat mich echt gefesselt. Ich war sehr motiviert, ich habe eine Menge gesammelt, was ich sonst eigentlich nicht so tue. Und ich werde es natürlich auch nicht spoilen, aber das Ende fand ich auch richtig geil. Ich muss sagen, ich bin jetzt extrem heiß auf den nächsten Teil. Ich will wissen, wie es weitergeht. Weil ich mir das nicht erklären kann, was da passiert ist. Also ich hoffe, dass jetzt ein krasser Twist kommt, so nach drei Teilen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt echt mal reinhauen und was ganz anderes bringen, so an Ideen. Also wird noch ein bisschen dauern, ne? Zwei Jahre oder so. Oder ja, habe ich gelesen. Ich finde es aber auch, ich will, das ist nämlich wieder die andere Seite, ich will aber auch gar nicht jedes Jahr ein neues Assassin's Creed. Also ich außerdem kommt ja nächstes Jahr erstmal Arkham City. Ja, eben. Und viele, also von mir aus, die können, andere Sachen, die können sich ruhig mit dem nächsten Assassin's Creed echt ein bisschen Zeit lassen. Ich will nicht, dass sie jetzt entdeckt haben, dass sie echt eine fette Franchise da am Start haben, die ordentlich Geld macht und deswegen einmal pro Jahr so ein Assassin's Creed raushauen. Weil ich glaube, dann gibt es das noch ein, zwei Mal, dann haben wir alle auch die Schnauze voll davon. Von daher, lasst euch ruhig zwei Jahre Zeit, Leute. Siehe Prince of Persia. Ja, ja, genau. Ja. Interessiert auch keinen mehr. Im November neben den großen Singleplayer-Spielen der Doppelschlag in Sachen Rennspiele, Need for Speed Hot Pursuit und Gran Turismo 5. Gran Turismo 5 gab's auch, haben wir uns auch ewig hier schon drüber ausgelassen, auf dem Blog, mit Videos, mit wir und wissen, so weiter. Wir wissen, was Trant jetzt gerade macht. Trant hat sich ein Lenkrad gekauft und einen Sitz für zusammen 700 Euro. Ja. Und sitzt der zu Hause jetzt vor seinem Fernseher. In seinem Racing Seat. Er kam gestern in die Redaktion und meinte, dann haben wir ihn gefragt, was machst du denn hier? Wir dachten, du zockst. Und dann hat er original gesagt, ja, aber ich musste aufstehen, mein Arsch ist wund. also das war so der Kontext von dem, was er gesagt hat. Und dann, ich kann's er ist wirklich halt wirklich wahrscheinlich nur aufgestanden und zu uns gekommen, damit sein Hintern nicht platzt. Ja, so. Der sitzt es da ist, von morgens bis nachts in seinem Racing Seat. Es ist auch ein Spiel, wenn du dich darauf einlässt, wo du dich auch wirklich richtig fallen lassen kannst. Speziell mit dem Racing Seat, und ich habe es auch schon wirklich mit dem Rennsitz und dem Lenkrad und dem Beamer und so weiter gespielt. Das ist echt mit wenig zu vergleichen. Natürlich hast du deine Rennspiele wie Forza 3, die vor einem Jährchen rausgekommen sind, die auch schon in diese Realismus-Schiene gegangen sind, aber Gran Turismo hat noch dieses kleine Fünkchen, was da eigentlich schon passt. Und da ist bei all der großen Erwartungshaltung und enttäuschte Versprechen, dass die Framerate da irgendwo nicht klappt und das Feature ist nicht toll und die Menüs sind ein bisschen langatmig und laden ein bisschen viel, finde ich persönlich ein bisschen Verzeihung. Man sieht es speziell bei Trant. Trant ist so drin, der kommt auch nicht wieder raus, bis es hier wieder losgeht mit Game One. Ja, ich meine, warum auch nicht, wenn er Spaß daran hat und Bock drauf, dann, ja, mir auch, also ja, mein persönliches Antispiel. Für mich wesentlich spannender für mich, nicht für Speed Cloud Pursuit, als alter Burnout-Fan, das Criterion von dem Burnout-Macher auch da dran sitzt. Ich hab's zu Hause, das ist geil. Ich muss es auch nochmal spielen. Also, das habe ich auch gespielt, finde ich auch sehr lustig. Also ich bin ja wirklich ein Rennspiel-Hasser, auch ganz einfach, weil ich es wirklich nicht kann, aber auch nie die Motivation gehabt habe, das zu lernen. Ich bin ja der festen Meinung, Videospiele sind dafür da, um Welten zu erleben, die man so nicht kennt. Aber wenn ich ein Rennspiel spiele und in jeder Ecke rausfliege, aber wenn ich normal Auto fahre, kann ich's, dann denke ich mir, wieso kann ich in echt sehr gut Auto fahren und im virtuellen Leben überhaupt nicht? Unfassbar. Bei den Geschwindigkeiten aber. Ach, ne? Ey, ohne Scheiß, egal. Lass mich nicht auf Rennspiele achten. aber bei Hot Pursuit, das ist ja auch dann nicht so auf Realismus gemacht, sondern eher auf Spaß. Und das hat mir diese Idee, so ein bisschen so dieses Left 4 Dead-Ding, erst ist einmal man der Jäger und einmal der Gejagte und dann wird in die Rollen getauscht, finde ich einfach super geil für so ein Rennspiel. So einfach den einfangen und zu zweit einen von der Bahn abdrängen und so. Das genau, ist, die Hot Pursuit-Dinger waren eh immer, meiner Meinung nach, die besten Need for Speed-Teile. Ja. Die wurden eben auch lange Zeit nicht weitergeführt für eben Underground und wie die auch alle hießen und Shift, das einen anderen Ansatz hatte. Und das hat mich wieder zu Need for Speed ein bisschen zurückgebracht, Hot Pursuit, und vor allem, weil es eben diesen Burnout-Ansatz hat. Also wer Burnout damals nicht gespielt hat, Burnout 3 habe ich, glaube ich, wirklich bis zum Vergasen dann gespielt, mindestens 3-4 Monate lang, jeden Tag, jeden Abend. 2.500 Takedowns geholt im Singleplayer, wo ich andere Autos einfach weggebatzt habe in die Bande alles. Und das ist das Gefühl, was mir Need for Speed teilweise auch dann wieder gibt, Hot Pursuit. Mit eben Polizei, mit Wegjagen und alles drum und dran. Ja. Grafik ist schick, Musik kannst du selber reintun, also das stimmt eigentlich alles. Ja. Also Need for Speed ist wahrscheinlich das beste Need for Speed, wirklich, wie du sagst, seit den Hot Pursuit-Teilen damals. Beziehungsweise Underground war auch noch ganz cool, aber ging halt in einen ganz anderen Ansatz. Und das ist jetzt so das, was man unter Need for Speed verstehen sollte. Mhm. So, weil es einfach was ganz Eigenes ist. Und halt Criterion zeigt halt, wie es geht. Mhm. So, also Shift, der Shift 2 Teaser ist ja auf der Disc drauf. Wo ich den gar nicht erst erkannt hatte. Ich dachte, das wäre das Intro von Burnout, Need for Speed. Aber das interessiert mich gar nicht so. Also es gar nicht mehr, weil jetzt ist die Serie wieder für mich so festgefahren, Hot Pursuit, so muss Need for Speed sein. Und den Rest können sie gerne an andere Marken verkaufen. Und Need for Speed ist einfach Polizei und Flüchtling. Ja, quasi. Räuber und Gendarm mit geiler Grafik. Zack, zack. Ja, und dann halt der fette Multiplayer-Modus dazu. Mhm. Mit 8 Leuten irgendwie Rennen zu fahren. 4 sind Polizist, 4 sind Rennfahrer. Das macht Spaß. Das bockt auf jeden Fall. Ein anderes Spiel, worauf, ich glaube, Wolf war da auch schon scharf drauf. So, und ich hätte auch sehr viel Bock. Dürfen wir das überhaupt erwähnen? Ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst. Ja, es ist ja nicht indiziert. Es ist ja gar nichts damit bisher passiert. Ich konnte es leider nicht selber importieren, weil hier in Deutschland haben die anscheinend keine Exemplare mehr vorrätig. Und England schickt es nicht mehr raus. Das neue Splatterhaus. Ich werde es mir bestellen. Das ist auch kein sonderlich gutes Spiel. Es gibt es doch schon, aber genau, es gibt es, aber irgendwie Atari hat keine Exemplare, oder Namco Bandai, wie die mittlerweile heißen, hat keine Exemplare, die sie ausgehen können. Und die Importläden aus England verschicken nicht nach Deutschland, warum auch immer das Spiel. Ey, ich verstehe es auch nicht. Taugt das denn überhaupt irgendwas? Nö. Das weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich weniger, aber ich habe da Bock drauf. Das ist mir auch egal, das ist kein sehr gutes Spiel. Ich glaube, du ziehst halt nur durch Räume und matscht alles nieder. So. Gut, halt Splatterhouse. Ja, genau, Splatterhouse. Aber ich meine, es ist Splatterhouse, es hat einen ziemlich geilen Heavy-Metal-Soundtrack. Es ist wirklich trashig, gewaltgeil, blutig, brutal. Ich finde es gut. Ich mag das ist ein reines Videospiel. So. Genau, das Äquivalent. Es muss nicht immer alles hohe Kunst sein. Genau, das Äquivalent für mich von damals in den Spieleladen gehen und sich die Packung angucken. Und was steht da drauf? Den Trailer angesehen, okay, das reicht, das will ich spielen. So ungefähr. Fertig aus, egal wie es ist. Und ich glaube, also so ganz grottig wird schon nicht sein. Das wird halt, weiß nicht, so ein mittlerer 60er. Ja. Haben wir früher immer gesagt. Ja, das wird mir reichen dafür. Genre-Fans greifen zu. Ja, alle anderen spielen Probe. Ja, genau. Oder alle anderen spielen sogar sehr lange mal Probe. Wir vergessen es direkt ganz. Deshalb hoffen wir mal, dass es was taugt, wenn wir mal irgendwie dann drankommen. Ach, selbst wenn nicht. Ich nicht gespielt habe, aber ich muss auch mal gucken, dass ich mir nochmal ein Exemplar organisiere. Margin in the Forsaken Kingdom hat, glaube ich, hier in der Runde auch keiner gespielt. Nils hat das auch gespielt, ne? Nils, ach so, darf man das jetzt schon sagen, was er meint? Ja, ne? Nils meinte, na gut, ja, das ist auch alles Genre-Fans greifen zu, der Rest spielt Probe. Ich meine, ich glaube, das ist so ein klassisches Spiel, so wenn einem das prinzipiell gefällt, dann kann man das schon mal spielen. Also so schlecht aussehen tut es ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, so dass mit dieses Buddy-System mit einem großen Giganten, das funktioniert meistens auch ganz gut, habe ich gehört. Also eins dieser klassischen Spiele, ja, wie gesagt, es muss halt nicht immer nur der nächste krasse, mega 100% Shit sein. Genau, man sollte auch nicht ein Spiel verreißen, was man nicht wirklich. Genau, von daher, warum nicht mal reingucken? Eigentlich Ansätze, dass es gut sein kann. Ich meine, es ist von Game Republic, die Leute, die Folklore gemacht haben auf der PS3. Das war ein nettes Action-Adventure und da sitzt der Okamoto da hinten dran, einer der Mitentwickler von Street Fighter 2 damals gewesen ist. Hast du auch, glaube ich, damals noch interviewt für Folklore, oder? Vor Urzeiten auf der Gamescom. Ach ja, ich habe den interviewt. Du hast den interviewt, das war Alter, ich weiß schon gar nicht mehr, zu welchem Spiel. Stimmt, Folklore war das. Genau, das war's. Ich weiß nichts mehr von diesem Interview. Die haben eigentlich so meist betrunken. Relativ nette Ideen und Margin sieht nach einem interessanten Spiel aus. Stimmt, es war Folklore. Genau. Ich hab gespielt schon und leider relativ enttäuschend gewesen, Tron Evolution. Hätte man vielleicht ein bisschen... Wie der Film. Film hat noch nicht gesehen, aber da gibt es ja auch leider den Tenor nicht so besonders toll. Du hast ihn gesehen, Wolf? Eddie auch, wir haben ihn beide zusammen gesehen und ihr könntet jetzt leider, liebe Zuhörer, unsere Gesichter nicht sehen, aber wenn ihr sie sehen könntet, wüsstet ihr, was wir vom Film halten, nämlich nicht so wahnsinnig viel. Aber dafür werden wir auch bestimmt auf den Sack kriegen, weil so rein effektemäßig kann der schon was und die Leute werden rausgehen und sagen, boah, sah es voll geil aus, wieso wart ihr denn nicht geil? Alter, hab mich voll geflasht. Aber ich muss auch sagen, ich war da auch enttäuscht. Wobei meine Erwartungshaltung jetzt nicht immens war. Nö, aber trotzdem war der enttäuschend. Ich hätte einfach vor allen Dingen, weil gerade die Effekte und die Welt an sich eigentlich jetzt nicht so schlecht war, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ausgerechnet Story, Dialoge und diese ganze unwichtigen Sachen, dass Charaktere, dass die so schlecht einfach sind. Das war alles herzlos. Das war alles kein Herz. Das trifft es echt ganz gut. Aber egal, die meisten, also wer den Film auch noch nicht gesehen haben, deswegen brauchen wir das Spiel lässt sich in die gleiche Richtung dorthin lenken. Es ist ein ziemlich liebloser, obwohl er ganz gut aussieht, Prince of Persia-Klon. Third Person macht sehr wenig oder spielt sehr wenig Potenzial aus, von wegen es unterstützt kein Kinect, keine 3D-Funktion, was ich ganz cool gefunden hätte bei dem Spiel, ne, dass man damit 3D das noch irgendwas anstellen kann. Also ein bisschen Move-Support, aber auch nicht wirklich was, und leider so ein, es sieht nett aus, aber mehr ist da leider nicht dahinter. Der Titel, der Kollege Chris, glaube ich, am meisten in Beschlag genommen hat und in den nächsten Jahren dann noch weiter in Beschlag nehmen wird, Def Jam Rapstar. Oh, ja, kann ich nichts mit anfangen. Also Def Jam Rapstar, Eddie und ich als MCs quasi, als Nature Born Rappers. Es ist Singstar Lips mit Rap-Songs, was will man sagen? Also nichts, nächstes Thema. Wir können ein bisschen was rappen. Eddie, hast du vielleicht ein bisschen Bock? Ihr Typen wollt rappen wie ich. Deluxe-mäßig Flow-Styles kicken wie ich, wie jetzt. Typen schreibe ich. Ja. Oder links, rechts, wo sie King S, einer wie keiner, fresher als Seven Up, baller die Penne wie Tommy Lee Pamela ist, kann hier, der auch diesen Level hat? Nein. Yeah. Ey, was Hip-Hop ist. Ey, wie dem auch sei. Also, wenn man Bock auf Rap hat, ist es, glaube ich, echt ein geiles Game. So. Und sie haben gute Songs dabei. Deutsche Version hat 10 deutsche Songs. Dafür sind ein paar Ami-Songs halt weggegangen. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall ein Kabelmikro zu besorgen, halt entweder direkt die Version mit dem Kabelmikro zu kaufen. Gibt es jetzt gerade günstig zur Weihnachtszeit für 49,99. Wahrscheinlich auch wieder vorbei, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Ja, wahrscheinlich. Und, jetzt wieder 90 Euro. Und ansonsten gibt es ein Highschool-Musical-Mikro, super billig, was echt gut ist. Das ist kein Scheiß, also ich zocke mit dem Ding und bin Erster bei Futurama Online. Yeah. Wie dem auch sei, wenn man auf Rap steht, ich glaube, Eddie wird mir dabei pflichten. Gut Spiel, oder? Ja, also ich finde einfach nur, das einzige Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, dass die Songauswahl halt so ist, dass du, an dem Spiel hast du nur Spaß, wenn du den Song auch wirklich auswendig kannst, weil sonst bringt es eigentlich gar nichts. Und da sind halt auch viele Songs dabei, die man zwar kennt, wo man dann den Refrain zum Beispiel kennt, aber man im Prinzip nicht wirklich mitrappen kann, wenn man es halt nicht, wie gesagt, wenn es nicht gerade dein Lieblingssong ist. Das und halt auch ein paar Leute, Eminem, Jay-Z oder so, hätte ich gern drauf gehabt. Ging aus lizenztechnischen Gründen nicht, weil die ja irgendwie Activision-mäßig eingespannt sind. Aber ansonsten ist das schon echt, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand das eine nette Idee und schließt, glaube ich, so eine kleine Marktlücke für alle, die bei SingStar oder so sowas haben wollten. Und was halt wirklich gut funktioniert, ist, dass man die Wörter treffen muss. Ja, wenn das nicht Flow gewesen wäre, dann hättest du das Spiel direkt in die Tonne treten können, weil wenn du wie bei SingStar einfach machen musst und kriegst Punkte, dann ist es egal. So, jetzt wollen wir den Wolf nicht länger langweilen. Aber eine Sache kurz, was Eddie sagte. Lieber ihr redet 2 Stunden über Def Jam, als dass ihr nur 10 Minuten nochmal rappt bei uns im Einspielraum. Wirklich. Ja, was geht, Leute? So, Kinect. Immer ganz kurz noch, weil du wirklich meintest, so, hey, es ist super wichtig, dass du die Songs kennst. Also, checkt auf jeden Fall die Songliste. Weil wenn euch 90% der Songs nicht zusagen, dann bringt es auch gar nichts. So, dann quält ihr euch durch für 5 geile Songs und das bringt es dann auch nicht. Aber wenn ihr mit 50% der Songs was anfangen könnt und die auch ein bisschen kennt, dann ist es schon ein gutes Spiel. So, das wollte ich noch sagen. Word. Yeah. Word. Kinect. Kinect ist rausgekommen im November, lange Zeit drauf gewartet. Kinect ist rausgekommen. Hat bei mir in der Wohnung nicht funktioniert. Ich habe im Wohnzimmer was zu kleines anscheinend für Kinect. Ja, that's what deshalb war es das mit Kinect für mich. Ja, das ist dann natürlich. Du hast doch ein normal großes Wohnzimmer. Ich weiß, wir haben es aufgebaut, obwohl ich habe Uke dorthin gepackt, damit er das mal ausführen. Der ist ja gefühlte 2,50 Meter groß dann. Es hat nicht funktioniert bei mir im Wohnzimmer. Deshalb lasse ich es erstmal. Also bei mir in der Bude hat es super funktioniert. Wir haben aber auch bei dem eine Stunde mit hier oben Probleme gehabt. Wir hatten ja hier den großen Raum. Es hängt wirklich von den Lichtverhältnissen ab und sowas. Kinect haben Eddie und Wolf ja auch schon viel zu gesagt, so in ihrem Senf ab damals. Bei mir ist es so, die Technik finde ich halt extrem geil. Für Microsoft ist es klar, dass sie sich gerade irgendwie auf den Casual-Markt konzentrieren müssen. Aber Gears of War Kinect wird geil. Punkt. Wird es? Ja, also 100%ig so. Mit schöner Peripherie dabei, weißt dann schön ducken hinter einer Mauer. Irgendwie, das wird funktionieren, glaube ich. Also ich höre ja immer so, dass Kinect doch so ein doch einigermaßen spürbares Delay haben soll. Das würde ich mir speziell bei so einem richtig präzisen oder Actionspiel, wo du präzise sein musst wie Gears of War, doch sehr inkompatibel vorstellen, wenn dann noch Delay dann mit reinkommt. Also ich glaube halt, was du musst dich. Ja, nee, was ja auch in dem Chat mit dem Wolf immer die Frage ist, bewertet man das Potenzial oder den Status quo? Aber wenn man jetzt mal vom Potenzial ausgeht, habe ich auch einige sehr interessante Comments gelesen. So, ich habe auch viele Fantasien, sage ich mal, wie das geil werden könnte, wenn es dann auch wirklich klappt. Zum Beispiel muss es ja gar nicht so sein, dass man einfach immer nur steht oder so. Man könnte ja zum Beispiel in einer Hand eine Art Joypad haben und in der anderen Hand hast du halt die Hand, mit der du Kinect-Bewegungen machst, wo du Türen öffnest oder Menüs oder so und mit der anderen Hand läufst. Also da kann man ja wirklich, wirklich kreativ sein und diese Steuerung, es muss ja nicht immer sein, dass du stehst und dann ist es anstrengend und auf der Stelle laufen. Du kannst ja auch im Sitzen irgendwas mit der Hand machen, mit der einen und mit der anderen hast du ein normales Pad oder so. Keine Ahnung. Also ich denke auch, so meine Fantasie sagt... okay, jetzt. So ein Rollstuhlsimulator. Meine Fantasie sagt mir, irgendwie in diese Richtung muss das auch irgendwann mal gehen. Ich bin mir nur einfach noch nicht sicher, ob Kinect das ist, aber... da müssen wir uns halt einfach überraschen lassen. Momentan gibt es für mich nichts, was den Kauf rechtfertigt. Und sobald es aber endlich mal ein Spiel gibt, wo ich sage, geil und es funktioniert auch, bin ich der Erste, der da am Start ist. Also. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde es auch, weil du gerade die Kommentare angesprochen hast, ich finde es auch interessant, dass viele Leute sofort, wenn die sich darüber Gedanken machen, was denn so demnächst für Spiele kommen könnte, irgendwie immer nur an Ego-Shooter denken. Ja, aber wie soll das denn in der Ego-Sicht funktionieren? Ich kann doch gar nicht laufen. Soll ich die ganze Zeit so eine Zielhaltung machen oder so? Möglicherweise funktioniert das mit Ego-Shootern schlecht. Das werden wir, glaube ich, bei Killzone 3 von Sony sehen. Aber ein Risiko zum Beispiel. Hä? Risiko mit Truppenbewegungen oder sowas, weißt du, Strategiespiele. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Es gibt ja, wie Eddie es ja auch schon gesagt hat, es gibt doch nicht nur Ego-Shooter und Jump'n'Runs, die irgendwie körperliche Betätigung erfordern. Du kannst doch, theoretisch bist du doch näher daran, Musik lernen zu können, ein Instrument zu erlernen, als jetzt mit Rockband oder so. Wenn du so ein virtuelles Klavier hast, dann gibt es auch schon Hack-Videos da. Drückt jemand in der Luft rum und spielt damit wirklich Klavier und es gibt so Töne aus. Du kannst auch die abgefahrensten Sachen machen. Ich denke irgendwie an Horrorspiele. Die müssen halt die Technologie hinkriegen, dass du es auch locker im Sitzen spielen kannst und dass er aber trotzdem deine Bewegung erkennt und du nicht irgendwie mit dem Stuhl verschmilzt oder so. Dann kannst du nämlich echt mit rechts eine Taschenlampe steuern und mit links irgendwie halt echt eben eine Tür aufmachen mit der Hand. Also die Möglichkeiten oder so Sachen wie Flower für die PS3. Mhm. Weißt du, sowas, wenn du das wirklich bewegen könntest, so den Wind, mit so ganz sanften Handbewegungen. Natürlich muss dann am Delay gefeilt werden, das muss alles noch optimiert werden. Aber da kannst du doch die abgefahrensten Puzzlespiele mitmachen. Du kannst wirklich, theoretisch kannst du ganz neue Genres erfinden. Also ich verstehe immer nicht, warum alle Leute sich immer sofort an so Ego-Shootern festbeißen und jetzt schon wissen, dass das nicht funktioniert und voll lame und lol und da bleibe ich auch lieber auf dem Sofa sitzen. Ja, möglicherweise, aber die Welt hört eben nicht nur mit irgendwie Gears of War und Killzone, Call of Duty auf. Also ich bin ganz sicher, jetzt gerade durch die extrem starke Indie-Szene in den letzten paar Jahren, dass da gerade extrem geile Spielkonzepte... Der vierte Teil war auch nicht geil. Hm? Was war nicht geil? Ach, Indie. Ah, ja, nicht schlecht. Also auf jeden Fall, dass da gerade extrem geile Spielkonzepte gemacht werden und wenn das den Support bekommt, den es, wie ich finde, verdient, dann glaube ich, kriegen wir in einem Jahr unfassbar fette Games und wollen unser Kinect nicht mehr missen. Ja, das wird 2011 letzten Endes dann zeigen, was wir am Ende dann rausbekommen. Aber trotzdem, auch da hat Eddie recht, jetzt irgendwie dir, Chris, oder Eddie oder mir selbst würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Kinect auch nicht empfehlen, weil es einfach nicht für mich gemacht ist. Das darf man irgendwie auch nicht vergessen. Das ist nicht für uns Gamer gemacht, dieses Produkt. Von daher, natürlich finden wir das gerade nicht so geil. Die Zielgruppe, ich meine, wir Hardcore-Gamer, so, wir zocken 5 Stunden am Tag wahrscheinlich und wir haben die Games bereits auf der Xbox. So. Und uns hat Microsoft quasi schon. Deswegen müssen sie jetzt gerade halt die andere Zielgruppe erreichen. Und das machen sie mit Kinect super. Und deswegen gibt es einen Joyride, wo ich finde es total lächerlich eigentlich, dass sich die Leute, es gibt ja diese Videos, wo Joyride gespielt wird, ohne dass sich der Fahrer diese bewegt. Autosteuerung, ja. Natürlich, wenn ich mein 4-jähriges Kind davor setze, natürlich will ich, dass es Autosteuerung gibt, damit das Kind nicht gefrustet ist. Mhm. So, und man muss einfach verstehen, dass wir nicht die Zielgruppe sind. So, wenn ich, weißt, ein Kinderwagen, so, oder ein kleines Auto, Bobbycar, da sind wir auch nicht die Zielgruppe, aber für die Zielgruppe ist es genau richtig. Und das müssen einfach viele Gamer einfach verstehen. Ja, so. Da. Okay, da könnte man jetzt argumentieren, ob du wirklich deinen 4-Jährigen für die Xbox setzen solltest, anstatt mit ihm Fußball gehen. Ja, klar, aber zu gehen, wenn, faule sagen Sau. Wir, es regnet stark, es gewittert, ja, dass er vom Blitz getroffen wird. Ich weiß schon, was du meinst, es ist ja ähnlich. Und dann spielt er halt online irgendwie. Vor allem, ich verstehe mal nicht, warum Leute jetzt so empört aufschreien, als würde uns Hardcore-Gamer dadurch was weggenommen werden. Es ist total, doch nicht so, dass Nein, das Argument ist nicht, dass uns was weggenommen wird, das Argument ist, dass uns uns leider nichts gegeben wurde. Ja, doch, wir haben ja die Technik bekommen erstmal und dann muss. Na, eben nicht. Wir können halt noch nicht viel damit machen. Naja, gut. Also aber ich meine. Am Ende zählt das Ergebnis. Ja, aber es wird geforcht. Ja, lass uns Kinect dabei belassen, dass es meiner Meinung nach das beste Accessoire aller Zeiten gibt: ein Schlauchboot. Ein originales Schlauchboot, was einfach ein Schlauchboot ist, was du kaufen kannst, aufblasen, dich reinsetzen kannst. Warten wir einfach mal ab. In einem Jahr sitzen wir wieder hier und dann können wir gucken, wie das mit Kinect so gelaufen ist. Aber jetzt erstmal. Dann nehmen wir den Podcast mit Kinect auf, wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Und senden ihn vielleicht sogar live direkt an die Xbox. Ja, genau. Mit animierten Avataren von uns, die dann eben die Gesten und so weiter machen. Und vielleicht gibt es dann noch einen Sonic für. Kinect Sonic. Ja. Die Steuerung wird auf jeden Fall besser sein als bei Sonic 4. Du müsstest Sonic nur mit so einer Hochwerfbewegung steuern. Also so müsstest du den denken durch die Level. Das wäre doch geil. Ja, das kann man eher so dann Eier schaukeln. Na egal. Nachdem der Oktober, November so extrem dann gewesen sind in Spielen, jetzt im Dezember natürlich, wie üblicherweise, klingt das alles aus, was die Spiele angeht. Deshalb ist das Spieleangebot im Dezember auch nur von einem einzigen Spiel dominiert, wirklich World of Warcraft Cataclysm. Also ich glaube jetzt, wo ihr es hört, zu dem Zeitpunkt 8,4 Zilliarden Mal verkauft. Mindestens. Ja, mindestens. Das erfolgreichste Computerspiel, schnellstverkaufteste aller Zeiten. Das ist so bitter. Aber ich meine, ich habe ja letztens das erste Mal World of Warcraft gespielt und ich fand es auch schon ganz cool eigentlich. Ohne Scheiß, ich habe mir gestern von Pepper noch eine Präsentation geben lassen, der war so im Einspielraum, hat ein bisschen vor sich hingedaddelt und ich habe mich mal daneben gesetzt und ich saß echt eine Stunde und habe ihm einfach nur zugeguckt, er hat mir alles erklärt und ich fand es echt geil. Es ist einfach wie Heroin, wer hat den Spruch gebracht und gesagt, Heroin ist nicht so süchtig, macht nicht so unfassbar süchtig, weil es so Scheißgefühle erweckt, weißt du? Sondern natürlich ist es eine Droge, die, egal, ich will jetzt keine Werbung mehr. Der Punkt ist, natürlich ist WoW geil und es ist einfach geil und es macht Spaß und es ist das perfekte Online-Rollenspiel, aber wer hat die Zeit? Ja, das 12 Millionen Leute. Das ist ja eine andere Frage, aber ich wirklich als absoluter WoW-Noob, ich habe noch keine Sekunde selbst gespielt, aber als ich gestern Pepper dazu geguckt habe, er ist mit seiner Rakete da mal über die Welt geflogen, hat mir alles so gezeigt. Ey, und ich war wirklich fasziniert. Ich muss sagen, Respekt. Das ist eine echt vollwertige und gar nicht mal so schlecht aussehende Fantasy-Welt. Also ich denke mir die ganze Zeit, wenn es das für die Konsole gäbe, ich bin jetzt nicht so der große PC-Zocker, aber... Es ist absoluter Respekt davor, was Blizzard damit geschaffen hat. Ich würde, glaube ich, auch erstmal jetzt 3 Wochen nicht mehr aus dem Haus gehen, wenn ich WoW zocken würde. Also ich mache mich gar nicht mehr aus dem Haus, nicht nur 3 Wochen nicht, weil das ist ja das Problem. Du sagst nicht nach 3 Wochen, so. Ja, okay, jetzt habe ich es. Genug gesehen, nach 3 Wochen hast du ungefähr dein kleines Dorf, in dem du angefangen hast zu leveln zu sehen. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ich bin eigentlich total affin für WoW. Ich habe ja auch viel gezockt früher, die Closed US Beta, damit habe ich angefangen, also bevor es im Prinzip so den Boom schon hatte und es ist irgendwie, es ist genau mein Ding, aber ich weiß genau, ich muss mich entscheiden zwischen Leben und allen anderen Spielen oder WoW. Ja. So geht es mir auch, also bei Diablo 2 bin ich ja auch mega hängen geblieben, weil ich habe vor 2 Jahren erst aufgehört und Okay, das klingt gerade wie so eine Selbsthilfegruppe. Ich bin mega hängen geblieben und vor 2 Jahren aufgehört. Und hab deswegen. Hallo, Chris. Hallo, Wolf. hallo. Und wüsste halt, wenn ich wirklich mit WoW anfange, dass es mich komplett irgendwie reinziehen würde. Ich würde alles verlieren. So, weißt du, die Freundschaft zu Etienne. All das. Nur dein Gamerscore nicht. Du fängst mit dem Wichtigsten an. Und es gibt keine Gamerscore. Vor allem, überleg dir das mal. Also ich meine, wann soll ich Gamerscore sammeln? Aber deswegen mache ich mich da auch gar nicht über krasse WoW-Fans lustig, wie es ja viele andere WoW-Hasser jetzt auch schon tun. Für die ist ja jetzt WoW auch schon irgendwie so ein Kinderspiel, was man nicht mehr zu spielen hat. Kompletter Bullshit. Also ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor. Cataclysm, ich kann das schon nachvollziehen, warum das so krass so einen Erfolg hat. Ja, also Cataclysm wird auf jeden Fall auch nochmal die Flamme hochhalten, falls es da irgendwelche Ermüdungserscheinungen gegeben haben sollte unter den Fans. Blizzard hat ja gerade angekündigt, dass sie ein neues HD-MMO irgendwie in Arbeit haben. Titan. Codename Titan. Oder Titan. Wie, Night of Warcraft. Wie auch immer das dann im Endeffekt dann heißen wird. Ob es jetzt dann Titan heißt oder ob es dann World of Starcraft oder was auch immer dann werden wird, das wird, glaube ich, dann die Zeit zeigen. Bedeutet aber nicht, dass das World of Warcraft oder World of Warcraft da irgendwie im absteigenden Ast ist. Das wird auch parallel existieren für die Leute, die sich dann das läuft doch alles, damit aus. Das läuft doch alles parallel. Also ich meine, als StarCraft und Warcraft liefen auch parallel. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Sorgen? Oh, World of Warcraft. Ich mache mir Sorgen, dass es nicht mehr gibt. Und ich meine, wenn sie einen Titan raushauen, Diablo 3 ich werde Diablo 3 nicht spielen dürfen. So, ich muss mir einfach selbst den Riegel vorsetzen und sagen, okay, Diablo 3 darf ich nicht spielen. Zumindest darf ich nie in den Multiplayer-Modus gehen, weil ich weiß, dass ich sonst einfach noch mehr versiffe als jetzt. Ja. Du Suchti. Und dann, ja, wie gesagt, dann war es das mit der Freundschaft, Etienne. Und ja, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Und er war nie wieder gesehen. Legen wir zusammen. Ja. Abgesehen von World of Warcraft, viele Collections rausgebracht innerhalb Ende des Jahres. Klar, die Super Mario Collections hatten wir auch in der Sendung, wo Super Mario aus ist. Das war, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die Sly Cooper Collection. Ist das, dieser Super Mario? Habe ich gespielt. Ja, ist sehr gut. Ich habe die auch jetzt zu Hause. Kannst sogar in 3D spielen, den dritten Teil, wenn du entsprechend das dann hast. Habe ich noch nicht gemacht, aber... Ist eine nette, verkannte Jump'n'Run-Reihe. Haben wir auch im PS2-Cast. Das ist dann Sly Raccoon oder was? Genau. In alle drei Teile zusammen mit Achievements. Stealth Raccoon City? Ja, genau, der aus der Raccoon-Bande mit Cyrus Nier. Der Bruder von Bird Raccoon. Ja, Cyrus Nier und den drei Schweinen und alles. Mhm. Das andere eher größere Spiel, Donkey Kong Country Returns. Hatte ich mich drauf gefreut, habe ich noch nicht vernünftig anfangen können. Ich höre nur, Steuerung nicht ganz so toll, hoher Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem geil. Ich fand es ein bisschen affig. Den hätte ich von Ida erwartet. Ja, ich habe gesehen, dass Ida ihn raushauen wollte. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, du schuster mir jetzt nicht deinen schlechten Joke. Du hast es schon ein bisschen gespielt, Ida, oder? Ja, tierisches Affentheater, also muss ich uns einfach sagen. Ja. Wolf und ich haben das zusammengezockt und was soll ich sagen, das war... weiß ich auch nicht. Wie war denn das? Also eigentlich hat es hat ja schon ein bisschen Spaß gemacht, aber es war jetzt auch nicht so der Mega-Hammer. Also ich fand es ganz nett. Ich fand auch von die Steuerung fand ich okay. Du hattest ja auch Diddy. Ja, du wolltest ja unbedingt Donkey. Ja, ich wollte unbedingt Donkey, aber, das war mein Fehler. Ja, ich fand das, mir hat ein bisschen vielleicht die Abwechslung gefehlt, aber wir haben ja jetzt auch nur so eine Stunde gespielt. Muss man mal gucken, was da noch kommt. Aber das war ein nettes Oldschool-Jump'n'Run, ohne große Schwächen, aber jetzt auch nichts, was ein 2010 jetzt noch mit offenem Kinnlade irgendwie vorm Fernseher sitzen. Also so als alter Gamer, wo du jetzt nicht loslaufen würdest, ich kaufe mir jetzt sofort eine Wii, wenn ich die noch nicht hätte. Ich glaube, gerade für so Oldschool-Leute, die so auch diese klassischen 16-Bit-Jump'n'Runs gemocht haben, ist das wirklich eine ganz, ganz nette Geschichte. So. Ich weiß nicht, ob ein Kid, was vorher God of War 3 gespielt hat, ob das da so drauf abgehen wird, aber es ist nett, es ist ein nettes Spiel. Ich kann da eigentlich gar nichts Böses zu sagen. Also ich bin ja eher immer der Befürworter von Back to the Roots. Insofern wäre es ja jetzt scheiße, wenn ich ausgerechnet das Spiel bashe. Ja. Ja, ich meine, 3D hätte da ja eh nicht viel gebracht. Das haben sie schon mal probiert. Wir haben ja auch smart Jahren mit den Ebenen ganzen Ebenen. So, haben die auch sprichst ja die ganze Zeit, gemacht. Du bist zwischen diesen Fässern wie bei Donkey Kong halt hin und her geschossen, Vordergrund, zurück, Hintergrund wieder. Also die spielen ja schon ein bisschen damit und mir hat das auch völlig gereicht. Also ja, wie Eddie schon gesagt hat, das ist so ein klassischer Oldschool-Hüpfer, wie man ihn von früher kennt. Schwierigkeitsgrad ist schon ein bisschen knackig. Also der erste Boss, ne, Eddie, da haben wir. Oh, hör mal auf, ey. Der hat uns erstmal ein bisschen auf den Popo gegeben. Und, ja, du hast mit Eddie gespielt, ich meine, das bringt jetzt. So, wenn du alleine spielst, hast und du er hat sogar wahrscheinlich die beste nicht. Figur. Naja. So. Ich bin aber auch besser gewesen beim Endgegner und hab trotzdem 30 Mal verreckt. Ja, also das war nicht ganz ohne. Ja, und die Steuerung, also die fand ich auch so ein ganz kleines bisschen träge. So dieser klassische Fall, was übrigens auch Force Unleashed 2 extrem hat. Ich drücke und eine halbe Sekunde später macht er erst irgendwas. Muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ja, kann sein. Aber Donkey Kong ist schon echt, ist schon ein nettes Ding. Also auf jeden Fall Empfehlung. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Jump'n'Run-Optionen, wenn jetzt jemand noch hopsen und springen will innerhalb des Dezembers. Damit wir in Richtung Ende jetzt hier hingehen, kurz reingeworfen. Das Spiel ist noch nicht draußen, aber da freue ich mich drauf, hoffe ich mal, weil es jetzt wirklich dann auch immer reiteriert wird, dass es vor Jahreswechsel kommt. Back to the Future Episode 1. Mhm. Ist das das Adventure von den Sam & Max Leuten? Das Telltale Grafik-Adventure. Okay. Ich habe das Jahr über die alten Sam & Max, also die alten mittlerweile Sam & Max Staffel 1 und 2 durchgespielt. Den dritten bin ich gerade mit dabei. Und die sind super. Also die finde ich echt großartig als alter Adventure-Fan. Ich habe, glaube ich, nur Abe Lincoln Must Die gespielt. Das ist nett. Aber spiel mal. Das ist also eher der politisch Interessierte. Ja. Season 3, die gerade dieses Jahr erschienen ist, Uke ist da gerade dran und spielt und ist absolut begeistert auch davon und die ist auch echt cool gemacht. Also ein bisschen wie Tales of Monkey Island haben wir ja alle ein bisschen mal ausprobiert. Das fand ich letztes Jahr auch schon ganz schnieke, hat mir viel Spaß gemacht, das ist jetzt sogar einen Tacken besser und deshalb bin ich auf Back to the Future auch super gespannt, Episode 1, die dann kommt. Werde auch noch spielen 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, außer mir wird das eh niemand zocken. Nein, danke. Ich habe noch nie von gehört. Verstehst du? Nein, danke. Das ist Saw als Grafik-Adventure für den Nintendo DS. Für die DS kann schon wieder nicht wirklich geil sein. Ey, Saw, wie muss ich mir das dann vorstellen auf so einem kleinen Bildschirm? Machen. Es ist Grafik-Adventure. Kriegen da Frauen zwei Spritzen in die Augenhöhlen gerannt? Wahrscheinlich. Fuck, Alter. Wenn ja, bin ich an Bord. Wenn nicht, dann kommen wir nicht mit diesem Saw-Vergleich. Es gibt eine Demo, die man online spielen kann, Nintendo DS-Spiel. Das ist eben japanisches Grafik-Text-Adventure und geht um eine Story. Du bist gefangen auf einem Schiff, 9 verschiedene Personen in 9 Kammern und die versuchen dann zu befreien. Du hast ja wirklich so einen Saw-mäßigen Typen, der dann mit dir redet. Bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Letztes Spiel, der auf das Kapitän. Wir zu sprechen kommen. Auf einem Dreirad? Auf zwei, drei Rädern. Sind ja Japaner. Hallo, Gregor. Ich will, dass du mein Spiel spielst. Den auch nicht viel auf dem Radar hatten, aber ich glaube auch sehr viele begeistert hat mit seiner knallharten Schwierigkeit und allem drum dran. Ist Super Meat Boy. Super Meat Boy. Das ist, sagt mir gar nichts. Das ist der Intro-Gag. Super Meat Boy ist wahrscheinlich der schwerste Jump'n'Run-Scheiß, den ich je in meinem Leben gespielt habe. Es ist zum Verzweifeln, weil es ist quasi ein kleiner Fleischbrocken, der auf der Suche nach seiner Fleischbrocken-Freundin ist. Und in jedem Level. Kannst du das überhaupt spielen, so als Vegetarier? Ja, als Vegetarier kann ich das auch zocken. Aber es gibt Super Vegan Boy, glaube ich, auch bald. Super Tofu Boy gibt's. Super Tofu Boy. ist von Peter, glaube ich, sogar. Und du hast verschiedene Welten, ähnlich wie bei Super Mario, und musst halt in diesem Level immer deine Freundin suchen. Und dann denkst du dir, habe ich es geschafft? Ja, brauchst wahrscheinlich 40 bis 50 Versuche pro Level. Jedes der Level dauert ungefähr 20 bis 40 Sekunden. Und dann denkst du dir, habe ich es geschafft. Dann gibt es diese Dark World, in der das Level nur mit noch tödlicheren Fallen noch irgendwie vorkommt. Das ist das Schwerste und ich würde es gerne mal irgendwie Simon zocken sehen, eine Stunde lang. Ich glaub, dann überlegt die Kamera, glaube ich, nicht. Also oder? Weder die Kamera noch Hamburg würde überleben. Das klingt so nach I Wanna Be That Guy. Mhm. Also ist das mit Abstand schwerste Jump'n'Run ever. Dann hast du I Wanna Be The Guy noch nicht gespielt. Ja. Vielleicht ist es sogar von den gleichen Leuten, nur jetzt. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ist es? Ich weiß es weiß nicht. Weiß ich nicht. Also wieso dann so anklagen? Zwei Experten. Super Meat Boy ist auf jeden Fall, die Demo muss man auf jeden Fall mal gezockt haben, weil sie einen schönen Überblick über die ganzen Level gibt. Wenn es einem gefällt, auf jeden Fall runterladen. Also es ist nicht viel Geld, es sind, glaube ich, 1200 Punkte. Und jetzt zur Weihnachtszeit, glaube ich, 800. Hallo. Ja. Und, lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist mit sehr, sehr viel Liebe einfach, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, viel Leidenschaft ist es gemacht. Und wie gesagt, kackschwer. Ja. Ja, das sollte es, glaube ich, auch dann zu Super Meat Boy gewesen sein. Das war's für das Spielejahr 2010. Was schon? Wir sind doch erst bei 29 Minuten ungefähr. Wie lange haben wir schon? Sind das 2 Stunden 29 oder sind das 229 okay, Minuten? Okay, ich würde sagen. Frag einfach nicht. Das war ein guter Probelauf. Machen wir mal einen Podcast, oder? Jetzt nehme ich auch auf. Ja. Aber wir haben das heißt ein Spiel gar nicht Stunden erwähnt. 50 Minuten? Ich sag lieber nichts. Wir haben ein Spiel gar nicht erwähnt. Was haben wir denn vergessen? Was natürlich für Nerds sehr interessant ist, und zwar Heroes of Newerth haben wir vergessen. Haben wir nicht vergessen. Nein, ja. Ja, okay, also ja, Heroes of Newerth, ich würde es nur kurz erwähnen. Erwähne es kurz. Ja. Ging im Mai aus der Beta-Phase von März 2009, ging es quasi bis Mai in die Beta-Phase. Erschien dann im Mai, ist ein Dota-Klon und ich habe über 1400 Stunden bereits gespielt und ich mache jeden kaputt. Dankeschön. Gern geschehen. Ja. Ja. Meine. Oh, sorry. Gut. Jemand noch was? Nee, ich bin kurz eingenickt. Ach, sehr gut. Dann. Ey, danke, dass ey, ihr euch. Was geht denn? Danke an euch, dass ihr mich heute begleitet hat auf diesen Exkurs durch das Spielejahr 2010. Deswegen also ist Ede nur Ede für eine halbe Stunde weniger, wo er sich die Haare auch schick gemacht hat. Ist da Haarspray dran? Nein. Ein bisschen. Oh, hält das schon so? Hast du den Kopf massieren lassen? Da ist, wie sie es so schön gesagt hat, Produkt drin. Produkt. Wie sieht denn das? Heißt, ja, du musst das mit Produkt anpassen. Ja, das ist, glaube ich, die englische Sprachweise dann. Ich habe mir auch schon Produkt gekauft. Ist das so eine große Dose, einfach wo Produkt draufsteht? Ganz viel Produkt drin. Sehr gut, aber danke, dass ihr noch mit mir nochmal zusammengesetzt habt, um abschließend auch nochmal das Spielejahr 2010 in... Es war ein schönes Jahr. Es gab eine Menge zu zocken. Eben, und von dem konnten wir eh nur einen Bruchteil vernünftig zocken. So, jetzt Vorausschau auf 2011. Wolf fängt an. Wer hat sein Handy nicht ausgemacht? Es ist Etienne. So, wir hören jetzt auf. Ich will jetzt weg. Ja, 2011, die große Vorausschau gibt's dann Ende 2011. Die Retro-Vorausschau. Genau. Was wir gesehen haben. Wir nehmen die parallel schon auf und senden die einfach ab. Ja. Gut ist. Habe ich erwähnt, dass Battlefield total cool ist? Nein. Doch. Ich glaube schon. Ein oder 200 Mal. Chris macht jetzt seinen eigenen kleinen Podcast noch weiter. Ja. Auf einer anderen Frequenz. Die verlinken wir dann auch. Nächstes Mal gehen wir mal auf ein Mikro. Dann passt es auch. Ja. Dass angeschlossen ist überhaupt. Tschüss, ihr Säcke. Tschüss und frohes Neues. Frohes Neues. Jo, tschüss. Guten Rutsch. Tschüss. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you here tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, together we can have until the end of the night. Du hast eine Zeile übersprungen. Das stimmt ja gar nicht. Jawohl, Mann, ich kenne das Lied sehr gut. Gott, Nerds.